Ja, so geht jetzt das Mikro. Ja. Willkommen an der Weltraumaffen-Zauberschule. Ja, ich bin die Sekretärin hier, Miss Adams-Ebbel. Bitte anstellen hier, wir haben für alle Zuschauer einen Platz. Dahinter dann links zum sprechenden Hund, der teilt euch ein. Haus Schigi, Haus Pummeluff, Haus Pikachu, Haus Glumanda, was passt. Ja, 14 Uhr treffen wir uns alle in der großen Aula, da lernt ihr die ersten Zaubersprüche. Auf dem Plan stehen Detectus Peniformius und Abspecus Existentia. Ne? Dann gewöhnt euch erstmal ein und bis später, ne? Ciao. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Aber Abspecus Existentia ist doch einer von den verbotenen Sprüchen, oder? Ach so, ich dachte, das soll transphob sein. Das war jetzt so eine, jetzt so eine Satire auf die Transphobie, also da spricht ja jeder im Moment drüber, über dieses Zauberspiel, ne? Das war schon zu deep für mich, Harry Potter. Ja, schönen guten Abend, hallo. Ich begrüße euch am Tag der Umarmung. Ja, der Tag der Umarmung. Warum Tag der Umarmung? Übermorgen ist Valentinstag. Valentinstag wird ja auch in anderen Teilen der Welt gefeiert. Ja, und in Indien gibt es eine ganze Valentinswoche und heute ist der Tag der Umarmung. Heute soll man seinen Liebsten umarmen oder einfach nur Freude in die Welt tragen. Wenn ihr im Wald seid, könnt ihr auch einen Baum umarmen. Ich glaube, das zählt auch. Ne, die weiteren Tage des Valentinstags in Indien sind, oh, das fängt sehr gut an. Ja, der Rosentag, der Vorschlagstag, der Tag der Schokolade, der Teddytag. Ja, der Tag der Verheißung, der Tag der Umarmung, was heute ist, der Tag des Kusses und dann der Valentinstag. Ja, würden die Leute sich nicht freuen, wenn sie hier eine ganze Woche lang die ganze Zeit Valentinsartikel verkaufen können. Aber das ist übermorgen und ja, falls ihr noch keine Blumen gekauft habt, denkt morgen dran. Sonst gibt es vielleicht Ärger Die in der Welt. sagen Tag des Kusses, aber in Wirklichkeit weiß man auch, woran die denken. Ne? Weiß man doch. Basale Instinkte, Geld und sowas. Tag des Kusses. Verliebte besiegeln an diesem Tag ihre Beziehung mit einem Kuss oder zeigen mit diesem Liebesakt ihre Zuneigung zu ihrem Partner. Ja. Das ist wahrscheinlich für so Länder, wo sie das sonst nicht tun, oder? So Tja gut, ich meine, in es der gibt einen. Öffentlichkeit, sowas wie in Japan zum Beispiel, küsst man sich nicht in der Öffentlichkeit. Vielleicht ist das so ein Tag, an dem man das darf, da, weil bei uns ist das ja irgendwie ein bisschen redundant. So. Ja, es gibt da einen 8. Februar, den Vorschlagstag, und da gibt es wohl sehr viele Heiratsanträge. Nicht am Valentinstag selber. Es sind wahrscheinlich hier mehr am Valentinstag selber. Aber ja. Und was hat das jetzt mit Zauberei zu tun gehabt? Ja, die Liebe ist auch Magie, aber hier geht es nicht Ja, um aber wie der Chris eben schon Magie, sagte, sondern ne, das Magie. ist ja eine von diesen verbotenen Sprüchen. Da ist kein Magie in Hogwarts Legacy, also das schmeckt nicht gut, oder? Hat keinen Geschmacksverstärker oder was? Ja, Moment, bevor wir jetzt beginnen, wollen wir vielleicht uns die erste Prognose zur Berlin-Wahl anschauen. Oh, das ist natürlich eine wahnsinnig interessante Frage, Chris. Ich habe auf Prognose. jeden Fall heute schon Videos gesehen von Leuten, die sich beschwert haben, dass kein Schloss an der Urne war und deshalb die Wahlschlangen immer länger geworden sind und so. Das hat sich schon nach großem Kino angehört. Kein Schloss an der Urne. Es gibt Nee. kein Hängeschloss in Nee, Berlin, sie ja. konnten, da konnte, da, das war ein kurzes Video von dem, ich glaube, von TikTok hatte das jemand auf Twitter gepostet und der meinte, ja, ich war jetzt gerade hier, ich muss arbeiten gehen und die haben kein Schloss an der Urne, deswegen kann keiner wählen und die Schlangen werden immer länger, ich muss jetzt arbeiten gehen, ich hätte gerne gewählt. Ja. So Okay. in der Richtung. Also so richtig Ich habe größtenteils von Dings. Leuten gehört, die Probleme mit Briefwahl hatten wegen dem Poststreik. Okay. Also ihre Unterlagen nicht bekommen und wie viele Leute ihre Unterlagen nicht hingeschickt bekommen haben in der richtigen Das wird mit Zeit. der Das wird sich wahrscheinlich Briefwahlzählung erst alles in später Ordnung kommen. ergänzen, ergeben. Ja. Und Ja, auf gibt es jeden heute auch wieder Fall. einen Marathon in Berlin? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nur, die Partei hat einen gemacht, irgendwie so. Okay. Also die CDU wird von der ARD bei 27,5% prognostiziert und vom ZDF bei 28%. Die SPD wird von der ARD bei 18,5% prognostiziert und beim ZDF mit 18%. Die Grünen werden auch mit 18,5 und 18% von ARD und ZDF dargestellt. Die Linke mit 12,5% bei ARD, mit 13% bei ZDF. Die AfD mit jeweils 9% bei ARD und ZDF. Die FDP bei ARD mit 4,5% und beim ZDF mit 5%. Und dann noch sonstige bei ARD mit 9,5% und beim ZDF mit 9%. Aber ist ja nur die erste Prognose aus Nachwahlbefragung. Ist ja noch kein wirkliches Ergebnis. Da schauen wir mal. Und Oscar Wilde sagt, im ZDF spricht gerade Ricarda Lang von den Grünen. Tja. Für die ist das sicher ein Sieg, weil sie können weitermachen, ja, mit ihrem komischen, ihrem Amateurpolitik oder wie man das nennt in Berlin. Die Bilder von dieser Friedrichstraße, die ich da sehe, sind so geil. Diese. Ja, diese verlorenen Klötze, diese Ja, vor allem, Ausstellung. wenn du dir das anguckst, diese Sachen überleben irgendwie 3 Jahre und dann sind sie sperr, also dann kannst du sie wegschmeißen. Sperrholz, Das sieht einfach alles so billig und so wenig haltbar aus. Das ja. ist Ja, weißt du, woran erschreckend. mich das alles erinnert? An die sogenannten Experimentierräume der Stadt Hannover. Da haben sie nämlich das gleiche hier bei uns in der Schmiedestraße. Das ist so eine Straße in der Innenstadt von Hannover. Da haben sie auch einfach mal entschieden, dass das doch cool wäre, wenn das jetzt meine Fußgängerzone ist für eine Weile. Und da haben sie auch so seltsame Holzgeflechte aufgestellt und dann super verkrüppelte irgendwie Pflänzchen. Und dann konnte man da irgendwie Beachvolleyball spielen oder sowas. Und Tischtennis. Das, ja, Stadt. Jetzt ist die Stadt besser. Ja, daran erinnert mich das auch. Das ist irgendwie so die einzige Idee, die die haben. Irgendwelche Plätze zum sich hinsetzen, irgendwie quer über die Straße stellen und dann sagen, hier fährt kein Auto mehr. Fortschritt erreicht. Ja, aber kommen wir zu der anderen Zauberei. Ja, kein Magie in Hogwarts Legacy. So, also schmeckt nicht gut. Die Zu viel Salz. Geschichte so verwurzelt in antisemitischen Stereotypen. Das Gameplay fühlt sich veraltet an. Die Grafik fühlt sich an, als ob sie ein paar Generationen hinterherhinkt. Alle Charaktere sind eindimensional. Es bleibt nicht der etablierten Überlieferung treu, als wenn euch das jemals interessiert hätte, ihr Arschlöcher. Jeder Charakter fühlt sich an wie eine Off-Brand-Version der Charaktere, die wir kennen und lieben. Es gibt kein Gefühl für den Ort, keine Magie, kein Herz. 1 von 10 Punkten. Da sind doch auch keine Charaktere dabei, soweit ich das weiß, aus den Filmen. Nein, das spielt ja im viktorianischen Zeitalter. Da Ja. gab es keinen der Charaktere, die irgendwie in den Büchern vorkommen, also bis auf irgendwelche mythischen Charaktere. Ich, für meinen Teil, habe gestern Abend ungefähr 2 Stunden damit verbracht, einen alten Shooter namens Singularity zu spielen. Aber was wichtiger ist an der Geschichte, ist, ich habe während dieser 2 Stunden jemandem zugehört, der die Bücher so lala fand, die Filme gern gesehen hat und das Universum interessant findet. Und er hat sich das Spiel gekauft und ich habe ihm zugehört, wie er die ersten 2 Stunden gespielt hat. Und wenn der in irgendeiner Form repräsentativ ist für Leute, die Harry Potter mögen und nicht irgendwelche ideologischen Probleme mit J.K. Rowling haben, der hat sich gefreut wie ein kleines Kind und das ist ein über 40-jähriger Mann. Und er hat gesagt, oh, die Gesichter sehen ja ganz schön krass echt aus und solche Sachen. Also der war eher ganz anders als das, was hier in dieser Kurzzusammenfassung der Kritik hängt. Gut, das ist natürlich eine Person, aber dieser Autor hier ist ja auch nur eine Person. Also ich höre deutlich mehr Positives über das Spiel. Das hat den Singleplayer-Rekord, also Singleplayer-Spielrekord auf Twitch geknackt. Und eigentlich, ich glaube, auch die Kritiken auf Steam sind großenteils positiv. Naja. Yikes, ihr alle. Da könnte ich schon kotzen, so fängt man keinen Artikel an. Wer auch immer. Wie heißt die Person? Ich weiß es gerade nicht. Janina Gray. Ich rauche nicht einmal und ich habe das Gefühl, ich brauche eine Zigarette, bevor ich mit dieser Sache anfange. Das interessiert mich nicht. Ja, it helped me say goodbye to the setting for good. Das ist das Positive, ne? Ich kann mich davon verabschieden. Ich hatte auch von dem Eric Kane von Forbes, der hat dieses komische Wired-Ding hier auch in einem Video verarbeitet auf seinem YouTube-Kanal. Und der fand das auch sehr merkwürdig, also diese Behauptungen hier und wie das so hingedreht wurde. Also eines der seltsamsten Reviews, was einem je untergekommen ist. Ne? Also eigentlich ein Hitpiece getarnt als Review. Sowas, was man Ja. anderen Leuten ja immer mal vorwirft. Ne? Aber hier ist es das halt. Seit 2019 hat die einst geliebte Kinderbuchautorin nun, sie hat einige Meinungen über Leute wie mich und ob wir existieren sollten oder nicht. Sie ist sogar so weit gegangen, zu behaupten, dass wir von Natur aus gefährlich sind, eine Bedrohung für echte, ouch, Frauen überall. Wer letzte Woche zugeschaut hat und das Segment gesehen hat, in dem wir den Artikel besprochen haben, wo eine Akademikerin sich, ich weiß nicht mehr, 3 Monate, 6 Monate hingesetzt hat und versucht hat, Beweise für die These zu finden, dass Frau Rowling transphobe Kommentare gemacht hat und oh Wunder keinen gefunden hat. Ja. Also nehmt das, was die Dame hier in dem Review sagt, also mit einem Gran Salz, weil das braucht ihr dazu. Ja, früher habe ich das geliebt. Aber jetzt tut jedes Wort, das sie ausspricht, schmerzt mir das Herz. Jedes homophobe oder transphobe Ding, das queere Kinder aufwachsen und dabei hören, wird zu einer Stimme, die sie lange verfolgen wird. Wir hören, wie Verwandte, Freunde und Eltern schreckliche Dinge über uns sagen. Viele kämpfen Tag für Tag gegen diese Stimmen. Wenn eine dieser Stimmen von der Autorin kommt, die dir beigebracht hat, dich selbst zu akzeptieren, eine Person, von der du dachtest, dass sie dich und Kinder wie dich wirklich gesehen hat, tut es auf eine Weise weh, von der ich ehrlich hoffe, dass sie es nie, versteht. Ich wünsche es niemandem. Und wieder mal liegt das Problem halt in der Person, im Kopf der Person, die diesen Text schreibt und nicht in den Aussagen von J.K. Rowling. Und die Person hat das so sehr verinnerlicht, dass die Frau gesagt hat, ich sehe das anders als vielleicht ein Transaktivist, dass sie wirklich glaubt, sie sei damit ausgestoßen sozusagen. Und sie baut sich daraus einen Opferstatus, den sie, also sie nimmt den für sich an, obwohl J.K. Rowling sie gar nicht zum Opfer gemacht hat, so ungefähr. Es ist wie so ein Pseudomärtyrertum. Also ich finde es ganz merkwürdig. Und dann erzählt die Person halt hier von ihren Erfahrungen mit den verschiedenen Büchern, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich halt die Bücher nicht gelesen habe und auch die Filme nicht gesehen habe. Ja. Und dann kommen mal zusammen, wie veraltet das Spiel aussieht, wie sich jeder Charakter einfach wie ein animatronischer Chuck E. Cheese-Roboter anfühlt, der darauf wartet, dass sie vorbeikommen, einen Vierteldollar hineinlegen und er kann seine Dialogzeile sagen, weil das ja auch wirklich nur Hogwarts Legacy betrifft. Ne? Also das ist nicht in fast jedem Spiel so, dass NPCs halt beschränkt sind und nur die Dinge machen können, die sie machen können. Ich habe übrigens am Wochenende Free Guy gesehen. Den fand ich nicht schlecht, aber er hätte viel besser sein können, wenn man manche Sachen halt eben nicht woke gemacht hätte und ohne Ja, das Kanten trifft es und ganz gut. Ecken. So Ja. ähnlich habe ich das auch gesehen. Ist bei mir zwar schon eine Weile her, aber Ich habe ich. echt viel gelacht, aber es war halt so, irgendwo habt ihr aufgehört, habt ihr einmal so einen Filter reingemacht, ab einer gewissen Frequenz und die Witze habt ihr alle rausgeschnitten. So, schade, aber ja, hat mich zumindest 1,5 Stunden unterhalten. Ja, dieser Absatz hier war auch noch ziemlich crazy. Wo sie hier schreibt, all the things you know and love about your favorite games were made by queer people. Ja. Alle Dinge. Und Stimmt. ich meine nicht nur die Regisseure und die ausführenden Produzenten, ich meine die Oder Concept Artists ich habe mir und ja hier Sound den. Designers und Technical Artists und Composers und Musicians und Writers und Genau, die Tester und Drehbuchautoren vor allem. Produzenten. Alle queer einfach. Alle queer. Und trotzdem muss man es natürlich boykottieren, weil Gründe. Also wenn man den oberen Satz, The game industry is far queerer than most people realize, mit Google Translate übersetzt, sagt er, die Spielindustrie ist viel seltsamer, als die meisten Leute glauben. Ja, das kann ich bestätigen, ja. Ja, also, und es ist ja sogar so, dass Ja, und auch in dem Spiel gibt es ja, here's the life, the heartbeat and the magic of great games. Also es gibt ja in dem Spiel sogar einen Trans-Charakter. Na, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Ist ja jetzt noch nicht so bekannt, aber sie haben ja sogar einen Trans-Charakter in das Spiel eingebaut. Also ist auch ein Das. NPC. Und vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, weil ich hatte zuerst gedacht, weil diese ganzen Figuren, die man da spielen kann, die sind ja alle noch minderjährig. Also ich glaube, die sind 16 oder so. Und ich hatte jetzt schon Angst, dass ihr irgendwie, ja, Trans-Leute unter 18 da irgendwie jetzt mit reinbauen oder so, aber das ist ein NPC wohl, einer von den Lehrern irgendwie in Hogwarts. Ach so, da gibt's dann hier Transgender Storytelling Hour in der Schule. Ich habe Nee. gestern Nee, das das ist wohl gar Review. nicht so schlimm und das haut einen auch nicht irgendwie über oder so, aber man merkt natürlich, dass sie das halt auch getan haben, diese Leute glücklich zu machen und das geht halt nicht, ne? Die Leute werden nie glücklich sein. Ja, das ist nämlich wieder mal das Problem. Mein Kumpel war gestern angepisst an einer Stelle, wo Leute über ihn gesprochen haben und sie haben they, them benutzt. Okay. Weil er halt einen männlichen Charakter gemacht hat. Der ist durch mich halt da auch ein bisschen empfindlich für solche Sachen. Meinte, oh, das hätte aber nicht sein müssen. Ne? Aber war Es das dann gab die wohl auch schon einen deutsche, Mod, war das der dann die das deutsche Synchro rausgenommen hat. dann? War das dann die deutsche Die Synchro deutsche von dem Synchro, Ding? nee, der spielt nur Englisch, genau Okay. wie ich. Ja, das habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Ich Aber weiß nicht, gut. was sie im Deutschen, ob die they, them sagen oder so ein Dünnsinn. Kann durchaus Also sein. ich habe mir jetzt nämlich auch Also. schon die eine oder andere Stunde Let's Plays angeguckt. Bei mir war es größtenteils von irgendwelchen Leuten, denen ich bei Twitter folge, die irgendwie gesagt haben, ich spiele das heute Abend hier irgendwie bei Twitch oder so. Und ja, also eigentlich auch einen ganz guten Eindruck gemacht. Kritikpunkte, die da angebracht wurden, waren eigentlich nur so Sachen wie, dass es halt so ein bisschen wie Open World ja sein soll, aber halt nicht ist. Ne? Also man ist halt trotzdem ständig gezwungen, halt diese Storyline irgendwie zu spielen. Man kann da nicht sich einfach irgendwie frei bewegen. Es geht dann halt irgendwann nicht weiter, wenn man halt die Story nicht weiterspielt. Aber das ist ja auch so ein bisschen, also das verdirbt einem jetzt nicht wirklich den Spaß. Ne? Das sind halt nur so Sachen, die da halt als Kritik dann kommen. Und es ist jetzt weit entfernt von irgendwelchen Sachen, dass es jetzt nicht richtig funktioniert oder dass es irgendwie blöd ist oder dass die Geschichten irgendwie doof sind oder so. Nee, das ist alles eigentlich positiv verwertet. Ne? Also das war jetzt so das Negativste, was ich bisher gehört habe. Ne? Das ist halt bei anderen Spielen wie irgendwie in diesem Elden Ring oder so, da soll das halt besser gemacht worden sein mit dieser Open World, dass man halt wirklich irgendwie durch die Gegend rennen kann und da exploren kann und auch die Sachen, die man findet, halt irgendwie interessanter sind als das, was jetzt da bei dem, also man kann da auch nicht so viel craften, ne, wie das in anderen Spielen ist, weil irgendwie, ja, es gibt halt diese Zaubersprüche, die man halt mit der Zeit dann irgendwie draufkriegt und diesen Level, den man irgendwie hochlevelt und dann kann man sich noch irgendwelche Besen kaufen und irgendwelche Kleidungsstücke oder so. Das ist halt bei anderen Spielen auch ein bisschen interessanter. Kann man Aber denn auch Quidditch spielen eigentlich? das weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber ich muss auch sagen, alle Sachen, die ich da eingeschaltet hatte, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es an unterschiedlichen Stellen irgendwie war oder so, aber es sah alles so unterschiedlich aus. Also ich weiß natürlich auch nicht, ob das jetzt von diesem Haus irgendwie abhängt, was man sich da aussucht oder so. Oder ob das generell einfach so viel ist, was man da machen kann. Aber die Leute meinten auch, dass sie da teilweise schon 40 Stunden oder sowas reingebracht haben in das Spiel. Und ja, da kann man schon ordentlich Spaß mit haben, glaube ich. Also das ist auf jeden Fall nichts, was man nach einer kurzen Zeit wieder in die Ecke wirft und sagt, hier ist vorbei oder so. Ist schon viel. Und dieses Schloss sollen sie wohl gut gemacht haben, also diese Schule halt, ne? Also da soll auch Ja, da richtig meinte mein viel. Kumpel auch, das sei halt wirklich wie in den Filmen. Richtig viel sein, was man sich da angucken kann und so. Das. Aber hier Ja. die Person findet das ja alles ganz schlimm. Und in der gähnenden Leere im Herzen von Hogwarts Legacy sieht sie die stille Solidarität von queeren Menschen und unseren Verbündeten in der Spieleentwicklung. Also sie glaubt, also das Spiel sei so unglaublich leer und seelenlos, weil halt die queeren Leute gesagt haben, nee, weil die in ihren E-Mail-Verteilern gesagt haben, nee, geh da nicht hin, transphoben. Deswegen, ja, Portland, deswegen ist Oregon. das so. Weil da halt keine queeren Menschen mitgearbeitet haben. Das heißt ja per se eigentlich, Kultur kann nur von queeren Menschen in der richtigen Form geschaffen werden. Genau, hat er nicht gerade gesagt, alles, was gemacht wurde, wurde von queeren Menschen geschaffen? Wie kann das denn Ja, sein? wahrscheinlich nur die Also ist guten das Dinge. keine Kunst und kann weg, oder wie? Alles andere kann weg, ja. Genau, Ja, ist das ja. Kunst oder kann weg? Das kann weg. Hm. Nein, Ja, wurde das ist nicht von also queeren Menschen geschaffen. eine Person, die hier in Portland, Oregon wohnt, also dem Antifa-Capital der Vereinigten Staaten. Und wie der Eric Kane auch gesagt hat, hier steht das ja auch mit bei, dass sie irgendwas mit Sex-Tech macht. Und die anderen Artikel, die diese Person geschrieben hat, handeln wohl auch irgendwie von Dildos und so ein Zeug. Also, Thanos und Harry Potter. Das. Denn ohne uns ist die Zauberwelt so herzlos wie ihr Schöpfer. Die soll sich lieber wieder auf ihre Herzlos. Kernkompetenz berufen hier. Gut, Harry Potter scheint Marxismus? es nicht zu sein. There is no magic. Ich meine, gut, wenn sie Magic was anderes meint. Ich meine, wenn die normalerweise Dildo-Rezensionen It's a schreibt und kind of sagt, oh, there is no magic, magic in this magic, toy. magic. Weiß ich nicht. Jason is wrong. Ja, Warum hier haben Jason wir wrong? den Troy Levitt. Das ist ja dieser Herr, der an dem Spiel mitprogrammiert hat und auch einer der Gründe, die hin und wieder mal vorgebracht werden, warum es ein böses, böses Spiel ist, weil der gute Troy Levitt ja ein böser, böser Gamergate-Unterstützer war, der auf einem YouTube-Kanal sich über SJWs aufgeregt hat. Und der hat hier bei Twitter geschrieben diese Woche, weil es ja einen Tweet gab, den man jetzt leider nicht mehr sehen kann, wo jemand behauptet hat, dass ja also die ganzen Entwickler haben alle ihr Geld schon gekriegt, stand so sinngemäß in dem Tweet drin. Also ihr könnt das ruhig boykottieren. Ne, dieses Argument, dass man das Spiel jetzt nicht boykottieren dürfte, weil das ja den Entwicklern dann schadet, die ja mit der Rowling ja nichts am Hut haben und was ihre Ansichten sind, da haben die ja keinen Einfluss drauf. Das wäre ja ein Quatschargument, weil die ja alle ihr Geld schon bekommen hätten. Ne? Und insofern ist das ja dann egal, so nach dem Motto. Und der Troy Levitt weist ja darauf hin, dass es durchaus Leute gibt in diesem Developer-Team, die auch in ihren Verträgen stehen haben, dass sie halt Bonuszahlungen kriegen, wenn das Spiel vernünftig läuft, also sich gut verkauft. Ne? Oder Und kriegen vielleicht sogar auch Lizenzgebühren, wenn die irgendwie Grafiken erstellt haben oder so. insofern ist das halt schon so, dass denen schadet, wenn das Spiel boykottiert wird. Ne? Aber das ist halt so ein Ding, was irgendwelche Leute halt einfach raushauen, die meinen, sie hätten Ahnung. Mal zwischendrin, die erste Hochrechnung ist da. Allerdings gibt es keine Abweichungen von der Prognose, die wir vorhin durchgesagt haben, um mehr als 0,1%. Deswegen halte ich es für müßig, die jetzt nochmal vorzulesen. Das machen wir später irgendwann nochmal. Also sieht weiterhin so aus, wie wir es vorhin gesagt haben. CDU klar vorne, SPD, Grüne Kopf an Kopf. Ach du Ja. meine Güte, ja. Oh Gott, wollen wir uns das wirklich angucken? Ich habe es mir angeguckt, mir ist so, Bah. Ja, ich dachte, können wir mal ein paar Die Leute sagen immer, sie deutsche mögen Reaktionen mich, wenn brauchen ich wir sauer auch, oder? werde. Okay. Wir brauchen doch auch deutsche Reaktionen, oder nicht? Wir können doch nicht nur englischen Kram hier erzählen. Nachher wirft uns noch einer vor, dass wir hier Sachen irgendwie skandalisieren würden, die hier nichts mit zu tun haben oder so. Und deswegen, ich bin ja schon froh, dass es wenigstens mal nicht von ARD und ZDF ist oder so. Da kommt bestimmt auch noch was. Die brauchen noch meistens nur eine Woche, nachdem alles schon Nee, die erledigt waren ist. ja eigentlich schon letzte Woche dran mit den üblichen Talking Points, bevor das Spiel überhaupt draußen war. Ja, aber bevor jetzt hier im Chat geht schon los, das Heise-Bashing ausbricht. Heise ist schon immer so gewesen, wie solche Plattformen eigentlich sein sollen und hat durchaus differierende Meinungen zugelassen. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt als Wort nehmen, dass Genau. Heise schlecht geworden ist oder so, dass so jemand da was machen darf. Sieht aus wie Genau, ein so ist es. Praktikant, sorry, also ja. Und es ist ja auch als Meinung gekennzeichnet. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass uns hier jemand versucht, das irgendwie als Tatsachen darzustellen, was der gute Mensch hier gleich erzählen wird. Und insofern ist das schon okay. Also ich habe früher viel Telepolis gelesen und da gab es Leute, die hätten sich im wahren Leben wahrscheinlich geprügelt und die haben da abwechselnd Artikel geschrieben. Also das war schon okay. Die Schöpferin der Wizarding World. Dann hören wir doch mal. Ich war früher ein riesen Harry Potter Fan. Doch trotzdem werde ich Hogwarts Legacy nicht spielen. Was hat man da gerade schon? Eine Content Warning? Genau, Content Warning, Trigger Lies es nicht vor, Warning. sonst Ich kommen war wir früher doch. ein Die riesen YouTube Harry ist so Potter Fan. empfindlich geworden. Ja, es ist eine CN Content Doppelpunkt, Warning. Erwähnung, Nee, nee, nee, nee, nee, Vergewaltigung, nee, nee, wir wollten das nicht vorlesen. Wir Konsumieren. wollten das nicht vorlesen. So. Nein, ach so, Nein. wir wollen die Leute ja nicht triggern, oder wie? Nee, Aber es ist aber eine das Content Warning. Problem ist mit YouTube, die haben nochmal ihre Grenzen enger geschnallt. Der Blick ist super mit diesem Titel. Sie Vergewaltigung, sprengen. Transphobie und Ja, dieser jetzt Blick hast du es schon dazu. wieder erzählt. Gut. Potter-Fan. Okay. Doch trotzdem werde ich Hogwarts Legacy nicht spielen. Hier sind meine Gründe. Es ist das aktuelle Gaming-Hype-Thema Nummer 1. Das Harry-Potter-Universum erweitert sich um ein riesiges, detailreiches, schönes Open-World-Spiel. Etwas, was richtig zum Abtauchen einlädt. Aber wisst ihr, was auch schön ist? Kreuzfahrten, Inlandsflüge, Safari-Touren, riesige Aquarien und vieles mehr. Das sind alles Luxusgüter. Die müssen auch alle weg, genau. Inlandsflüge, riesige Aquarien und so haben wir alles letztes Jahr gelernt. Das ist quasi genauso furchtbar wie gute Videospiele. Gott, solche Leute würde ich so gern in eine Zeitmaschine stecken. Sie an der Friedrichstraße in Berlin so 1983 aus der S-Bahn schubsen. Und sie dann mal durch Ost-Berlin laufen lassen. Ich würde gerne wissen, wie lange die dann noch so eine Scheiße erzählen. Die Auswirkungen darauf haben, was über die eigene Person hinausgeht. Aber man muss das nicht gleich alles lassen. Wichtig ist für mich nur, dass man sich bewusst ist, welche Folgen dieser Genuss haben wird. Und genau deshalb habe ich... Mea culpa, mea maxima culpa. Ja, vielen Dank. Geißeln Sie sich bitte auch noch dabei. Welche Folgen wird der Genuss dieses Computerspiels wohl haben? Naja, welche Folgen kann es haben, wenn ich in meinem eigenen Zuhause sitze und zum Beispiel keinen Inlandsflug mache, sondern... Ja, aber 63 Cent von deinem Geld sind an J.K. Rowling gegangen und die... wirbt damit vielleicht Auftragskiller an, oder? Weißt du ja nicht. Ja, kann sein. Ne? Die baut dann schon mal, das ist wieder eine Anzahlung auf den Kieselstein im JKKZ dann, oder wie? Ja. Kann natürlich sein, ja. Schon möglich, ja. Ich als Fan der Welt dafür entschieden, Hogwarts Legacy nicht zu spielen. Bei Hogwarts Legacy sind die Folgen für außenstehende Genießer der Wizarding World vielleicht nicht ganz so offensichtlich, denn es geht hauptsächlich um die Folgen für die Trans-Community. J.K. Rowling, die Autorin der Harry-Potter-Bücher, die als Grundlage für Hogwarts Legacy dienen, hat über die letzten Jahre einige Kontroversen gesammelt. Besonders auffällig... Moment mal. Ich möchte gerade den Chat-Teilnehmer Arschkimon für den Einwurf loben. Gibt es auch Computerspiele, die kein Luxusgut sind? Also warum spielt dieser Typ überhaupt Computerspiele, wenn das eigentlich alles verzichtbarer Unsinn ist? Ja, muss aber fairerweise sagen, er hat jetzt nicht gesagt, dass er ein Computerspiel-Fan ist. Er hat nur gesagt, dass er ein Harry Potter-Fan ist. Also vielleicht spielt er ja auch keine Computerspiele. Psycho Dead, ich bitte dich. Okay. Ja, gut. Okay, ihr erlebt die Weltraumhaften sprachlos ob eines Chat-Eintrags. Das ist auch mal eine nette Sache. Gut, gut. Weiter. Ja, was haben wir hier für Beispiele? Wir haben Frau Rowling gesagt, people who menstruate, I'm sure we used to have a word for these people. Ja. Das ist, was ich drüber lustig machen. Pound, Wumut? Über diese Formulierung, people who menstruate, das kann man ja tun. Das ist, damit macht man sich lustig über Leute, die meinen, dass es irgendwem hilft, wenn man solche Formulierungen wählt. Und das ist alles. Ja, und dann haben wir noch, wenn Geschlecht nicht echt ist, dann gibt es keine gleichgeschlechtliche Anziehung. Wenn Geschlecht nicht echt ist, dann ist die gelebte Realität von Frauen global ausgelöscht. Ich kenne und liebe Transmenschen. Das ist ja heftig. Also hallo. Das gibt ja schlimme Konsequenzen. Aber Auslöschung des Konzeptes des Geschlechts. Entfernt die Möglichkeit wieder eine bedeutungsvolle Diskussion. Entfernt von vielen Leuten die Möglichkeit, eine bedeutungsvolle Diskussion über ihr Leben zu führen. Es ist kein Hass, die Wahrheit auszusprechen. Ja, das ist jetzt schlimm, oder was? Das sind die besten Beispiele, die er hier gefunden hat. Warum das jetzt irgendwem schadet. Die Aussage, ja, schlimm, aber das gibt's auch nicht. Ja, und das erste Ding mit das zu sagen, dass es kein Geschlecht gibt, das ja Homosexualität quasi abschafft. Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Hier irgendwie Community, Regenbogen und so weiter und so fort. Und dann erstmal sagen, nee, wir sind ja im Endeffekt die letzte Wahrheit des Regenbogens sozusagen, die sagen, dass es sowieso gar kein Geschlecht gibt. Oder dass jetzt Männer, die feminin sind und auf andere Männer stehen oder so, eigentlich gar keine Männer sind, sondern Frauen dann sind, sein müssen. Das ist überhaupt nicht problematisch, oder wie? Und das hilft den Leuten ganz enorm, irgendwie ihr Leben vernünftig zu leben, oder was? Und wenn man das nicht so sieht, dann ist man reaktionär, oder wie? Ist man unverbesserlicher? Steht man in der Tradition von irgendwelchen, ja, konservativen hier Umsturzland, oder will man Monarchie haben oder was? Oder wie? Leute umerziehen, aktiv. Ich will so ein Gesellschaftsmodell wie in Hogwarts. In denen sie Transmenschen ein Recht auf Selbstbestimmung aberkennen möchte. Oder noch schlimmer, in denen sie Transmenschen als eine Gefahr für die Gesellschaft und die Kinder darstellt. Aber warum trennen wir denn jetzt nicht einfach die Autorin von ihrem Werk? Immerhin hat Harry Wo hat sie Potter das hier denn mittlerweile einen gemacht? eigenen. Ja, nirgends. Haben wir doch letztes Mal diskutiert, lang und breit. Das hat sie nirgendwo gemacht. Das ist im Kopf dieser Leute. Im Kopf dieser Leute ergibt das, was er gerade an Tweets gezeigt hat, eine tödliche Bedrohung für Menschen. Aber das ist wirklich ein sehr billiger Trick, einfach irgendwas zu zeigen und über was ganz anderes zu reden. Whipsaw heißt das, glaube ich, die rhetorische Technik, die Whipsaw. Ja. Leben und zehrt viel mehr von der Community als von ihr selbst. Leider ist Rowling so eng mit Harry Potter verzahnt wie niemand anderes mit seinem Schöpfungswerk. Sie ist auch Was? weiterhin die Besitzerin. Was? Nicht jemand anders. Was? Was? Ich habe mich schon beim ersten Mal gucken am meisten über diese Stelle aufgeregt. Was? Niemand anders ist so mit seinem Schöpfungswerk verzahnt wie J.K. Bist du? Was soll das bedeuten? Sind irgendwie ist hä? Warum ist es bei ihr Tja. schlimmer, wenn sie was Falsches sagt, als bei anderen Autoren? Das ist doch Unsinn. Das ist in deinem Kopf. Das ist in deinem kindlichen kleinen Denken. Ja, was ist mit den Leuten, die seit Jahrzehnten teilweise dieselbe Rolle irgendwie spielen? Die sind aber nicht verzahnt dann damit oder so. Nee, da kann man Irgendwie dann so ein eine Leonard schwarze Nimoy, Frau ne? draus So ein machen. Leonard Nimoy, Mr. Spock, irgendwie sowas zum Beispiel, ne? Nee, der hat mit der Figur ja nichts zu tun. Die ist ja geschrieben, Chris. Der Schauspieler liest es ja nur vor, praktisch. Gar nicht verzahnt, ja. Nee, Der hat nee, sich auch nee. nicht Oder diesen, Jean-Luc der hat sich auch Picard. überhaupt nicht diesen Handgruß überlegt, ne? Oder Hier Luke der Skywalker. von den Vulkaniern. Ja, gar nicht verzahnt. Oder auch halt, ich denke auch, Mark Knopfler hat eigentlich mit den Gitarrensoli von Dire Straits fast nichts zu tun. Ne? Der hat ja nur Gitarre gespielt. Ne? Ja, es waren ja seine Finger auch eigentlich. Ne? Ja. Also. Boah. Besitzerin der Harry Potter IP und allem, was dazugehört. Dementsprechend wird sie auch von jedem verkauften Spiel weiter profitieren. Aber warum lassen wir sie denn jetzt nicht einfach in Ruhe reich sein? Warum wird in vielen Ecken des Internets zu einem Boykott des Spiels aufgerufen? Das liegt vor allem an den. Warum lassen wir sie nicht in Ruhe reich sein? Und hier möchte ich jetzt mal das Gamergate-Fass aufmachen, weil jetzt kommen die Leute und sagen: Hey, ihr Spieler, wir haben da was, bitte kauft dieses Spiel nicht, weil wir das nicht mögen. Wir haben euch zwar die vergangenen paar Jahre angespuckt, haben eure Subkultur entkernt und ihre Haut als Maske getragen. Aber könnt ihr bitte so gut sein und hier für den guten Zweck und so? Und ich weiß, ich habe es auf Kotaku in Action gelesen. Es hat dann sehr gut gepasst. Es hat mich an diesen Text von Rorschach am Anfang von Watchmen erinnert. Und dann, als alles zu schlimm wurde, dann fragten sie und baten sie und kreischten. Und ich sagte, nein. Weil, warum sollen wir Solidarität mit jemandem üben, der die gleichen Themen benutzt, um unser Hobby kaputt zu machen? Seid ihr eigentlich wirklich so vernagelt, dass ihr geglaubt habt, ihr könntet die Gamer irgendwie dazu überreden, wegen eurem. Merkt ihr langsam, wie wenige ihr seid? Dieses Spiel verkauft mehr als jedes andere Spiel dieses Jahr. Dieses Spiel wird 13 Mal Spiel des Jahres bekommen. Und ihr werdet der kleine, mickrige, miesepetrige Haufen sein, der es eben nicht gespielt hat und dem jetzt klar geworden ist, dass er nicht aus so ganz so vielen Leuten besteht. Pech gehabt. Realität, so scheiße, ne? Ja, und dieses Beispiel ist schon wieder irgendein obskuren Vlog oder was er hier rausgefischt hat. Deine Nostalgie. Heavily based on Jewish stereotypes created by Nazis. Die Bildungsarmut dieses Menschen spricht aus jedem Wort. Aber wir kommen zu dem Thema auch gleich noch, denke ich. Ja, was heißt Bildungsarmut? Heutzutage lernen die Leute das ja richtig. Die jüdischen Stereotype sind nicht von den Nazis geschaffen worden. Die Nazis haben die bestehenden jüdischen Stereotype genutzt. Created by the Nazis, völliger Unsinn. Außerdem ist es ja umgekehrt. Diese Attribute von diesen Fabelwesen wurden ja denen zugesprochen. Nicht wir sprechen gleich darüber. Ich habe einen sehr guten Artikel noch dazu. Das ist intellektueller Bankrott hier. Absolut. Ja, du musst eine Goblin Uprising stoppen. Das ist ja sehr schlimm. Das schadet den Menschen. Man muss in Zukunft, also jeder Aufstand muss in Zukunft einfach durchgehen, weil das sind wir den Aufständischen schuldig. Genau. So wie zum Beispiel, hätten die sich halt nicht gewehrt 1923 beim Bürgerbräukellerputsch, dann wäre alles gut geworden, nehme ich an. Weißt du, es waren Aufständische, da kann man doch nicht einfach draufhauen und die Leute nach Landsberg in Festungshaft schicken. Ja, es waren die schreiben am Ende Bücher. Das geht ja nicht. In Organisationen, denen J.K. Rowling öffentlich Zuspruch gibt. Unter anderem lobte sie öffentlich in einem Tweet die Arbeit von Kampagnenmanagerin Caroline Farrow von Citizen Go. Bei Citizen Go handelt es sich um eine Organisation, die, wie sie selbst sagen, radikale Lobbys daran hindern wollen, ihre Agenda der Gesellschaft aufzuzwingen. Das schadet den Menschen natürlich. Ja, weil dadurch halt, je mehr Menschen, es ist doch immer das gleiche Spiel, je mehr Menschen die Wahrheit zu dem Thema, zu den ganzen Woken-Themen kennen, umso mehr wenden sich von der Scheiße ab. Weil sie merken, dass sie selber halt auch hart reglementiert werden. Die Leute merken es immer. Da gibt es dieses schöne Ding mit dem Mühlstein, der auf die Leute zurollt. War das Stone Toss? Mit dem, wo der Mühlstein die Leute zermatscht, aber sie machen halt nichts, weil sie sind ja noch nicht dran. Kann sein. Ja, und auch hier wieder, ne? Also, euer Argument ist, die Menschen leiden. Und da gibt es Leute, die sagen, die Menschen leiden. Also sind die schlecht? Und ihr seid gut. Ja, alles klar. Zu diesen radikalen Lobbys zählen sie unter anderem eben auch die Trans-Community und ihr Wunsch nach einer Selbstbestimmung. Außerdem. Der Wunsch nach einer Selbstbestimmung, der daraus besteht, dass man Bücher schreibt. Ne? Es gibt ja dieses Buch, wo hatten wir ja auch damals darüber berichtet, das ist ein Buch, das ist ganz normal erschienen beim Verlag, wo ja darüber fantasiert wird, wie man die Rowling umbringt. Also noch nicht mal irgendwie übertragen auf eine andere Person oder so, wo man irgendwie sagen kann, die hat jetzt eine ähnliche Biografie und da soll man jetzt die Rowling drin entdecken oder so, sondern wortwörtlich die Rowling selber benannt quasi als Figur in diesem Buch, die dann umgebracht wird. Und solche Dinge, ne? Aber da gibt es überhaupt kein Problem. Das sind überhaupt nicht Leute, die irgendwie in ihrem Hirn so weit sind. Und ich meine damit jetzt nicht alle Leute, die irgendwie da meinen, sie wären trans oder so, sondern ich meine speziell diese Leute, die halt solche Bücher schreiben und sowas gut finden und hier irgendwie meinen, wir leiden alle. Und deswegen muss hier irgendwie jeder jetzt so reden, wie wir das wollen und so. Und das ist dann Selbstbestimmung. Einfach bloß Selbstbestimmung, ne? Nein, das ist Gegenrede. Das ist wertvolle Gegenrede. Na, hier ist es jetzt heute mal Selbstbestimmung und keine Gegenrede. Wenn ich den anderen Leuten das aufzwinge, dass sie mich so sehen, wie ich das will, dann ist das ja nur meine Selbstbestimmung, oder wie? Und weiter gibt es da überhaupt nichts abzuwiegen. Weiter geht's mit dem Rowling selbst durch ihre Einnahmen in ihrem Weltbild bestätigt. Sie twitterte zum Beispiel 2022 auf die Frage, wie sie denn nachts schlafen könne. Ich lese meine letzten Tantiemen-Checks und stelle fest, dass der Schmerz ziemlich schnell vergeht. Und hier Tantiemen. Tantiemen-Checks. Warum darf der Typ ein Video machen? Wer kontrolliert das? Könnt ihr nicht mal gucken, ob der Typ Deutsch kann? Naja. Tantiemen-Checks. Nein, sorry, wenn du das in der Rolle machst, wenn du einen Text schreibst, solltest du wissen, wie du das Wort aussprichst. Sorry. Ja, aber das Argument ist ja totaler Quatsch. Die macht sich jetzt drüber lustig, dass es ihr blenden geht und dass sie nicht auf die Zustimmung von diesem Mob angewiesen ist. Ja, würde ich an ihrer Stelle auch machen. Aber das ist jetzt scheinbar ein Punkt dafür, warum man dieses Spiel jetzt boykottieren muss, was ich hier gerade gehört habe. Beispiel von vielen. Im Dezember 2021 hat Rowling einen Tweet abgesetzt, in dem sie Krieg mit Frieden, Sklaverei mit Freiheit und Dummheit mit Stärke vergleicht. Ja, nee. In Der diesem. geile, Ernsthaft? genau so wie er jetzt gerade Ernsthaft? guckt, sah er aus, als der Punkt von J.K. Rowlings Tweet über seinem Kopf entlang Ich geführt ist, weil er die glaube Anspielung nicht verstanden hat, weil die Kinder heute nichts mehr lernen, weil er kein kulturelles Fundament unter seinem Geschwafel hat, sondern nur Ideologie, weil er nicht weiß, von wem das ist. Also Krieg ist Frieden, Frieden ist Sklaverei, Ignoranz ist Stärke. Ja, ist doch. Freiheit, Wo Sklaverei, kam das Ignoranz, nochmal her? Da Stärke. gab es doch so ein Buch. Wie hieß das nochmal? 1984 von George Orwell. Da ist Sex, das Sinn. Crime, Crime, Das ist der Blank Slate Crime. gewesen. Ja, George Orwell, 1984, ne? So viel zum Thema. Niemand ist so sehr mit seinem Werk verknüpft wie J.K. Rowling mit. ne? Ja. Go away now, Typ. Im selben Ach Tweet schrieb nee, sie außerdem: The penised individual who raped you is a woman. Die Vorangehensweise. ja, und worauf ist das eine Anspielung, ne? Ist das vielleicht eventuell eine Anspielung auf eine Sache, die wirklich passiert ist? In England nämlich? Wo sie da, ich glaube, in einem Krankenhaus oder so so eine Anschuldigung hatten und dann hieß es von wegen, nee, auf dieser Station, da waren überhaupt gar keine Männer. Und später hat sich dann herausgestellt, das lag daran, weil ja, die Definition von Mann halt nicht gegriffen hat, aber die normale biologische Definition von Mann sehr wohl gegriffen hat. Und da fassen sich die Leute an den Kopf und sagen und fragen sich halt, ob das nicht vielleicht jetzt schon ein bisschen zu weit gegangen ist, diese ganze Geschichte. Und das durchaus zu Recht. Ne? Und das ist ein ernsthaftes Problem, mein Lieber. Und das gibt es schon. Sind keine Hypothesen. Könnte eventuell mal so passieren, rutschiger Abhang-Fallacy oder irgend sowas. Sondern wir haben ja diese Sachen schon. Oder in den Frauengefängnissen und so. Diese Fälle gibt es alle schon. Angegangenen Vergleiche von offensichtlichen Gegenteilen sollen zeigen, dass es genauso lächerlich wäre, einen Menschen mit einem Penis als Frau zu bezeichnen. Ihr Fokus auf Vergewaltigung schafft dabei auch noch ein ganz verzerrtes Bild der Trans-Community. In ihrer Darstellung sind Transmenschen unkontrollierbar, gewalttätig und ein Rückschritt für den Nein, Feminismus. nein, Wenn nein, ein genau, und die nein. streicheln kleine Tiere nicht, die treten So, die. you are saying that trans people are. Nein, das funktioniert so nicht. Sie hat ganz klar auf die Vorkommnisse in Großbritannien abgehoben aus Gefängnissen und Krankenhäusern. Und du legst dir diese ganzen Bosheiten in den Mund. Das ist eigentlich, hätte dein leitender Redakteur dir sagen müssen, das geht so nicht. Bring mir Beweise und bau die ein und dann kannst du das Video veröffentlichen. Na gut, das ist halt Meinung, ne? Ja, aber trotzdem, Meinung, ich meine, dann musst du Butter bei die Fische tun, wenn du solche Kanonen rausholst, finde ich. Wir sprechen ja hier nicht drüber, dass die Frau Rowling angeblich 3 Päckchen Kaugummi gestohlen hat, sondern wir sprechen darüber, dass sie eine üble Menschenfeindin sein soll. Also, das ist schon sehr üble Nachrede, meiner Meinung nach, was er da macht, auch in einem Meinungsbeitrag. Ja, und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich dann der Transfer auf dieses Spiel jetzt. Und das ist ein Argument ja im Endeffekt, sie verdient Geld Weil, ja, sein Argument ist weil. und sie sagt den Leuten, die sie nicht mögen, haha, ich verdiene Geld. Und deswegen sollte sie kein Geld verdienen. Weil das ja auch schlagartig aufhören würde, dass J.K. Rowling Geld Ja, ich verdient, glaube wenn schon, niemand ja. mehr diesen ganzen Kram kauft. Dieses Spiel kauft, meine ich. Und den ganzen anderen Kram. Die Bücher, die Filme. Wollt ihr das auch alles irgendwie? Darf keiner mehr? Eure Kinder dürfen dann nie Harry Potter. Ach, ihr habt ja keine. Na gut, das ist alles gut. Das ist alles gut. Ein Mensch in Rowlings Position solche verallgemeinernden Aussagen trifft, ist es sehr, sehr schwierig, das einfach nur als bloße Meinungsäußerung zu werten. Ja, das ist keine verallgemeinernde Aussage, sondern das ist eine konkrete Aussage zu einem konkreten Fall, der da geschehen ist. Avalanche Software und Warner. Jetzt haben wir hier Jason Schreier als Beispiel. Na, wer war nochmal Jason Schreier? Einer der übelsten Mouthpieces der Anti-Gamergate-Bewegung. Aber er weiß, wie man Leute diffamiert. Das muss man ihm lassen, also dem Herrn Schreier. Warner Brothers Games haben sich bei dieser Thematik bisher ziemlich zurückgehalten. Auffällig ist aber, dass sie sowohl im Marketing als auch in den Spielmechaniken ganz... Ja, ich glaube, das ist der Transcharakter hier, also, glaube ich sogar. ...besonders auf eine breit gefächerte Repräsentation achten, insbesondere die der Trans-Community. Und auch Rowling... Und ihr seid natürlich nicht glücklich, muss ich da noch anfügen. Ich bin aber trotzdem nicht glücklich. Und die Rowling hat auch gesagt, ich liebe die Leute, aber Frauen sind nun mal Frauen und so weiter. Na. Aber guck mal, ich meine, eine schwarze Transperson, was wollt ihr denn noch mehr? Also, oder ich sehe, also, oder ich sehe ja, das schlecht. Das war das Licht die, eben. Oder ist die Latino so oder irgendwas, aber sie sieht jetzt nicht aus wie eine blonde. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie auch nur ein Bein, ich kann das nicht sehen. So. Die steht ja hinter diesem Counter. Naja. Aber das Gesicht gerade ist gut von ihm. Das könnte er als Twitter-Profil mitnehmen. Ja, gut. Oder hinten auf dem Van, wo drauf steht Free Candy. Jetzt. Man kann doch so einen Wagen fahren. 14 Millionen Followern komplett aus dem Marketing herausgehalten. Das würde ich persönlich zumindest als ein kleines Statement werten. Auf Twitter hatte ich die Diskussion um Hogwarts Legacy lange nur oberflächlich mitbekommen. Nachdem ich mich aber etwas mit der Thematik und insbesondere den Folgen von Transphobie in der Gesellschaft auseinandergesetzt habe, war... Ja, nachdem die Leute gesagt haben, wir leiden alle, bitte alles verbieten, was uns Leiden zufügt, bitte alle Leute dazu zwingen, dass sie sich in unsere Pseudorealität begeben müssen, wo wir da nicht mehr leiden. Und natürlich auch, bitte glauben Sie mir, dass ich das gemacht habe und dass ich herausgefunden habe, dass das so ist. Und dass ich das nicht nur sage, weil ich das sagen muss, weil ich sonst von meinen Freunden gefressen werde, die mir das gesagt haben. War für mich ziemlich deutlich, was das Richtige zu tun ist. Einerseits schätze ich die Wizarding World wirklich sehr und ich würde auch super gerne in ihre Welt abtauchen. Aber das Verlangen im Vergleich zu dem potenziellen Schaden in der Welt ist für mich lange nicht groß genug. Der Schaden in der Welt. Ja. Was passiert? Gibt's, um das nochmal zu rekapitulieren, der Schaden in der Welt besteht daraus, dass die Rowling weiter Tweets schreiben kann, dass sie Geld verdient. Drunter geht es auch für diese Leute einfach nicht. Sie müssen die Welt retten. Anders ist das alles nicht mehr, das geht nicht, die ganzen weißen Heterosexuellen, und wir müssen die Welt retten. Aber heiße. Viel Spaß zu rechtfertigen. Der Schaden ist nämlich, dass durch jede Einnahme Rowlings indirekt auch Transfeindlichkeit in der Welt unterstützt und verbreitet wird. Ich will euch natürlich nicht überreden, genauso zu handeln. Zeig mir doch bitte, wo sie Geld dafür ausgibt. Zeig mir doch mal die Quittungen. Zeig mir irgendwie all diese Sachen, die beweisen, dass Frau Rowling. Und dann zeigst du die Statuten dieser Organisationen und zeigst mir genau, wo da steht, dass irgendwem Schaden zugefügt werden soll oder dass irgendwer mehr als nötig in seiner Freiheit beschnitten werden soll. Und dieses mehr als nötig bezieht sich eben auf zum Beispiel Umkleiden, auf zum Beispiel Sauna, auf zum Beispiel irgendwie Räume, in denen lesbische Frauen mit lesbischen Frauen allein sein wollen. Fuck nochmal, das kann doch nicht so schwer sein. Vielleicht seid ihr gerade in einer Lebensphase, in der ihr gerne abtauchen würdet und euch ablenken lassen würdet von einer Welt voller Nostalgie. Ich bitte euch trotzdem einmal für euch abzuwägen und euch bewusst zu sein, dass euer Handeln immer Konsequenzen mit sich zieht. Egal ob direkt... Konsequenzen. Jeder, der Spaß mit diesem Spiel hat, sorgt dafür, dass Menschen leiden. Außerdem werden Konsequenzen nach sich gezogen, nicht mit sich. Aber egal. Sie werden vor sich hergeschoben. Ja. So kennt die das, der das, meine ich, sorry. Oder indirekt. Jetzt habt ihr meine Sicht kennengelernt. Mich würde tatsächlich interessieren, wie ist es bei euch? Werdet ihr das Spiel spielen? Werdet ihr es nicht spielen? Nur denkt immer daran, in den Kommentaren immer höflich zu bleiben. So sehen also Nerds aus heutzutage. Nein. Transhass! Bleibt immer dabei höflich. Transhass! Nein, das mit dem Nerd können wir ausschließen, weil er das George Orwell-Zitat nicht erkannt hat. Das ist geradeaus über seinen Kopf gegangen. Und Mammon ist ein bisschen später gekommen, deswegen hat er vorhin nicht gehört, wie ich gesagt habe, Heise macht ja schon immer durchaus auch beide Seiten, so wie das eine gute Plattform machen sollte. Und dann dürfen halt auch manchmal Leute wie er seinen Kopf rausstrecken. Mhm. Also, ja, aber das war hart, Mammon. Du hast dich echt geschont, indem du jetzt erst. Das Video habe ich schon gesehen, habe ich mir aber angeguckt vorher. Also ja. Bitter, oder? Ja, also ich dachte, das ist doch auch so ein Clickbait, oder nicht? Dachte ich so. Ja, keine stimmt. Ahnung, ist ja gesellschaftlich relevant, müssen wir jetzt mal drüber sprechen. Ne? Das ist eine Predigt im Endeffekt. Das ist eine Predigt der Heiligen Kirche unserer Transfaltigkeit. Das stimmt. Ja. Die Menschen leiden und es gibt überhaupt gar keine anderen Dinge, über die man nachdenken muss, weil ja die Rowling sowieso genug Geld hat. Und deswegen deswegen jo. Ist es ja aus Gründen. Und das Video, was gerade schon angezeigt wurde, jetzt was jetzt als nächstes gekommen wäre, hier durch den YouTube-Algorithmus vom dunklen Parabelritter, haben sich auch viele Leute drüber aufgeregt. Der hat ja, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt in der Vergangenheit auch nicht gerade viel jetzt gegen den SJW-Kram gesprochen, sondern eher dafür. Aber da hat er jetzt halt dann doch festgestellt, dass das nicht so eine gute Idee ist, was da jetzt erzählt wird, dass das nicht so richtig stimmt und nicht so richtig schlüssig ist. Hat da ein Video zugemacht, was natürlich diese Leute auch alle gehasst haben, wie die Pest. Da kommen wir jetzt als nächstes hier dazu. Da gab es eine Reaktion von dieser Person hier. Das habe ich gefunden, ganz kurz jetzt vor dem Stream, nämlich auf dem Twitter-Konto von Sally, der hat das hier verteilt. Jetzt geht's mal los, ey. Und ich habe da nur reingehört. Und Sally noch im Verteiler? Nee, ich habe da nur mal draufgeklickt auf ihn. Ich wollte nur mal gucken, was bei ihm so los ist. Und Sally verteilt sowas. Sally verteilt sowas, ja. Und diese Argumentation, die jetzt gleich kommt, die werdet ihr nicht glauben. Denkt mal an Gamergate. Das ist nämlich eine super Argumentation. Hier geht es jetzt so um Drohungen und so, was das bedeutet, wenn irgendwelche Leute Drohungen verschicken. Und am besten sieht man das an diesem Clip. Musste sich jetzt deswegen sogar eine Pause nehmen, wegen des ganzen Hasses, der ihm entgegenschlug. Geht es da noch um die gute Sache? Kann man da noch sagen, ja, ich unterstütze die Menschen, denn ihr Ansinnen ist gut und sie haben es verdient, dass man ihnen zuhört, wenn man dafür Drohmails bekommt? Nee, ging es jetzt gerade um Gronkh. Das hatten wir ja letzte Woche schon. Dass der halt nur gesagt hat, ja, die Rowling ist mir halt egal. Und das war ja schon böse, weil die hatte ja nicht egal zu sein. Die hast du ja zu hassen. Ne, 5 Minuten Hass auf die Rowling. J.K. Goldstein, ne? Das macht uns ja unsere perfekte Welt kaputt. Und der gute Parabelritter sagt hier vollkommen zu Recht, dass das natürlich nicht in Ordnung ist. Wenn man jetzt wegen so einer Nichtsaussage irgendwelche Hassnachrichten bekommt. Und dann schauen wir mal, was die Reaktion dazu ist. Da wirft Alex Leute, die Hassnachrichten schreiben oder noch Schlimmeres machen, in einen Topf mit Leuten, die zum Boykott aufrufen und jemanden wie Gronkh kritisieren. Weil meine Person... Geil, oder? Das ist nicht das Beste. Und es hat nur 8 Jahre gedauert, bis es sich unsere Parolen auf die Fahnen schrieben. Ja. Das ist bunter Gamergate. Das ist 1:1 dasselbe, also wirklich. Aber wir kritisieren die doch nur. Wir haben doch hier nur Sachen zu kritisieren. Wir könntest doch nicht in einen Topf werfen mit Leuten, die Drohmails verschicken. No shit. So also stabil war der Gronkh auch irgendwie nicht, ne? Der war doch auch ziemlich schnell eingeknickt und hatte dann irgendwie so ein Charity oder was angedacht, ne? Ich, keine Ahnung, habe ich nicht weiterverfolgt, aber kann gut sein. Viele Leute können ja nicht auf sauer gegenhalten, verstehe das schon. Also, wo die einer knickt eben ein. Ja, das geht ja halt noch so eine Weile so weiter, dass man sich natürlich dafür distanzieren muss. Persönliche Herangehensweise daran ist ja wahrscheinlich eine, der Alex zustimmen würde. Jemand sagt, ich werde das Spiel streamen. Ja, bitte stream das nicht, weil XY. Ja, mache ich trotzdem. Und dann kritisiere ich halt dafür. Klar, es gibt Leute, die schon im ersten Schritt dann reagieren mit, du bist transfeindlich. Oder auch mit Hate. Und das ist zu verurteilen. Aber nur weil Leute existieren, die Drohmails schreiben, heißt das nicht, dass Anliegen von marginalisierten Gruppen weniger wert sind oder irgendwie in Frage gestellt werden sollten. Ach ja. Ja, so, Drohmails bedeuten nichts. Das bedeutet nichts. Das kann auch sonst wer schreiben, die Drohmail. Kommt jetzt, glaube ich, auch gleich das Argument. Klar, Leute werden das tun und das weniger ernst nehmen deshalb. Aber das verurteile ich ja, wenn jemand Drohmails verschickt, weil das niemandem was bringt. Also wenn ihr mir zuschaut und sowas tut, dann seid ihr hier nicht willkommen. Oh, die J.K. Rowling Harassment Patrol, oder was? Ja, klingt nach Sargon und so, die haben das auch alle gesagt. Hm. Schreibt die Leute nicht an, das bringt nichts. Meckert die Leute nicht an, das bringt nichts. Aber die Reaktion darauf kann doch nicht sein, zu sagen, ja, da muss man sich das halt zweimal überlegen, ob man die noch unterstützt. Man sollte klar sagen, das ist nicht okay, aber die Anliegen sind trotzdem unterstützenswert. Und wie könnt ihr es wagen, Gamergate zu unterstützen, wo die noch Drohmails schicken und Harassment und Harassment. Und heute sagt uns noch ChatGPT, dass das ja Harassment ist und das deswegen böse ist und so weiter. Na ja, ja. Ja, ja, ja. Ihr solltet euch davon nicht beeinflussen lassen. Vor allem, weil aller Hass, den ich öffentlich mitbekommen habe, auch von irgendwelchen Mini-Accounts war, die nicht tief in der Community verankert sind. Das gibt's ach nicht. Nein! Ja, nein! Trolls und so, ne? Nein! Nein! Trolls, oh, das gelang los. Ach, ja. Die Karte gelang los oder so. Wertlos. Alter Schwede, das könntest du in ein Gamergate-Video reinschneiden. Ja. Wenn du die Stimme verzerrst, das Bild wegnimmst, dass die Leute, die lila Haare nicht sehen, glauben, die ist ein Gamergate-Verteidiger. Ja, aber 100 Pro. 1:1. Bei diesen Themen sehr viel, dass Leute die Gelegenheit nutzen, um ihren Hate zu schicken oder einfach nur zu flamen, weil sie daran irgendeine widerliche Art von Freude haben. Und nicht Öl ins Feuer schicken, Baphomet, ja, ne, ganze Zeug. Aber alles nicht gehabt bei Gamergate, ne? Sie ist aber auch tief drin im Spiel, ne? Wenn sie das alles so differenziert beschreiben kann und so. Ja, das ist das übliche Ding. Es kommt nicht darauf an, wer diese Argumente bringt, ob die valide sind. Es kommt nicht darauf an, ob das valide Argumente sind. Es kommt darauf an, wer das macht. Na, wenn wir das machen, dann ist es ein valides Argument. Wenn ihr das macht, dann ist es ist eine Ablenkungstaktik von dem, was ihr eigentlich vorhabt. Und ihr wollt die Leute hassen. Hass. Nicht, weil ihnen das Thema wichtig ist. Und da wir es von Gronkh hatten, ihm ist das auch bewusst. Ich weiß, dass die rechten Bubble zum Beispiel, ich sag mal Bubble, sind, ich weiß nicht, wer das ist, von aus welcher Bubble, keine Ahnung, aber da machen sich Leute halt extra solche Accounts, die aussehen wie Trans-Accounts, mit Flagge, mit lalalala, aber wenn du ein bisschen durch die Timeline scrollst, und ich mache das, wenn Leute kommentieren, ich bin sehr geduldig, ich scrolle immer durch die Timeline und gucke, was die so schreiben. Und da kannst du sehr oft erkennen, ob das ein Troll-Account ist oder nicht. Die andere Sache, die mich wirklich stört... Gut, ne? Ja, ich habe aber auch so viele lustige Beispiele auf Twitter gesehen. Da kann man eigentlich gar nicht laut sein. Ja, und der Parabelritter, der verteidigt die Rowling. Ist, wie das Verhalten von Rowling verharmlost wird. Parabelritter verteidigt Rowling. Ja, ja, Parabelritter verteidigt Rowling ist übertrieben, aber ist halt schon was dran. Ja, Clickbait. Genau, deswegen sollte man ihn ja nicht hassen, aber man sollte ihn schon hassen, weil im Endeffekt... sollte er das ja nicht tun, weil die ist ja böse. Das ist ja der, dessen Namen nicht genannt werden soll und so. Ja, aber ich glaube, das reicht jetzt auch von diesem hier. Weil ja, ja, bitte. Wollte eigentlich nur darauf hinaus. Alter, nur diese warum geile steht Argumentation. Er in dieser Kulisse in diesem Aufzug? Was soll das sein? Argumentation, ja, keine Ahnung. Oberflächlichkeiten, also. Ja, aber ich verstehe es auch einfach nicht. Also, ich verstehe nicht, wie das erscheint. Also, normal soll ein Studio ja irgendwas transportieren. So ein Hintergrund, weißt du? Und das transportiert für mich irgendwie so, ich habe mal ein paar Sachen hingestellt und es blau angestrichen. So. Das ist nicht, ja, komisch. Weißt du, das Konzept und auch der weiße Anzug. Komisch. Manche kaufen sich ein Small Video Rig, manche kaufen sich ein Full Video Rig, manche kaufen sich ein Blue Video Rig. Vielleicht ist das dann auch als Blue Screen. Kann er das auch als Blue Screen nutzen? Ich weiß es. Dafür ist es, glaube ich, zu dunkel. Kann ich mit sowas nicht aus. Die Zuschauer kriegen aber immer an verschiedenen Stellen ihre Bluescreens, glaube ich. Es geht aber noch weiter mit Rolling Kram. Also nicht, dass ihr denkt, das wäre jetzt vorbei, weil ihr hier sowas eingeblendet seht. Ich wollte dieses einfach nochmal so ein Hut zaubern. Das ist so ein Buch, was mich der Ebel vor ein paar Jahren mal gezwungen hat zu lesen. Kann ich auch überhaupt nicht empfehlen. Das heißt Beautiful Trouble, a Toolbox for Revolution. Und hier geht es halt nur um so einen Kram, wie halt irgendwelche Linksextremen. Ja, durch so Culture-Jamming-Tactics, das ist ja auch sowas, was Abel schon ein paar Mal erwähnt hat, einfach nur halt in irgendwelche kulturellen Dinge ihre Sachen dann rein injizieren. Und eins von den Beispielen hier ist Harry Potter aus dem Buch. Und da geht es nämlich um dieses sogenannte Wizard Rock. Das ist so eine Geschichte gewesen, wo so YouTuber irgendwie, als die Bücher noch neu waren und die Filme gerade angefangen haben, halt so, ja, irgendwelche irgendwelche Musik geschrieben haben, die halt mit irgendwelchen Harry Potter-Dingen zu tun hatte. Und das wird hier von diesem Buch halt hochgehypt als super, super Art und Weise, um irgendwie linke Überlegungen in die Kultur einzubringen. Man könnte es fast als Kulturmarxismus bezeichnen, aber würde ich natürlich nie tun. Aber da nehmen diese Leute halt auch ihren Einfluss ein bisschen zu ernst. Ich wollte das nur mal so exemplarisch zeigen, halt, dass sie es schon auch wollen. Ne? Also viele Leute, die aus diesem Bereich halt kommen, sehen solche Sachen halt auch irgendwie als Vehikel. Und die stellen sich jetzt halt hin und meinen so, ja, wenn die Rowling irgendwas sagt, dann muss das ja irgendwie sich niederschlagen in dieser Kunst und so. Dann muss das ja irgendwie politischer Aktivismus sein oder irgendwie sowas. Und das liegt halt daran, aus meiner Sicht, weil die das selber natürlich tun. Ne? Weil die das mit ihrem Scheiß halt selber so wollen und so machen, sehen sie das halt auch, projizieren sie das halt auch in die anderen Leute rein. Und das ist so ein Aspekt, der mir so ein bisschen gefehlt hat in diesen ganzen Reden jetzt darüber, wo ich ja nochmal darauf hinweisen wollte, dass das natürlich auch viel Projektion ist von diesen Leuten, weil sie das selber halt gerne hätten, dass sie mit solche Sachen da für ihre Zwecke instrumentalisieren können. Ist das dann auch ziviler Ungehorsam? Nee, ne? Und da irgendwelchen Schmarrn halt einbringen können in die Debatte, um dann irgendwie ja, irgendwelche Leute zu begeistern für linken Aktivismus mit Harry Potter. Naja. Kapitalismus Minimax! So schnell geht das. Anne Lothar Mary behauptet, die Harry Potter-Geschichten wären irgendwelche Zauberverschwörungstheorien oder so. Ja, Satanismus, ne? Lernen die Kinder zaubern und lernen zum Satanismus. Ja, ja, das war am Anfang. Am Anfang waren das mal wieder die üblichen Verdächtigen aus Amerika, die irgendwie sowas vermutet haben, wie damals schon bei Kiss, Dungeons and Dragons, Iron Maiden und dem ganzen anderen Kram. Ja, so. Und jetzt sind die Kinder der üblichen Verdächtigen erwachsen geworden. In der Tat. Beweisführung. Ja, eine Beweisführung. Und zwar ist es so ein bisschen die Fortsetzung von der Geschichte aus dem letzten Teil. Da haben wir ja drüber gesprochen, ist J.K. Rowling transphob und haben uns von einer Akademikerin erklären lassen, dass sie keinen einzigen Beweis gefunden hat, trotz mehrmonatiger Arbeit in irgendeinem Tweet, irgendeiner Äußerung, in den Büchern oder in Schriftverkehr, was weiß ich. Es gab nicht einen Hinweis darauf, dass Frau Rowling wirklich transphob ist und all die bösen Dinge will, die ihr nachgesagt werden. Und es gibt ja noch eine weitere Unterstellung, die in letzter Zeit, vor allem halt im Zusammenhang mit dem Videospiel, dessen Name nicht genannt werden soll, hochgekocht ist, nämlich ist J.K. Rowling antisemitisch? Es geht hier in der zentralen Geschichte um die Goblins wieder. Ich bin kein Kenner der Materie, aber soweit ich weiß, sind das die Bankiers. Sie sind sehr gierig und sie haben lange Nasen. Rassisten würden in diesem Bild auf jeden Fall wahrscheinlich eine jüdische Karikatur sehen. Andere sehen halt Goblins, Kobolde, wie man sie vielleicht auf Deutsch nennen würde. Und hier setze ich mal in dem Artikel an. Nämlich tatsächlich ist das nämlich so, dass J.K. Rowling das kleine, hutzelige, miesepetrige und teilweise auch gierige Männchen nicht selbst erfunden hat. Das Wort Goblin war zunächst ein loser Begriff in der britischen und germanischen Folklore und umfasste grob alle mythischen Wesen, die klein und fies waren und das Dunkle bevorzugten, im Gegensatz zu den guten Geistern und Feen. Sie wurden gemeinhin als hässlich und haarig beschrieben, insbesondere in Großbritannien und Deutschland, wo man die Wesen Kobolde nannte, wurde ihnen nachgesagt, in Minen zu hausen. Erst in neumodischeren Zeiten etablierten sich Kobolde als grüne oder reptilartige kleine Figuren mit großen fledermausartigen Ohren. Ja, das ist so ein bisschen, denke ich, auch Dungeons and Dragons geschuldet. Dann wird hier eine kurze kunsthistorischer Exkurs über die Darstellung von Kobolden gemacht. Es wird auch Dungeons and Dragons erwähnt. Es geht von einer Geschichte ein Gemälde von Arthur Rickman zum Gedicht Goblin Market von 1862 inspirierte das Buch The Princess and the Goblin 1872 und ein gewisser J.R.R. Tolkien fand das Buch so gut, dass er die Goblins praktisch da aus ihrem Winterschlaf geholt hat. Dann geht es halt darum, ja, warum sind die mit der Gier verbunden? das Leben in Minen und die Assoziation mit Schätzen und Gold, vielleicht von den Zwergen in der Mythologie beeinflusst. Auch Tolkien musste sich ja für die Zwerge Antisemitismusvorwürfe anhören. Und die sehen ja ganz anders aus als die Goblins in Harry Potter. Komisch, dass die Leute überall jüdische Charaktere sehen, wo sie gar nicht sind. Aber es sind immer die gleichen Leute, die sie sehen. Und es sind meistens nicht die Juden, sondern merkwürdige Leute, die aus irgendeinem Grund jemanden an den Karren fahren wollen. Ja, und dann geht es um die Bankier-Geschichte. Also Goblins, das ist so ein bisschen das Fazit der ersten Frage. Eigentlich sind Goblins also schon länger mit solchen Attributen belegt. Dann kommt die Frage, woher kam die Anschuldigung? Und das wusste ich auch nicht, dass es Jon Stewart war, der halt einen Witz darüber gemacht hat. Ja? Jon Stewart begann über den Vorgang zu witzeln, über welchen die Kobolde von J.K. Rowling wohl für die Bank ausgewählt wurden. Das ist eine Karikatur eines Juden aus der antisemitischen Literatur. Und J.K. Rowling so, können wir den Typen nicht unsere Bank leiten lassen? Lacher vom Bann, Tusch. Ja. Und dann haben irgendwelche Leute behauptet, J.K. Rowling habe, Jon Stewart habe J.K. Rowling des Antisemitismus bezichtigt in den Medien. Ja, und was hat Jon Stewart dann gesagt? Nee, wörtlich gesagt, das ist bonkers. Ja. Kein vernünftiger Mensch, der das gesehen hat, könnte das als etwas anderes betrachten als eine leichtherzige Unterhaltung zwischen Kollegen und Kumpel, die einen Lacher teilen, die Spaß mit Harry Potter und meine Erfahrung hatten, als ich als Jude Harry Potter das erste Mal im Kino sah und wie einige Tropes so in der Gesellschaft verankert sind, dass sie unsichtbar sind, selbst in einem so durchdachten Prozess wie der Produktion eines Films. Lassen Sie mich das so deutlich sagen, wie ich kann. Hallo, mein Name ist Jon Stewart. Ich halte J.K. Rowling nicht für eine Antisemitin. Ich habe sie nicht als antisemitisch bezeichnet. Ich halte die Harry Potter Filme nicht für antisemitisch. Und später sagte er noch, get a fucking grip. Ja? Also das ist die Quelle, aus der diese Leute schöpfen. Aber ja, Jon Stewart hat gesagt, der hat dann Witz und Witze, wir wissen alle, wo Witze hinführen. Kurze Gedenkminute. Genozid. Oh. Genau. Ich meine, es ist ein bisschen ungeschickt, ne? Interessant ist auch der Artikel der Jüdin Elias Smith für das unabhängige jüdische Magazin Forward. Bitte Leute, haltet bezüglich der Judenkobolde die Klappe. Es ist antisemitisch, dass irgendwer auf so einen Charakter trifft und denkt, aha, ein Jude. Die Darstellung der Kobolde ist gegenüber Bankmitarbeitern beleidigend, nicht Juden. Und der Grund, warum sie beleidigend für Bankmitarbeiter ist, ist, dass die Kobolde in der Harry Potter-Welt gleichbedeutend mit Bankmitarbeitern sind. Und Juden in der echten Welt sind es nicht. Es könnte so einfach sein, wenn man vielleicht mal auf die Getroffenen hören würde. Ferengi-Phänomen, ne? Außerdem Bankmitarbeiter sind generell gar keine Anfeindungen oder irgendwelchen Klischees ausgesetzt. Nie. Dann kommt noch ein weiterer jüdischer Autor zu Wort. Dann fragt die Autorin, kann man die Frau Rowling insgesamt als antisemitisch, wie äußert sie sich denn zu dem Thema? Dann haben wir hier einen Tweet von Frau Rowling, die sagt zum Corona, also viele Juden aus dem UK in meiner Timeline müssen sich halt mit Rassismus oder mit antijüdischen Statements auseinandersetzen und es wäre Zeit, dass einige Nicht-Juden denen helfen, diese Last zu tragen. Wenn ihr glaubt, dass das, also es geht dann um die Frage, ob Rassismus gegen Juden und so und ob man gegen eine Religion rassistisch sein kann. Und dann sagt sie halt, Antisemiten beantwortet mir doch die Frage, wurden atheistische Juden davon ausgeschlossen, den gelben Stern zu tragen? Was ich auch eigentlich wieder eine sehr weise Frage finde. Also völlig in Ordnung. Und auch weiter, dann gibt es hier Ausschnitte aus Artikeln, wo jüdische Publikationen das pro-jüdische Engagement von Frau Rowling preisen. Ja. Dann geht es um die, es gibt einen wohl sicher jüdischen Charakter in den Geschichten und es gibt zwei weitere, die könnten wohl Juden sein. Die sind so unterschiedlich beschrieben, wie es nur geht. Das heißt, auch hier kann man nicht davon sprechen, dass die Frau Rowling irgendwie eine Weltsicht irgendwie auf Juden konstruieren möchte oder so, dann Stereotypen mitgibt. Und wer halt glaubt, dass die Frau hat die Dinger ja nicht geschrieben, weil sie wusste, dass die millionenfach verkauft werden. Ja? Sie hat ein kleines Kinderbuch geschrieben und das ist explodiert. Und da hat sie sich vorher nicht die Gedanken gemacht, wie, was für Nachrichten verstehe, sondern an wen kann ich das verkaufen? Kann ich vielleicht wirklich Erfolg damit haben? Und die Geschichte ist halt einfach geflossen und was ihr da drin findet, sind halt alte mythologische Spuren, die überhaupt nichts mit Antisemitismus zu tun haben. Wie, dann wird noch gefragt, wie wird Antisemitismus in Harry Potter generell behandelt? Also Voldemort als Analogie auf Hitler und halt Muggels und Zauberbegabte und so weiter und so fort. Dann in den neuen Büchern hier mit den Tierwesen ist es wohl auch so, dass es halt gut gegen böse ist, dass das da alles klar ist. Dann gibt es nochmal einen längeren Abschnitt darüber, wie ein bestimmter Kobold in dem Buch charakterisiert ist und in der Zusammenfassung die Darstellung der Kobolde in Harry Potter sind der Mythologie der vorhergehenden Literatur entlehnt. Auch wenn der Einsatz als Bankiers vielleicht etwas unglücklich ist, ist er hier nicht antisemitisch zu verstehen. Zusätzlich hebt sich die Darstellung der Kobolde in vielen Aspekten von antisemitischen Karikaturen ab. Nicht zuletzt, weil ein gewisses Verständnis für die Sichtweise der Kobolde im Werk forciert wird. Sowohl der Verursacher der Diskussion, John Stewart, als auch diverse Vertreter jüdischer Gruppen ordnen weder J.K. Rowling noch die Darstellung der Kobolde als antisemitisch ein, sondern eher als ein Beispiel, dass diese Darstellung von den meisten Menschen nicht mehr als antisemitisch registriert oder verstanden wird. Eher noch ärgern sie sich darüber, dass ihre vermeintlichen Verteidiger Juden mit den Gringotts-Kobolden gleichsetzen. Und J.K. Rowling hat deutlich gezeigt, dass sie nichts gegen Juden hat, sondern sich proaktiv und immer wieder für diese eingesetzt, wofür man ihr aus jüdischer Sicht auch dankbar ist. Auch Harry Potter ist grundlegend antirassistisch, da es die Entstehung und die negativen Auswirkungen von Rassismus besonders thematisiert. Ja, vielen Dank, Daily Kaffee, für die Zusammenfassung. Und das. Jetzt seid ihr eigentlich mit allem ausgestattet, was ihr braucht, wenn euch irgendjemand Dünnsinn über J.K. Rowling erzählt, mit belegten Stellen, mit Zitaten, mit Quellen und allem anderen Unsinn zu sagen, nein, die Frau ist weder transphob noch antisemitisch. Du sitzt einer Lüge auf, einer medial aufgebauschten Lüge, sonst nichts. Wenn der Arbeitskollege fragt, wie ist das denn damit? Soll ich mir das Spiel kaufen oder nicht? Ich habe ja gehört, da sterben Menschen. Dann könnt ihr sagen, nee, hier, bitte. Wir sterben nur. Du weißt schon. Hier Beweisführung ohne Beweise. So wie zum Beispiel das so eine Amadeo-Antonio-Stiftung vielleicht machen würde. Die machen das. Harry Potter und neoliberale Märchen. Oh ja, stimmt. Meritokratie stimmt. Und sowas. Ne? Genau. Weltraum News klärt uns hier auf. Neoliberale Märchen tatsächlich. Die reaktionäre stimmt, Weltsicht von Just Kidding Rowling. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich habe es mir noch gar nicht ganz durchgelesen. Ich könnte nur so ein paar Ausschnitte, die schon die Woche über im Twitter rumgingen, aber es ist wohl ziemlich hanebüchen, was wir hier aufgetischt kriegen von Herrn Schuller. Von Amadeo Antonios Deltauer News. Das Videospiel Hogwarts Legacy, angekündigt für den 10. Februar, löst Kontroversen aus. Während manche Fans der Harry Potter-Reihe sehnsüchtig darauf warten, das ist schon wieder so ein Fall von, ich sag erstmal ein paar richtige Dinge, damit dann hinterher meine falschen Dinge genauso richtig klingen wie die richtigen Dinge. Es ist 100 Pro ein Text, wie ein ChatGPT aufschreiben würde. Lass mal ein paar Sachen sagen. Nicht nur die transfeindlichen Aussagen des Harry Potter-Schöpferinnen, ne, das haben wir jetzt. Ne? Das ist genauso eine Tatsache, wie, dass die Leute da sehnsüchtig darauf warten, ist genauso eine Tatsache wie transfeindliche Aussagen der Harry Potter-Schöpferin. Was? Herr Schuller, ne? Ist das so? Ja, das ist der billige Trick, den die Leute hier machen. Immer erstmal was offensichtlich Richtiges sagen und dann mit dem Bullshit anfangen. Du hast ja vom Spiel erwarten können, sagt, das ist ja Romanreihe, das ist aber auch irgendwie Quatsch, oder? Das sind die Romane, da geht es ja vielleicht entlang oder sowas. Da glaube ich, eine neue Geschichte mit dem Spiel, die da verarbeitet wurde. Es geht genauso weiter. Ich hier schon lese, Harry Potter war ein Symbol meiner Generation. Lol, das tut mir aber leid. Ja, das war auch zeitgleich das einzige Buch, das ihr gelesen habt, ihr Trottel. Ja, genau. Ja gut, aber dafür 7 Stück, ne? 7 Bücher. Im liberalen Milieu wimmelte es nur von Harry Potter-Bezügen. Ja, haben wir ja gerade gesehen mit dem mit dem Buch für linke Agitation in der Popkultur. Noch seit Jahren verbreitet sich Unbehagen in der Fan-Community. Das echt seit Jahren schon? Die arme Rowling. Die Autorin positionierte sich seit spätestens 2018 immer wieder auf Seiten von sogenannten Red-Fams. Und die mögen wir natürlich nicht als Amadeo-Antonio-Stiftung. Naja, wenn wir ins Archiv gucken würden, könnten wir vor ungefähr 5 bis 10 Jahren sicher was finden, wo sie die gemocht haben. Bin ich mir 100%ig sicher. Wo sie gesagt haben, das sind die Richtigen. Das sind die, denen ihr glauben müsst. Und jetzt auf einmal, wenn es passt, sonst halt nicht mehr die Richtigen. Das ist eine feministische Strömung, die auf einem strikt binären Geschlechtermodell beharrt. Ja, so ist das wohl. Und das hast du auch bei diesen Leuten. Ne? Also du hast einmal die Leute, die meinen, Männer sind scheiße und furchtbar und für alles Böse verantwortlich. Und dann hast du noch die Leute, die sagen, Männer sind scheiße und furchtbar und für alles Böse verantwortlich. Aber können ja auch einfach Frauen werden. Ne? Dann geht's denen gut. Das ist aus meiner Sicht der größte Unterschied zwischen diesen Leuten hier. Ja, insgesamt wissen die vielleicht, dass es nicht dasselbe ist. Ein zeugungsfähiger, erwachsener Mann oder Frau wie so ein Trans. Ne? Immer wieder wurden ihre Wortmeldungen im Zusammenhang als mehr oder minder kodierte, ist das Wieselwörtiger, geht's wohl kaum, wird im Zusammenhang mehr oder minder kodierter Transfeindlichkeit interpretiert. Ja, von Leuten wie euch. Ihr werdet eure Wortmeldungen werden von mir in diesem Zusammenhang als mehr oder minder kodierte Kulturmarxismus hier. Ja. Interpretiert. Ja. Und antisemitische Karikaturen. Na, die gibt's da auch. Ja. Nachklang übler antisemitischer Karikaturen zu erkennen, ist schlicht unmöglich. Sticht einem ins Auge. Nicht, also das, was wir gerade gehört haben, ne, hier nicht den Nachklang übler antisemitischer Karikaturen zu erkennen, ist schlicht unmöglich. Nach dieser Auto. Kein Nachklang, das ist ein eklatanter Verstoß gegen die Menschlichkeit. Wacht auf, Schlafschafe. Und man soll eine Revolution der Kobolde niederschlagen. Wow, haben wir das Narrativ gerade gehört? Haben wir es gerade gehört? Ja, wir haben es gerade erst gehört. Vinceremos, Koboldfreunde. Und sie sind in gesonderten Gemeinschaften und quasi rechtenlose, in der Zaubergesellschaft ausgeschlossen, strukturell benachteiligt, oder wie? Gott, fuck, die gehen mir so auf den Sack. Das kommt davon, wenn man alles dekonstruiert. Nichts mehr ist schön. Cool. Merkt ihr es noch? Kobold Lives Matter, Mensch. Wir haben alles wird so weit dekonstruiert, dass es nur noch die unpolierten, matten Teile sind. Ob das Film ist, ob das Musik ist. Sie werfen dir nur noch irgendeinen Kackbrei hin, der immer gleich sein soll, aber bloß niemandem von Karren fahren und immer divers und das und dabei kommt nur noch ungenießbarer Dreck raus. Ja doch, vermeintlich immer eine Rechte von Karren fahren, ne? Ariel schwarz machen und Frauen bei Ghostbusters und so weiter. Da sind ja angeblich immer die Rechten drauf angesprungen. Ne? Das Spieler-Sternchen innen von Hogwarts Legacy, also aus der Ich-Perspektive eine solche Rebellion niederschlagen, und die Kobolde mit magischer Gewalt auf ihren Platz zurückverweisen sollen, stößt darum vielen Fans übel auf. Mit anderen Worten, das ist hier erschienen vor dem Start übrigens, ne, von dem Ding. Da nie höre schon. Ich davon, was wollen denn die Kobolde an dem Platz dieser Fremdherrschaft setzen? Ich meine, es könnten ja Nazi-Kobolde sein. Hässlich sind sie. Also, weißt du? Könnt ihr sagen, nee, wenn wir an der Macht sind, dann machen wir hier Hokuspokus-Genozid und dann sind nur noch Kobolde da. Das liegt doch auch, ich kenne die ja nicht. Es offenbart sich hier für viele ein zutiefst reaktionäres Weltbild, was durch die Hintertür rassistische und antisemitische Ansichten verbreitet. Für viele. Für alle von Amadeo, Antonio bis die anderen Journalisten und wieder zurück. Nun könnte Mensch, ne, nicht Mann, sondern Mensch, durchaus bei dieser Kritik belassen und sich darüber unterhalten, wie Antisemitismus als kultureller Code Kinder- und Jugendmedien beeinflusst, wacht auf, Schlafschafe. Und in der aktuellen Debatte um das Videospiel war sehen, dass längst nicht nur die Darstellung von Kobo in den Lohnungsfantasien problematisch ist. Unter der Oberfläche der heilen Zauberwelt ist eine zutiefst reaktionäre, neoliberale Weltanschauung am Werk. Nichts offenbart dies besser als ein Blick in die beliebte Romanreihe. Selbst. Die Magie der 50er Jahre. Oder? Das ist böse, glaube ich. Sozialer Konservativismus, oh mein Gott. Genau. Hat der Mann von der Rowling ihr gesagt, geh mal an den Herd und schreib deine Bücher. Oder was? Ja, genau, so muss es wohl gewesen sein. Boarding School Fiction. Dieses Genre existiert fast ausschließlich in der britischen Kinder- und Jugendliteratur und richtet sich vor allem an die jugendlichen Internatsschüler Doppelpunkt-Innen im UK, deren Erfahrungen hier reflektiert werden. Da es in Großbritannien üblich ist, dass gesellschaftliche Elite ihre Nachkommen nicht auf öffentliche Schulen schickt, sondern in Privatinternaten unterrichten lässt, ist dieses Genre dabei häufig mit konservativen Elitismus dieser Schicht verbunden. Ja, aber ist das bei Harry Potter so? Eher nicht. Ja, im nächsten hast du nochmal einen Punkt hier. Anders gesagt, entscheidet nichts als die Geburtenlotterie, wer noch Hogwarts darf und wer nicht. Ja, genau, das Blut. Ja, Moment mal. Die Blutideologie, aber, oh mein Gott. Nee, aber das ist doch überall so. Du kannst nicht, du wirst an einer, wenn du halt kein Auge für Bilder hast und irgendwie vielleicht nur eins oder so, dann wirst du halt nicht Regisseur oder Kampfflugzeugpilot. Wenn du seekrank wirst, wirst du nie irgendwie auf große Fahrt auf dem Dampfer gehen oder so. Das ist nun mal so. Fuck nochmal, wir können nicht alle gleich machen. Ich habe es schon öfter gesagt, mir fällt dabei immer der gute Prokrustes ein, der Wanderern aufgelauert hat und ein großes und ein kleines Bett hatte. Und je nachdem, wie groß derjenige war, der ihn entweder gestreckt bis er ins große Bett abgepasst hat oder ihm die Arme und Beine abgerissen sind oder er hat ihn ins Kleine gesteckt und hat gesagt, warte mal, du passt nicht rein und hat ihm die Beine abgehackt. Und genauso wollt ihr das auch machen, aber das bringt nichts. Es ist echt... War der Bauch neoliberal? Die Geburtenlotterie, die wollen wirklich... Am gerechtesten wäre es doch, wenn man den Leuten die Kinder wegnimmt und dann vielleicht tauscht, weißt du? Dass die weiße Kinder nicht mehr mit dem weißen Privileg aufwachsen. Dass da vielleicht einfach mal, ne, dann wird so, werden die halt getauscht, einmal im Jahr oder so. Damit die Kinder sich auch nicht so sehr an Eltern gewöhnen. Damit irgendwie Gerechtigkeit hergestellt wird. Außerdem, das ist nur eine Geschichte. Es gibt nicht wirklich magische Menschen. Und jeder, der das liest, weiß das auch. Ja, das heißt ja, jetzt wird übers Blut weitergegeben, über die Eltern und so weiter. Ja, wie schlimm. Das trifft sich natürlich mit dem Konservativismus von Großbritanniens Elite und Aristokratie. Ja, weil das der fucking Hintergrund von dem Unsinn ist. Wie blöd seid ihr denn? Habt euch keiner gezeigt, wie man Subtext liest? Harry Potter, das ist schon eine Weile her, seit ich die Filme irgendwie mal gesehen habe, aber der wohnt doch anfangs irgendwie unterm... Ja, aber der Witz ist doch Nobility halt. Das ist doch, natürlich ist das ein Bild für das englische Gesellschaftssystem, dass da zwei Schichten sind. Und die einen sind komischerweise in einem Schloss und die anderen wohnen halt irgendwo in einem so einem englischen Kleinbau da. Das ist halt Harry Potter ja ursprünglich nicht. Also der ist ja nicht natürlich. Das ist ja auch die Geschichte von dem jungen Bauernjungen, der praktisch zum Retter der Republik aufsteigt. Natürlich fängt der klein an. Aber er wird ja dann sofort geadelt, wenn er nach Hogwarts kommt, sozusagen. Ja, um dann hinterher was zu tun, da sich keine Ahnung opfern zu müssen. Keine Ahnung, was die da machen. Ist ja mit viel Entbehrung verbunden, die ganze Geschichte. Und ist ja auch, wie die Leute damals schon gemeint haben, eine ziemlich, erstaunlich, also in den ersten Filmen natürlich nicht, aber es wird halt ziemlich schnell dann auch ziemlich düster. Ne? Und die Rowling hat das ja, glaube ich, mal irgendwie gemeint, Ja, also da geht es ja auch viel um Tod und solche Sachen, ne? Also das ist ja schon nicht so die ja, heile Weltkost, wie das hier irgendwie dargestellt wird, irgendwie der Konservatismus und die Elite, also wenn da ist das eine Elite, die da antritt, um irgendwie in Krieg zu ziehen. Also so eine Elite ist das höchstens. Aber ja, neoliberal. Gott, sie ist die Welt von Harry Potters durch und durch heteronormativ, weißt du? Ja, genau. Warum kann das nicht jeder Autor einfach selber entscheiden, wie heteronormativ sein Buch ist? Ja, genau. Das ja, genau, es ist nur eine Geschichte und irgendwie können sie doch froh sein, dass die Welt um sie herum nicht so ist. Also. Ach ja, klar, die können sich in Harry wieder erkennen, der von Geburt an anders ist, weil sie ja auch von Geburt, ich muss kotzen. Das ist das Ding, was wir bei Twitter jetzt quasi auch hier immer den Ausdruck, den die Leute da gebracht haben. Ne? Also heteronormativ und kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Hogwarts weder divers noch queer ist. Ganz im Gegenteil. Es wäre zu erwarten, dass in der Schule voller magischer, begabter Teenager Romanzen, Affären und Liebesdramen eine große Rolle spielen. Doch Harry Potter ist komplett sexlos. Was? Ein Kinderbuch ohne Sex? Abgesehen von einigen unschuldigen Szenen gibt es in der Reihe ausschließlich monogame, heterosexuelle und tief emotionale Liebesbeziehungen. Ja, das also mit diesen tief emotionalen Liebesbeziehungen, die müssen weg, die sind nicht queer. Ja, die führen am Ende zu einer nuklearen Familie und nuklear, wisst ihr alle, dass das gefährlich ist. Und Emotionen sind neoliberal. Ach ja, und die eine Magierin, die mit Voldemort vögelt, die ist zu böse dargestellt, als dass es sich ein Vorbild für eine echte, selbstbestimmte Frau handelt. Es ist doch nicht. Das schreibt keine KI. Also selbst die Fehler, die ChatGPT noch macht, aber das da, das kann nur jemand schreiben, der ein Gehirn hat und das nicht benutzt. Ja, und außerdem war das nicht wieder die von Helena Bonham Carter gespielt wird? Wo ich mir anfangs, als diese Filme rausgekommen sind, schon gedacht habe, so, ja, das wäre doch eigentlich was, wo Helena Bonham Carter mitspielen könnte. Und warum sehe ich jetzt Voldemort so vor mir, der einen Gummihandschuh überstreift und wieder in einer Tür verschwindet? Irgendwas bringe ich ja, durch. Ja, und die Leute, also bei Twitter hat natürlich Hinz und Kunst darauf hingewiesen, dass es ja diese ganze Fanfiction-Szene gibt, die ja auch zum überwältigende Teil von Frauen. Du meinst die Fanfiction-Szene über die Frau Dr. Jasmina, wie sie noch promoviert hat? Lasersushi, so hieß sie. Oder nee, die hat einen Vortrag auf der Republika darüber gehalten, so rum war es damals. Das war unser erstes, also für mich das erste, die erste Begegnung mit Lasersushi. Ja, wir hatten ja auch unter unseren Zuschauern mal eine Dame, die bei so einem Fanfiction-Forum den Jugendschutz betreibt und die Anekdoten, die uns da so erzählt hat, die waren ziemlich übel. Also das wurde ja teilweise auch von Gerichten unterbunden, von manchen Leuten, die sich dann in den Persönlichkeitsrechten, also bekannten Leuten, die sich dann in den Persönlichkeitsrechten gestriffen geführt haben, von den Fantasien, die da ausgelebt werden von so diversen Leuten und das ist eine weiblich dominierte Szene. Ne? Also so viel zum Thema diese perversen Männer immer. Ja, aber also die sind doch alle internalisiert Patriarchat auch. Die haben das Patriarchat internalisiert. Also ich hatte viel Spaß bei der Lektüre von Liebe im Mittelalter. Okay. Ja. Ja, sie hat Dumbledore schwul gemacht, aber das reicht natürlich nicht. Das reicht nicht. Das ist noch nicht genug. Der ist ja noch weiß. Der hat noch beide Beine. Roman wird es mit keinem Wort erwähnen, Quirrell Liebesszenen und sei es nur ein Kuss auf die Wange, fehlen in den Büchern die Filmen komplett. Ja, vielleicht fehlen die auch, dass du dir die einfach vorstellen kannst. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen selektiv. Er hat doch gerade gesagt, dass die ja auch nicht wild rumknutschen da. Dann stell dir doch einfach vor, dass, keine Ahnung, da irgendwo in dem Saal auch ein homosexuelles Paar ist. In When Harry Met Sally Film mit Dinosaurier. Ich meine, es gibt so in jeder Geschichte es wird auch in keinem Buch geschrieben, wann wer zum Klo geht oder so. Das sind halt Dinge, die interessiert eben niemand. Oder der Autor möchte das nicht rüberbringen. Bitte? Obwohl das die interessantesten Bücher sein könnten. So wir wollen alle wissen, wo im Raumschiff Enterprise die Toiletten sind. Ja. Wann bekommst du denn bitte mal was, was genau dem entspricht, was du dir erträumt hast für irgendwas? Also du kriegst vielleicht eine neue Serie irgendwie zu einer Sache, die du schon magst und du siehst halt nach zwei, drei Sachen, die Hauptfigur ist dir unsympathisch oder so. Aber das, da, da ist halt dieser Narzissmus dann wieder so, oh, das haben die getan, um irgendwem weh zu tun. Nein, das ist einfach eine Entscheidung, dass diese Geschichte keine, also das ist, ich weiß, nicht, wie die Rowling, ob die plottet oder ob die, wie Stephen King halt das eher fließen lässt oder so, aber das funktioniert halt so nicht, dass du dem Autor hinterher sagst, ich hätte aber lieber das gehabt. Ja, Herr Hemingway, Ihre Kurzgeschichten sind ganz gut, aber oder wie? Ich hätte gerne mehr Rumba. Oder was? Die Welt als Konsum und Wettbewerb. Ich kriege jetzt schon die Krise. Ich habe den Artikel vorher nicht gelesen, aber es wird umgehen, dass Videospiele Ziele haben, denke ich. Wahrscheinlich. Konsum ist nämlich aber Hogwarts ist die Traumerfüllung jeder, die zurück in die 50er Jahre wollen. Und deswegen ist es ja auch das Lieblingsding von den ganzen Bunthaaren gewesen, ne? Weil das die Traumerfüllung all jener ist, die zurück in die 50er Jahre wollen, weil Gründe. Aber die haben sich doch befreit davon. Hast du doch gehört. Die werfen die Kesseln von J.K. Rowling. Die Normen einer Gesellschaft, in der Jugendliche maximal Händchen halten. Ja, und dann in den Krieg ziehen. Ich habe gestern leider die Zusammenfassung der 10. Folge von Velma gesehen, bei Disparu. Okay, die wollte ich mir noch angucken, das, wolltest du direkt spoilern. Ne? Da gibt es eine Szene, die er nicht zeigen kann, weil dort lauter Minderjährige in der Dusche irgendwie rummachen. Und okay. Ja, die zeigt er halt nicht. Aber da ist es völlig normal, das ist völlig in Ordnung, da dann Minderjährige nackt irgendwie, um ich für fand, einen Gag zu zeigen. Ich fand diese Woche dieses... Das sind ja anerkannte Medien, die dürfen das. Wir haben dieses Harry Potter hier, dieses Batman-Meme, wo er Robin irgendwie eine langt. Das haben sie jetzt mit der neuen Velma und der alten Velma gemacht. Und die neue Velma sagt quasi so, hier der Fred heißt er, glaube ich, ne? Das ist ja nur so ein Privilegierter mit einem kleinen Dong, fängt es an. Und dann kriegt er von der alten Velma, eine gescheuert. Sehr schön. Also, das ist wirklich, also diese letzte Folge und die ganze Story, du wirst viel Spaß haben, Chris. Das ist erschreckend. Okay, ich freue mich schon drauf. Also, ich habe Scooby noch nie gemocht, aber das ist wirklich das Dümmste, was ich je gesehen habe. Aber ich habe es als Kind schon gerne geguckt. Nee, war, glaube ich, ich habe es irgendwie, das ist Spruch nie so von, als Kind. Diesen Spruch vor allen Dingen bringe ich andauernd mit. Wir wären auch damit durchgekommen, wenn diese Nasenweisen. Ja gut, den kenne ich auch. Nicht gewesen wären. Der passt eigentlich immer so gut. Aber fucking Idee, den Lustigen machen sie tot ernst und den Hund streichen sie. Ich meine, was bleibt, das ist. Ja, wir machen die Feuersteins neu. Dieser Fred muss raus und diesen Dino haben wir auch nicht. Aber die Autos waren ihrer Zeit voraus, ne? Von Flintstones. Genau solche Autos brauchen wir wieder. Die können auch wieder auf der Friedrichstraße. Ja, das wird irgendwann so sein. Dann fahren dann die Leute mit so super leicht Karossen von ihren ehemaligen Autos rum und drinnen ist ein Liegerad. Weißt du? Wahrscheinlich. Und machen Brumm, Brumm während der Fahrt. Das ist immer noch günstiger als so ein Lastenrad. Die Welt, die Rowling erschaffen hat, ist also die Idealwelt eines radikalen Konservativismus. Das Lieblingsbuch der Bunthaarigen. Das fucking Lieblingsbuch der Bunthaarigen ist die Idealwelt des radikalen Konservativismus. Kann es sein, dass... Hast du schon mal J.K. Rowling und Ayn Rand in einem Raum gesehen? Ich habe da so eine Theorie. Ja, und vor allen Dingen, wenn die sich da küssen würden, in diesem Kram, da würdet ihr eure Beiträge wieder darüber schreiben, warum da kein richtiger Konsent gegeben ist, warum es Machtgefälle sind oder irgend so eine Scheiße. Ja, gut, wirklich. So geht das aber nicht. Ich möchte Wingus schöne Idee nicht verkommen lassen. Ich warte auf die Garfield-Serie ohne Garfield, in der wir erfahren, dass sein Besitzer eigentlich trans ist. Und Montage liebt. Ja. Der britische Literaturwissenschaftler irgendwer bemerkte dies bereits 2003 in Reading Harry Potter. Er untersuchte eine zentrale Szene im ersten Band der Reihe, nämlich der Moment, in dem Harry Potter zum ersten Mal die magische Winkelgasse und damit die Zauberwelt betritt. In dieser Szene lernen Harry Potter und wir als Leser Sternchen innen die magische Parallelgesellschaft. Nee, das ist das, worin ihr lebt. Diese magische Parallelgesellschaft ist der verfickte Stern von euch. Das ist euer Zuhause, die magische Parallelgesellschaft. Doch anstatt uns das Aussehen des Zauberers und Hexen, ihr Verhalten, ihre soziale Interaktion etc. zu erklären, beschreibt Rowling über Seiten ausschließlich magische Produkte und Werbungen. Ja, Konsum. Ja, wieder, anstatt das und das zu beschreiben. Ja, du kannst es ja eben nicht aussuchen, was der Autor so schreibt. Ich möchte den Dinge rüberbringen, die sie rüberbringen möchten. Aber das bedeutet doch etwas. Das bedeutet Konsum, neoliberal. Ja. Als wenn die Linken nicht konsumieren müssten. Da war wahrscheinlich noch nicht mal ein Sexworker dabei in der Parallelgesellschaft. Überhaupt nicht inklusiv. Magische Produkte, ja. Sowas, was ihr von früh bis spät verkauft. Magische Produkte und Werbung. Ja, naja. Hallo, wir sind die Amadeo und Hunde Stiftung. Kaufen Sie unsere Demokratie. Das erste Buch von Harry Potter nichts über die Strukturen der magischen Gesellschaft, sehr wohl aber über die magischen Kaufverhalten, Geschäfts- und Bankenwesen. Die Welt ist nur durch Konsum erfahrbar. Hey, jetzt kommt Karl Marx. Jetzt kommt Karl Marx, da wird nur das Fetisch. Oftmals funktioniert wie ein Großunternehmen, in dem Abteilungen die Häuser der Schülerinnen miteinander ununterbrochen um Produkte konkurrieren. Pädagogische Maßnahmen beschränken sich meist darauf, Leistungen von Schülerinnen mit Punkten für das jeweilige Haus zu belohnen. Oh mein Gott. Na. Also das ist doch nicht... Und die anderen Häuser werden ausgelöscht. Das ist so ein bisschen Firma, aber es ist auch wie Verwaltung. Da geht's ja nicht mehr. Das ist eine notwendige Verwaltung, die da beschrieben wird, oder was? Also. Es wird ein gesunder Wettbewerb zwischen den Kindern gepflegt, damit die sich weiterentwickeln. Ganz was Neues. Sport am Ende noch. Uiuiui. Ein internationales Turnier. Das wollen so Sozialisten ja nie haben, international. Nee. Sogar in den Schulprüfungen, die mehr wie Quizshows oder Hindernisparcours dem Examen aufgebaut sind. Es ist eine Fantasiewelt, Junge. In diesem Sinne müssten wir die beliebte Romanreihe eigentlich als Manifest des Neoliberalismus lesen. Eben war es noch konservativ, jetzt ist es schon neoliberal. Ist ein Manifest. Und dann sagen Sie dann lassen Sie Hayek fallen und sagen Sie von Hayek, der sich übrigens zeitlebens offen rassistisch zum Beispiel über nicht weiße Studierende öffnete und äußerte und große Sympathien für den Diktator Pinochet hegte. Das ist ein ganz schön langer Einschubsatz, um denjenigen, auch dieses Wort, ne? Zu vergiften. Weltanschauung, Neoliberalismus, das ist aber auch schon ein ganz schönes Päckchen. Elon Musk, Peter Thiel, J.K. Rowling, Elite, versteht ihr? Liste, ey. Gott, am Ende sind es Globalisten. Ach, das Tatsache, ey, wirklich. Elon Musk, Peter Thiel. Der Wettbewerb der Ideen, ey, voll schlimm. Die magische Elite. Ey, wieder, die ziehen in den Krieg und die ziehen ja nicht nur für sich in den Krieg, die ziehen ja für alle da in den Krieg. Und also, keiner will, dass sie in den Krieg ziehen. Keiner will das eigentlich. Lasst uns alle in Ruhe für uns selber entscheiden, was wir machen wollen, was wir gut finden, was wir wahr finden, was wir falsch finden. Und lasst uns darauf einigen, dass wir uns deswegen nicht die Schädel einschlagen. Das haben wir die letzten 50 Jahre auch so gemacht. Ich meine, jetzt bei Harry Potter ziehen die Kinder ja in den Krieg. Das ist ja im Endeffekt die Geschichte. Du, ich kenne das zu wenig. Am Ende ist dann der große Kampf gegen den Bösewicht, wo viele sterben, oder was? So wie genau. Star Wars. Ja, okay. Also ja, das wird immer düsterer. Die letzten zwei Teile sind da praktisch komplett im Dunkeln. Also ist ja der letzte Roman in zwei Teilen halt eben. Und da geht es ordentlich zur Sache. Also im Endeffekt, dieses ganze Militäre, was die hier reden, das läuft alles darauf hinaus, dass die in den Krieg müssen. um da die Menschheit zu retten vom personifizierten Bösen. Ja, und wie gesagt, Kapitalismus ist dann auch kaputt. Oder? Und die haben sich auch die ganze Zeit das personifizierte Böse berufen, die ganzen Bunthaarigen mit Trump und den ganzen Leuten. Das war ja alles Voldemort. Das ist nur Death Eaters. In der Tat. Und jetzt ist es hier plötzlich konservative Weltsicht und ja. Ja, Sebastian Schuler ist ein Literaturwissenschaftler, der insbesondere zu marxistischer Literaturtheorie und Popkultur der Gegenwart, sagt nicht Kulturmarxismus, Verschwörungstheorie. Forscht ist dann auch nicht Fernsehen gucken, ne? Die aktuellen Popkultursendungen und so. Ein Literaturmarxist der Gegenwart. Ja. Neomarxist. Ja, aber die Bildhauer sind sich nicht so schade, das zu bestätigen mit dem Antisemitismus und so weiter. Ne? Nein, kein Plattform. Tja, heute sagt der Kulturkampf halt eben, wir finden die Rowling blöd. Na, wie ich ja gerade gezeigt habe mit dem Buch, halt eben, früher war Kulturkampf Harry Potter gut, heute Kulturkampf Harry Potter böse. Ja gut, die ändern sich, ne? Na, wir waren schon immer im Krieg mit Harry Potter und Ring. Wo kommt denn dieses, wir waren schon immer im Krieg mit eigentlich her? Der ist gerade voll über meinen Kopf gegangen. Ja, wahrscheinlich. Ja, und jetzt sehen wir mal, was das so für Auswirkungen auf die Muggels hat, also auf die Nicht-Trans-Personen. Dieser ganze Push. Ist das mit Musik hinterlegt eigentlich? Nein, das ist eine Dame, die ist zusammen mit Leah Thomas, hat die in einem Team den Sport des Schwimmens ausgeübt. Und sie erzählt hier über ihre Erfahrungen und die ihrer Teammates. Es ist nur eine Minute. Wir lassen es einfach mal offen, glaube ich. Und fassen es später dann nochmal auf Deutsch zusammen. In addition to being forced to give up our awards, our titles, not opportunities. The NCAA forced female swimmers to share a locker room with Thomas, a 6'4", 22-year-old male who was fully intact with male genitalia. Let me be clear. We were not forewarned. We were not asked for our consent, and we did not give our consent. If nothing else, I hope you can truly see how this is a violation of our privacy. And how some of us have felt uncomfortable, awkward, embarrassed, and even traumatized by this experience. I know I don't speak for everyone. It's impossible to speak for everyone, but I can attest to the tears that were shed on that pool deck by these poor 9th and 17th place finishers who missed out on being named an All-American by one place. And I can attest to the extreme discomfort in the locker room when you turn around and there is a male watching you undress while exposing himself. Üble Transphobie. Ja, üble Transphobie. Aber ich abhören. Handschellen müssen klacken. Also sie sagt halt, ne, also die Leute sollen sich mal fragen, wie sich Frauen und Mädchen fühlen, wenn ein 22-jähriger, voll funktionsfähiger Mann nackt in der Umkleide steht, während sie sich umziehen sollen. Das nächste, was sie macht, ist sich entweder einen anderen Sport oder suchen oder gar keinen mehr machen. Und sie hat halt immer noch mal darauf hingewiesen, dass es halt auch diese Sportlerinnen gibt, die halt den einen Platz nicht kriegen am Ende für irgendwelche Wettkämpfe oder für irgendwas, weil Leah Thomas das Ding kriegt. Ja, also so, das sind die bösen Transfeinde, die Menschen daran hindern. Also da war mal jemand wirklich ein Betroffener von so einer Situation, von dem die anderen immer nur reden, deren Betroffene sind immer abstrakt, die werden dann von J.K. Rowling betroffen. Ja. Aber hier haben wir jemanden, der direkt mit dieser einen Person zusammen das erlebt hat und auch diese Aussage, sie haben uns nicht gefragt nach unserer Zustimmung. Wir hätten unsere Zustimmung auch nicht gegeben. Ja. Wo doch die Leute immer so viel über Consent reden, das war das Wort, was sie benutzt hat. Muss immer Consent sein, ja, aber da nicht oder was? Also ich fand es ziemlich, ziemlich bewegend. Auch halt, ja, absolut. Ja, dadurch, dass sie so nah am Weinen war, aber ja. Ach Quatsch, das ist eine weiße Privilegierte, die in ihrer Freizeitbetätigung im Sport beeinträchtigt ist. Auf der anderen Seite geht es darum, dass Transleute um ihr Leben fürchten müssen. Ihre Identität wird verleugnet. Und außerdem wählt die wahrscheinlich sowieso Trump und die AfD. Ne? Und ist von Putin bezahlt. Ich meine, was sonst? Da habe ich irgendwas vergessen. Ja. Frisst kleine Lesen Kinder. Nee, so weit sind wir noch nicht. Frisst auch kleine Kinder, hast du noch vergessen. Tja, so eine weiter querdenkende Person sehen wir hier im Bild eingeblendet. Das ist Bethany Hamilton. Ja, das ist eine recht bekannte Surferin. Unter anderem hat sie eine relativ tragische Geschichte. Wie man auf dem Bild sieht, ihr fehlt ihr linker Arm. Und zwar, wo sie ein Teenager gewesen ist, wurde ihr mit 13 Jahren von einem Hai der Arm abgebissen beim Surfen. Ja, aber sie hat den Sport nie aufgegeben und ist halt professionelle Surferin. Und die hat jetzt quasi gesagt, dass sie nicht mehr bei den Weltmeisterschaften und bei den anderen Championships mitmachen will, weil sie halt die Transgender-Regel von der Liga nicht akzeptiert. Die internationale Surfliga hat im Endeffekt gesagt, alle Frauen, die sich als Frauen identifizieren, dürfen bei den Frauenwettkämpfen teilnehmen, solange sie in den letzten 12 Monaten weniger als 5 Mol pro Liter irgendwie diese Hormone, männlichen Hormone bekommen haben. Und ansonsten gibt es keine weiteren Kriterien, die ausschließen. Und das findet die halt nicht ausreichend und deswegen hat die jetzt den Protest eingelegt. Tja, geht durch alle Sportarten durch, wer hätte es gedacht. Ne, die sitzen überall. Ja, es dauert ziemlich lange, bis sich da was bewegt, offensichtlich, ne? Finde ich. Jedenfalls. Könnte ruhig ein bisschen schneller gehen. Ja, es geht halt, wie gesagt, durch alle Sportarten durch. Manche knicken direkt ein, andere halten gegen, aber ja. Ja, es gibt auch noch keinen, der eine vernünftige Regelung eingeführt hat, oder? Ja, gut, ich meine, ich glaube, die Schwimmer, die haben gesagt, wir machen eine eigene Transgender-Liga. Aber das hat ja auch nicht auf Gegenliebe gestoßen. Die Boxer haben ja auch gesagt, die machen eine eigene Liga, eine separate Liga und machen ganz klare Regeln. Und aber die meisten knicken einfach ein und da. Und vor allem geht es ja auch nicht nur um die ganz professionellen Sachen. Es ist ja mittlerweile Usus an den ganzen Schulen, wo die Grundlagen für spätere Sportkarrieren gelegt werden und in den Sportvereinen, dass es da sowieso schon längst Einzug gezogen hat. Ja, ja, darum geht es ja auch in gewisser Weise bei der Lia Thomas-Geschichte. Ne? Das sind ja Nachwuchsleute, die, ja, apropos Schulen, ja, und Bildungsstätten und so. Zwar ist die FU Berlin zwar nicht unbedingt als eine der tollsten Bildungsstätten bekannt, aber das hier finde ich jetzt zutiefst undemokratisch und böse, nämlich der ASTA, also der Allgemeine Studierendenausschuss, wie es heute heißt, hat eine neue Regel eingeführt und die heißt da, wenn dein Antrag an den ASTA nicht gegendert ist, dann wird er nicht behandelt. Und da reicht nicht, irgendwie ein Binnen-I zu machen. Nein, das wird auch ausgeschlossen. Es muss also diese ideologisch aufgeladene Sternchenscheiße da drin sein. Ach so. Aber es wird ja niemand zum Gendern gezwungen, ne, Kinder? Ist ja nur das Studentenparlament. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das Studentenparlament halt absolut unabhängig ist, ob es da ein Kontrollgremium gibt in irgendeiner Form. Darf man denn auch nicht weite Nennungen machen? Also diese, ne? Vertreter und Vertreterinnen. Das weiß ich nicht, ob das ausreicht. Aber wie ich die Radikalen kenne, reicht das nicht aus, weil das ja nur zwei Geschlechter sind. Ne? Ja. Da fehlt das Sternchen. So ist es. Das Sternchen dient ja dazu, alle weiteren Geschlechter, die es noch gibt, mit einzuschließen. Ja, das ist mal klar. Und dann haben Sie hier auch einen schönen Ausschnitt aus dem Schreiben. Vielen Dank für die Übersendung der Anträge. Das Kriterium ist durch das verwendete generische maskuline Studenten nicht erfüllt. Wir bitten daher darum, dass ihr uns geänderte Versionen schickt. Ansonsten können wir sie leider nicht in die Tagesordnung aufnehmen. Und wie gesagt, also ich finde, hier sollte man den Leuten mal klar machen, wo auch Grenzen, auch für so eine frei verwalteten Scheiß eigentlich Grenzen bestehen. Also ich finde das eine zutiefst illiberale Regelung, wie man sich denken kann. Und klar, es geht nur um irgendwelche dummen Studentenspielparlament-Anträge, aber ja, da fängt es halt an. Ne? Diese Leute graduieren irgendwann mit irgendeinem Scheißdreck und dann, weil sie als Taxifahrer nichts taugen, kommen sie in den Bundestag und machen das dann da weiter. Perfekte Überleitung. Hier haben wir eine Reise zurück in die Zeit zum 2.2. des Jahres 2003. Und da hat der Spiegel im Unispiegel hier Achso, ich dachte schon gerade 2003, ja. Ein Artikel geschrieben, der trägt die Überschrift Das Schwuchteldiplom. Und da steht, das Modefach Gender Studies hat einen neuen Ableger für sexuelle Minderheiten bekommen. Mit dem ersten Lehrstuhl für Queer Theory. Damals im Jahr 2003. Und dieses Jahr hat ausgegraben der, also wenn ich das richtig gesehen habe, der Julian Reichelt, bei dem habe ich das gefunden. Ich weiß natürlich nicht, ob der das auch noch woanders ausgegraben hat, aber das hat auf jeden Fall, habe ich auf jeden Fall diese Woche bei ihm gesehen. Auf Twitter. Und hier geht es um die Frau Haag, Sabine Haag. Da steht der Name. Sabine Haag, genau, die Potsdamer Soziologin, eine Expertin für Queer Theory. Und die Sabine Haag, das ist eine Dame, die ich nicht einmal, sondern schon zweimal ist die mir im Real Life begegnet. Nämlich einmal, als ich 2014 im Bundestag war bei den Grünen, bei dieser Veranstaltung Wer will die Uhr zurückdrehen, nannte die sich. Und da ging es um Antifeminismus in Europa. Da war die Frau Haag zugegen. Und dann ist sie auch rumgelaufen, als ich mit Ewel zusammen bei der Kimberly Crenshaw war. Ein paar Jahre später bei der wie heißt die Stiftung? Bei der Grünen Parteistiftung hier, Heinrich Böll. Achso, ja. Da lief die Frau Haag auch rum, habe ich sie wieder erkannt. Und die hat hier die erste Professur abbekommen für Queer Theory. Und dann erklärt dieser Artikel ja auch, was das ist mit der Queer Theory. Und heutzutage kaum noch. Oh mein Gott, bitte, mach das Wort weg, Chris. Ich krieg mach das Wort weg. Ach, das Wort mit N, ja. Oh mein Gott, wie kann denn ein. Das ist doch so, was schreibt man also? Das wurde ja auch geschrieben, ja. Und das wird hier durchaus kritisch gesehen. Also Geschlechterverhältnisse als Machtverhältnisse, Einführung in feministische Theoriebildung, Geschichte ausgewählter sozialer Bewegung unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechter- und Sexualitätenbewegung. Geil, sie sagt selber, Queerstudies sind noch nicht sehr anerkannt. Aber heute wird einem das vorgeworfen, wenn man sagt, das ist unwissenschaftlich. Oh. Ja, ich mach das Wort weg. Queer wurde ein Kampfbegriff. Abenteuerliche Konflikte. Wenn schwule Paare sich für Homo-Ehe stark machen, ist das der Queer Theory-Gemeinde eher suspekt. Verheiratet zu der Verdacht bestätigt damit nur das Konstrukt der bürgerlich-hetero-Zweierbeziehung. Ja, genau. Genauso wie das ja auch die Rowling gesagt hat, ne? Wenn es unendlich viele Geschlechter gibt und keine binären, dann gibt es auch keine gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Queer ist also zunächst einmal ein Lebensstil, und zwar der einer Minderheit innerhalb einer Minderheit. Ja, wenn man heutzutage öffentlich-rechtlichen Rundfunk anmacht, dann könnte man meinen, praktisch sowieso jeder queer. Weil es sind ja auch noch die Asexuellen und Pansexuellen und sonst was genau. Sexuellen. Die mit den Pronomen, die Sexuellen. Sind Queer-Studies also nur etwas für Leute, die sich gern mit sich selbst beschäftigen? Nein! Ja. Nein! Ja. Ja. Frau Haag ist auf jeden Fall immer mit persönlicher Kopfwichse beschäftigt. Das ist so, für auf die ist das schon so. Selbstgemachten Problemen. Selbstgemachte Probleme sind das, die Leute haben. Was in einigen Fällen auch dasselbe sein kann. Ein Schwuchteldiplom sozusagen. Nein, sagt die Hamburger Dozentin Marianne Pieper, die mithalf, den Studiengang zu etablieren. Wir sind keine akademische Selbsthilfegruppe. Nein, sagt doch Birte, die 24-jährige Studentin, die seit acht Semestern Politik und neuerdings auch Gender Studies in Hamburg studiert. Queer Studies sei einfach das Infragestellen von Selbstverständlichkeiten. Eine Selbstverständlichkeit ist beispielsweise die Annahme, dass es zwei Geschlechter gibt. Ja, Mann und Frau sei nur eine linguistische Norm. Oh Mann. Sagt die Judith Butler, die Vordenkerin der Queer Studies. Natürlichkeit, eine Fiktion. Ja, das wirft viele Probleme auf. Die hochseriöse Neuzürcher Zeitung beispielsweise rätselt, ist ein erotischer Akt zwischen einer Frau und einem nicht operierten Mann zu Frau Transsexuellen eine lesbische oder eine heterosexuelle Handlung? Sowas hat man sich 2003 noch gefragt. Das ist quasi die akademische Version von Art Raps Gay, oder wie? Wer solche Fragen dank seiner Queer-Studien antworten kann, hat der bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, ist die Frage. Sozialwissen zu haben sei immer gut, sagt Birte, die Studentin, vielleicht in den Medien. Ja. Queer-Absolventen im pädagogischen Bereich und die Queer-Dozentin Haag weiß, dass man mit Wissenschaften eigentlich nur Wissenschaftlerin werden kann. Das ja auch in vielen Fällen so. Außerdem, Queer Studies ist ja gerade erst eingerichtet, da kann man noch gar nicht sagen, wo die Leute später gebraucht werden. So ein schöner Satz. Queer Studies ist ja gerade erst eingerichtet, da kann man noch gar nicht sagen, wo die Leute später gebraucht werden. Ja, es war ja auch ein Modefach, hatten sie eingangs gesagt, 2003 stimmte das vielleicht auch noch. Ja, hieraus lese ich, die Politiker arbeiten ja gerade noch daran, den Bedarf zu schaffen. Ja, das Frauenförderprogramm des Bundes und der Länder hat es bezahlt. Das schafft die Frauen ab. Dazu möchte ich an dieser Stelle hier beglückwünschen. Ja, das Professorinnenprogramm, oder wie das hieß. In den nächsten Jahren 10 Professoren für das Fach Gender Studies. Gender Studies braucht man, um Genderkompetenz zu entwickeln. Alter Schwede. Wofür kommt da? Aber echt, ey. Ihr braucht unser magisches Zaubersalz, damit ihr unseren magischen Zauberbraten essen könnt. Schlangenöl? Hat man das Schlangenöl gesagt? Das heißt, Gott und Genderkompetenz zu entwickeln. Gott braucht man, um an Gott glauben zu können, ja. So, diskutieren Sie mit? Mit der nötigen Genderkompetenz kann ein Mann sogar Frauenbeauftragter werden. Netter Witz, habt ihr damals noch mehr gedacht. Ja. Ne? Hab da später fromm und leidig gedacht. Einen gibt es in Deutschland, weil so, ich weiß. Ja, es gibt ja auch dieses Urteil, dass man die alle ablehnen darf. Und die werden ja auch abgelehnt in der Regel. Ja, das hatten wir auch damals, als das gesprochen wurde. Da gab es ja diese schöne Begründung. Du darfst den Männer als Frauenbeauftragten ablehnen, weil ja die, als Frauenbeauftragter musst du ja sprechen mit Vertretern für Fraueninteressen und die sind es gewöhnt, ja, mit Frauen, anderen Frauen zu sprechen. Das war die Begründung. Geil. Ja. Immer schön entscheiden über alle hinweg, ne? Ja, und hier gab es nochmal einen sehr guten, auch einen Meinungsbeitrag hier von der Christina Schröder. Na, wieder Weltraumaffen gehört letzte Woche. Was, Christina? Und da Grüße um gehen die, raus. Um die Meldestelle für antifeministische Umtriebe oder wie nannte es sich? Meldestelle ja, für Antifeminismus irgendwie so. Das haben wir uns ja letzte Woche das genauer stimmt, angeguckt. Und die Christina Schröder hat ja auch noch mal Strafbarkeitsgrenze. Ne? Unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, ja. Das ist auch was sie hier kritisiert. Und sie hat auch noch ein paar andere schräge Beispiele gefunden für Sachen, die dann da irgendwie drunter fallen würden oder was sie da auch selber behauptet hatten. Und das sind so Sachen wie, wenn man nicht möchte, dass der Paragraph, was ist der Abtreibungsparagraph, dass der abgeschafft wird, dann ist es Antifeminismus, den man melden soll. Oder wenn man im Gym zu oft bei der Frau gucken geht. Nee, das war jetzt kein Beispiel, aber nein, ach so, okay. Das ist kein politisch antifeministisches. Ja, aber das kann man ja vielleicht melden, oder nicht? Nee, bei der Meldestelle geht es ja darum, wenn jemand eine. Ja, die eine nehmen alle Meldungen oder auch, die nehmen jede Meldung und machen ein Kreuz an der richtigen Stelle einfach. Nee, denen geht es doch darum, du darfst ja keine Veranstaltung machen, die irgendwie den feministischen Zielen widerspricht. Sonst muss die gemeldet werden. Ja, na gut. So ähnlich war das ja. Und das ist natürlich ein Unding, diese Art und Weise, und sie weist hier natürlich auch darauf hin, dass es öffentlich finanziert wird, die Amadeus. Ja, also öffentlich finanzieren, halt den Meinungskorridor einzuschränken. Also als NRW-Mensch bin ich ja einiges gewohnt an Fields von der SPD und so, ja. Aber was die da momentan im Staat, also Bundesebene abziehen, finde ich schon ganz schön komisch, ne? Also diese Finanziererei von irgendwelchen Vereinen, die dann irgendwie Sachen löschen im Internet, irgendwie geht's noch, ne? So. Sachen löschen im Internet. Ja, nun, das so unter anderem, ne? Ja, ist in dem Fall geht es um was anderes, ja. Man soll es melden und Leute verklagen und so, ja. Ja, genau. Ja, also irgendwie so eine Stimmung schüren und so eine Richtung vorgeben und so weiter. Sicher, Dinge auch löschen, aber so eben aus dem Internet. Ein falsches Wort, wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht, ist ja ein Buch von René Pfister. Der war ja auch als Gast eingeladen bei der Veranstaltung hier von der Republik 21, von der Frau Schröder mit initiierte Geschichte, wo man jetzt übrigens auch Fördermitglied werden kann, habe ich jetzt gemerkt. Also Fördermitglied quasi, könnt ihr Geld bezahlen, kriegt er die Veröffentlichungen, die so, also was hatten die geschrieben, die so rausbringen, irgendwelche Themenpapiere und so wahrscheinlich. Und auch bevorzugt wird man da für Anmeldungen zu Veranstaltungen von denen. Also falls man das unterstützen möchte, kann man jetzt eine Fördermitgliedschaft auch abschließen. Bei der Republik 21 wollte ich mal darauf hinweisen. Und der René Pfister ist also Korrespondent vom Spiegel in Washington und hat hier dieses Buch geschrieben, was letztes Jahr erschienen ist. Und also ich fand es auch ganz gut. Ich habe es jetzt diese Woche gelesen, das Buch, ein falsches Wort. Und er hat auf jeden Fall ja auch so ein paar von diesen Voreingenommenheiten von den Linken da in Amerika kritisiert er halt auch in dem Buch. Und bringt auch viel von dem zur Sprache, was halt so Leute wie James Lindsay zum Beispiel oder der Chris Rufo, den er auch interviewt hat für das Buch, so an Negativen von Critical Race Theory und diesen ganzen Dingen haben. Das wird hier also auch dargestellt in dem Buch, findet da Widerhall und ist ganz gut aufgearbeitet auf jeden Fall. Also kann man jemandem auf jeden Fall in die Hand geben, der sich damit so ein bisschen vertraut machen möchte, wenn man ein deutschsprachiges Buch sucht dafür, dann kann man das hier auf jeden Fall vom René Pfister nehmen. Ja, nicht so gut fand ich halt, also er hat den Rufo so ein bisschen so dargestellt, als würde der halt nur so tun irgendwie und wäre dann immer quasi, wenn die Kamera, also schreibt er irgendwie so, wenn die Kamera nicht an ist, dann spricht er irgendwie nicht so hart oder so. Fand ich ein bisschen komisch. Unterstellt halt so ein bisschen, dass das nur Show ist im Endeffekt, um irgendwie, oder dass es irgendwie auf die Spitze getrieben wird, um irgendwas zu erreichen. Das ist ja so ein bisschen Framing da, um den halt irgendwie sozusagen zum, der ist ja nur konservativer Agitator, so nach dem Motto, schreibt er jetzt zwar hier nicht so in dem Buch, aber das haben ja diverse Faktenchecker immer so dargelegt. So nach dem Motto, als ob der das alles überhaupt gar nicht wirklich kritisieren würde, überhaupt gar nicht daran irgendwas auszusetzen hat, sondern es ist einfach nur eine Salbe im Kulturkampf, also halt diese Projektion an der Stelle wieder, weil ja diese ganze Scheiße, worüber die sich aufregen, halt von früh bis spät immer nur Salben im Kulturkampf sind. Ne? Also das ist so das einzige Negative daran, das fand ich halt ein bisschen komisch, wer den Rufo so dargestellt hat, aber er hat im Endeffekt auch das aufgeschrieben, was er halt so an Kritiken hat, der Rufo, also er hat das auch nicht jetzt irgendwie verdreht oder so. Es war okay auf jeden Fall. Und es ist so im Deutschen bisher so, ja, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz gutes Buch für, sich mit diesen Sachen vertraut zu machen. Wobei natürlich auch linke Ideologie aus Amerika, unsere Meinungsfreiheit und so, an der Stelle denke ich mal auch wieder, und das haben eben die Leute auch, als er da bei der Republik 21 war, gab es da auch eine Frage aus dem Publikum, von einer Dame, die halt eben auch meinte, dass ja diese Sache von wegen, das wäre ja nur in Amerika so schlimm und in Deutschland, da schwappt das ja nur rüber und so, dass das ja auch nicht so richtig stimmen würde, weil und er geht ja hier auch ein auf Marcuse und diese ganzen Sachen auch, ne, also insofern weiß er das halt eben auch, dass da auch jede Menge deutsche Leute mit bei waren die solche Sachen gefordert haben, die da jetzt halt gemacht werden. Und die werden auch in Deutschland gemacht. Ne? Und das auch nicht erst seit gestern. Ja, aber das ist natürlich auch aus Washingtoner Perspektive rausgeschrieben von einem, der da halt sitzt. Dass der nicht so richtig weiß, wie weit das in Deutschland schon fortgeschritten ist. Aber es sind auch mehrere Bücher, die einen ähnlichen Tenor hatten, so wie zum Beispiel auch von der Wagenknecht das letzte oder so. Oder von, das will ich aber nicht vergleichen. Also das bei der Wagenknecht ist aus meiner Sicht, ja, das ist, also da fand ich dieses Buch hier vom Pfister auf jeden Fall, das ist richtiger Journalismus hier, und das von der Wagenknecht, das war aus meiner Sicht eher so ein, meine Ideologie ist prima und hier gibt es so Leute, die schaden meinem Kampf irgendwie, indem die das irgendwie lächerlich machen oder so. Das war eher so, ja, auch wieder ein was, womit sie ihre Sache irgendwie vorantreibt. Und das vom Pfister hier habe ich jetzt nicht als Sache vorantreiben empfunden, das habe ich schon als vernünftigen Journalismus empfunden. Und ja, er ist natürlich auch... Jubit hat ja auch ein Buch zum Beispiel gemacht, ne? Also. Er ist natürlich auch so ein bisschen Trump geschädigt, ne? Das kann man ihm vielleicht auch vorwerfen. Das ist natürlich ein paar Mal hier das Beispiel, dass das ja... Ach ja, und ich glaube, das Kapitel über den Rufo hieß auch Cancel Culture von rechts. Das fand ich auch ein bisschen komischer Titel für das Kapitel, aber gut. Ja. Aber so summa summarum ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Und Elon Musk hat hier diese Woche einen Wikipedia-Beitrag von Das Leben der Anderen bei Twitter verteilt. Nachdem er geschrieben hat, die Burke Stasi fühlt die Wärme. Die Hitze. Und die Hitze, genau. Dann schreibt auch jemand, ich war letztens im Stasi-Museum in Berlin und fand es interessant, dass sie sich als Antifaschisten bezeichnet haben. Und Elon Musk sagt, exakt. Ja. Der gute Elon, der kennt sich aus. Jetzt wird die Demokratie Juhu. Gefördert, Leute. Juhu! Endlich! Leben! Wir begeben uns mal wieder in den Bundesrat. Haben wir schon lange nicht Das meine ich so, diese, wenn sie da so Geld raushauen für solche Programme und so. Das ist doch... Gefühls. Das ist doch nur für uns. Nur ja, um was geht's? Damit wir alle nächstes Jahr Goethe 3 sehen können. Hier wird uns die Demokratieforderung im Bundesrat angekündigt. Ja. Das dann mit Wahlen funktionieren? Sehr geehrte Ministerpräsidentin, Ministerpräsidenten, sehr geehrte Bevollmächtigte, liebe Gäste, ja, es wird Zeit, dass Deutschland ein Demokratiefördergesetz bekommt. Und es ist gut, heute mit Ihnen über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zu debattieren. Allein dieser Februar 2023 markiert, warum das so wichtig ist. In 9 Tagen gedenken die DemokratInnen in Deutschland am 3. Jahrestag der Opfer von Hanau. Am 19. Februar 2020 ermordete ein Rechtsterrorist dort 9 Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Ein Rechtsterrorist. Das ist so, das hat das mit Demokratie zu tun. Aber warum wird da so hart drauf gepocht, dass das ein, ich meine, klar, er hatte wohl Ansichten in die Richtung, aber er war halt auch komplett durch. Der Mann hat Stimmen gehört. Der hat sich für kontrolliert gehalten. Ja, der war richtig so, ja. Der war richtig durch und das wird nie mehr erwähnt. Es wird immer nur so getan, als wäre das hier der Kumpel von der Chape gewesen. Und das finde ich bestürzend. Kann man instrumentalisieren, ne? Weil die Menschen leiden und dreht mal den Regler für unsere Ideologie auf 130, dann müssen die Menschen noch nicht mehr leiden. Ich finde es auch lustig, dass wir jetzt schon beim jetzigen Monat angelangt sind. Also, es ist Februar. Verabschieden Sie mein Gesetz, denn es ist Februar. Es ist Dienstag. Genau. Es ist Vormittag. Gedenkt Dresden der Luftangriffe vom 13. Februar 1945 und der Millionen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Dann werden sich erneut... Hallo ChatGPT, kannst du mir mal ein paar Beispiele aus dem Februar rausschreiben, die irgendwas mit rechts zu tun haben? Oder wie? So ähnlich. Bürgerinnen und Bürger und die Zivilgesellschaft gegen heutige Neonazis stellen und deren geschichtsrevisionistische Ideologie eines deutschen Opfermythos. Umso wichtiger, dass sich demokratische Parteien an ihre Abgrenzungsbeschlüsse halten und die Brandmauer gegen rechts steht. Sonst gefährden wir unser tägliches... Ich finde das ganz lustig, wie sie in dem Zusammenhang erst so tut, als wäre halt so das Gedenken an die Dresdner so ein bisschen anrüchig, weil man da ja in die Opferrolle, in die Deutsche geht, und dann spricht sie von Brandmauer. Und egal in welchem Krieg und egal wo, auch in aktuellen Kriegen, würde ich den Einsatz von Brandbomben, um eine Stadt gezielt in Brand zu setzen, eine zivile Stadt, in keinem Fall irgendwie besonders positiv beurteilen. Ja, es war übrigens auch damals schon gegen die Genfer Konvention. Werben für unsere demokratischen Werte. Wir selbst müssen Demokratie erst recht dann konsequent vorleben, wenn es eng wird. Nur dann können wir auch die Gesellschaft zu Engagement. Demokratie, wenn es eng wird, bei 4,9% oder wie? Demokratie ist, wenn man wählt und man hält sich dann an das Ergebnis. Das ist eigentlich Demokratie nur, finde ich. Demokratie ist, wenn man das vertritt, was die Leute, die einen gewählt haben, wollen. Ja. Liebe FDP. Eigentlich war das ja, die ursprüngliche Bedeutung des Wortes. Das ist irgendwie das ist der Unterschied zwischen der gewünschten und der faktischen Machtverteilung oder so. Ne? Also wer die Stimmen hat, der kriegt in die Macht. Und was wir dann wirklich machen, ja, das muss man dann eben sehen. Merkel hat ja auch gesagt, nach der Wahl ist es nicht immer so wie vor der Wahl. Für Demokratie und für Vielfalt aufrufen. Die Bundesregierung unterstützt zivilgesellschaftliche Projekte, die sich für Demokratie, für Vielfalt und gegen jeden Extremismus einsetzen, gegen Extremismus von rechts, von links oder islamistisch motiviert. Dazu kommt eine gute Frage aus dem Chat von Kammerjäger, wo gerade das Wort Zivilgesellschaft gefallen ist. Was ist eigentlich die Abgrenzung dazu? Ich war immer der Ansicht, wir hätten offiziell nur eine Gesellschaft in Deutschland. Ja, was sind eigentlich die anderen, die nicht Zivilgesellschaft sind? Ich meine, auf der anderen Seite hast du natürlich Uniformierte, das ist ja der eigentliche Begriff. Alle, die nicht zivil sind, sind staatlich oder was, ja? Ja, was sind wir denn dann? Also wir, die wir offensichtlich nicht Teil der Zivilgesellschaft sind, weil wir ja sagen... sind die Extremisten. Ach so. Also es gibt die Politik, die fördert die Zivilgesellschaft gegen die Extremisten, habe ich ja gerade gelernt. Versprengte Einzelpersonen. Ja, aber sind nicht unter der Zivilgesellschaft, die sie fördern, auch manchmal Extremisten? Nee, weil wenn sie das ist fördern, egal, hauptsache die sind in Gruppen organisiert. Wenn sie fördern, bedeutet das doch, dass sie keine Extremisten sind. Ach so, aber die hatten doch mal so eine Klausel, wo sie vorher geprüft haben, ob das Extremisten sind. Ich frage ja nur. Ja, aber das war total diskriminierend. Genau, deswegen müssen wir das jetzt prüfen. Jetzt ist es nicht mehr diskriminierend. Also die Zivilgesellschaft sind im Endeffekt die paar Hansel, die von der Titte des Staates nuckeln und uns Vorschriften machen wollen. Das ist die sogenannte Zivilgesellschaft. Und die glauben natürlich, das wären alle, die irgendwie mal irgendwann den Fehler gemacht haben, grün zu wählen oder so. Ja, also für die Leute sind das doch irgendwie die Lobbyisten, die sie umgeben, oder was, ne? Von der Kirche, von der Gewerkschaft, von der AWO, von... Ja, genau, stimmt, hat der Gabriel mal gesagt. Das sind die ganzen Leute, im Endeffekt ist die Zivilgesellschaft, das sind alle Leute, von denen sie die Telefonnummer eingespeichert hat, die aber nicht bei der Politik direkt arbeiten. Das ist die Zivilgesellschaft wahrscheinlich. Ja, und die sind nicht privat, um die kennt, sondern nur über den Job, und das sind dann irgendwelche... Ja, das sind die Vereine und die NGOs und die Verbände. Genau. Und die Typen. Alle, die Fördergelder bekommen im Endeffekt. Ich finde die Gegenüberstellung von X-Ray Enraged am besten. Also Zivilgesellschaft und der Rest ist halt Pack. Wie ist der Herr Gabriel so schön ausgedrückt? Mit dem Bundesprogramm Demokratie leben, und das in sehr guter Kooperation mit dem Bundesinnenministerium. Solche Bundesprogramme allein reichen aber nicht. Wir wollen mit dem Demokratiefördergesetz deshalb gewährleisten, dass zivilgesellschaftliches Engagement dauerhaft Bestand hat. Die Herausforderungen, denen unsere Gesellschaft ausgesetzt sind, sie sind enorm. Durch die Corona-Pandemie. Was fördern die denn da? Linke Propaganda oder was, ja? In Wirklichkeit, ja. Na, du weißt ja, wen die da fördern. Ja. Die Amadeus und die Antonius und die Stiftungen. Ja, die marxistischen Kulturwissenschaftler. Vortragsreise für Amjahid. Ja, wahrscheinlich. Republika-Ticket für Nutzung. 100 Millionen Euro. Wahnsinn. Vielen Verschwörungsideologen und Demokratiefeinde mit Desinformationskampagnen darauf, staatliche Institutionen und Akteure zu delegitimieren. Ja, geil. Nein, die delegitimieren sich doch selbst. Ohne Straftatbestand delegitimieren. Ihr stellt euch von früh bis spät hin, also bestes Beispiel Maaßen, der gerade auch Brandmauer und die anderen Parteien müssen sich auch mal in die Brandmauer, ich wette, das war direkt ein Verweis, weil es war ja jetzt aus dieser Woche hier dieser Vortrag von ihr. Und ich halte das für einen direkten Verweis auf Hans-Georg Maaßen. Und da habt ihr euch auch ewig lange hingestellt und behauptet irgendwie, der Chef vom Verfassungsschutz ist ein Rechter, ein Übelrechter und böse. Und er sagt dies und jenes und oh mein Gott, der muss weg, der muss weg, der muss weg, weil das ist ja das Amt und oh mein Gott, da ist ja ein Rechter und ein Extremist ist ja da hier der Amtschef. Und Wo sie die Hose voll haben, ne? Und da ist das alles vollkommen egal. Da könnt ihr da ruhig darüber reden, über den, ne, dass da irgendwie der ganze Staat in den Arsch geht, das ist alles prima. Ihr könnt euch auch von früh bis spät hinstellen und behaupten, das ist alles strukturell. Ne? Was ja auch so viel bedeutet, wie das trieft hier aus dem Staat raus, die ganzen Rassismen und das ganze Zeug. Und das könnt ihr auch von früh bis spät alles machen und behaupten, die Gerichte sind, oh, hier, da hat ein Richter ein falsches Urteil über die Kühners gesprochen und oh, mein Gott, das zeigt ja wieder, wir müssen alles ändern und oh, und hier ist wieder einer freigesprochen worden, oh mein Gott, wir müssen es ändern und das kann doch nicht sein. Also, das könnt ihr von früh bis spät alles erzählen den Leuten. Ne? Und die Polizei ist rassistisch und will euch hier, die wollen euch alle verprügeln, die Polizei. Ne, das geht alles. Aber das ist. Aber dann dreht er euch um und sagt, was, du beschwerst dich, dass du hier eine Maske tragen musst und dein Kind nicht in die Schule darf? Das ist die Legitimierung des Staates. Ja, müssen wir auch mal eine Passwort-Bingo-Liste vor so einem Gespräch, vor so einer Rede machen oder so. Gucken, wie viele Treffer wir holen. Und so, ist ja wirklich wieder alles drin, ne? Manche betreiben gar aktiv den militanten Umsturz. Die Liste der Feindbilder ist lang. Was ist denn eigentlich Beispiel geworden? Warum habe ich nie wieder was von vielleicht. Prinz Dingsbums dem 13. gehört? Ja. Der ist, warum redest du nicht über die Bedrohung, die von linken Aktivisten gegen Leute, also ich meine, Leute mit Hammern angreifen? Und wir haben jetzt gerade wieder einen aktuellen Fall, wo deutsche Antifa-Aktivisten in Budapest verdächtigt werden, einen brutalen Angriff durchgeführt zu haben. Also, warten wir mal ab. Aber Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Islam und Muslimfeindlichkeit, sie treffen eben nicht nur Einzelne. Islam und Muslimfeindlichkeit. Also eins von diesen Worten ist nicht wie das andere, liebe Frau Paus. Stimmt ja eigentlich auch. Also, man kann man muss ja nicht muslimfeindlich sein, wenn man den Islam ablehnt. Man muss ja nicht feindlich sein, man kann ja einfach sagen, nee, halte ich nicht für eine gute Grundlage für unsere Gesellschaft. Man kann Kommunismus und Kommunisten getrennt ablehnen. Nee, das ist aber wieder auch was anderes. Es gibt doch einen Haufen Muslime, die... Auf ganze Gruppen. Und Angriffe auf diese Gruppen sind Angriffe auf uns alle, auf unsere Gesellschaft. Die rechtsextremen Morde von Hanau waren ein wiederholter, grausamer Weckruf für alle DemokratInnen. Reite doch nicht so rum, ey. Gewalttaten zum Opfer fallen. Und wir haben ja einen Täter, der sowas geplant und durchgeführt hat in Halle. Wir haben ja jemanden, der, aber das passt nicht in ihr Täter, in ihr Opferschema. Ja, deswegen nehmen sie den hier, weil der hat die richtigen Leute, so böse es klingt. Für jedes Schema den richtigen Fall parat. Umfrage dazu im Oktober letzten Jahres ergab, Menschen in Deutschland halten Rechtsextremismus für die größte Gefahr unserer Demokratie. Und lol, wo habt ihr das denn gemacht, die Umfrage? Im Jugendzentrum. Aber ehrlich, im evangelischen immer, ne? Mit Tee. Nee, im Freien. Vor dem Jugendzentrum. Vor dem Funkhaus. Im Neuapostolischen, genau. Morgen. Oder das, genau. Ja, wie sie eben meinte, es ist ein Angriff auf uns alle, ja. Es sei denn, es sind die falschen Täter, ne? Dann sind es wieder nur Einzelfälle. Guck mal, wie die Traumatisierung kifft und so. Guck dir mal, wie die guckt so. Die kifft so. Ist kein Angriff auf uns alle, wenn die Leute da irgendwie, ja, ihre Machtdemonstrationen machen. Das sind nicht Angriffe auf uns alle, ne? Wenn die irgendwelche Krankenwagen da angreifen, irgendwelche Leute in Hinterhalte schicken und so, ne? Das ist kein Angriff auf uns alle. Nee, nee, nee. Aber wenn irgendwer sagt, jemand mit Kopftuch sollte nicht Richterin werden, dann ist es ein Angriff auf uns alle. Kurze Durchsage, in Berlin ändert sich nichts. Weiterhin die gleichen Werte wie am Anfang. Mann, sind die schlau. Sie haben die ganzen zwei Stimmen, die gültig waren, schon gezählt. Ja, genau. Eine leichte Verschiebung. Vorhin hatten sie 18,7, jetzt haben sie nur 18,6, die beiden. Boah. Kopf an Kopf. CDU 27,9, 12,2, Linke 9,1, AfD 4,6, FDP 9,0% andere, und zwar ist das aus der ARD. Ja, ja, und die ZDF hat jetzt die FDP auch bei unter 4% mittlerweile. Oh. Unter 4? Ja, unter 5. Achso, die waren da höher, ne? Oh je. Die waren oft glatt 20 Jahren alles in dieselbe Richtung. Ja gut, aber das kommt davon, wenn man kein Gesicht hat und sich windet, dann ja, wirklich. Ist man manchmal schon überflüssig, bevor man geguckt hat. Da ist Prävention eben besser als nur Repression und deshalb dieser Gesetzentwurf. Verteidiger in der Demokratie können künftig zwei... Prävention ist besser als Repression, ja. Und wie machen wir das jetzt? Ja, wir geben Amadeo Antonio Geld. Und dann genau, die haben doch diese Precox, oder? Bei der Amadeo Antonio. Wahrscheinlich, ja. Die sind die marxistischen Literaturwissenschaftler und so, von denen, die wissen vorher schon, wenn bevor Rechtsextremismus passiert. Ja. Wenn die auch ein paar Dekaden nach Harry Potter sagen, dass das schon immer neoliberal war. 3000 Projekte und 350 Partnerschaften dauerhafter planen und sie wirken. 3000 Zum Projekte. Zum Beispiel hier in Berlin, in der Tucholsky-Straße, wobei Meet a Jew, persönliche Begegnungen zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Menschen ermöglicht werden. Je authentischer, je individueller die Einblicke in das lebendige und gegenwärtige Judentum, desto eher fallen Vorurteile. Oder auch, wenn es um Familien, um Jugend- oder Kulturzentren geht. Oder um Sportangebote in der Nachbarschaft und auch in der Jugendvollzugsanstalt. Der Gesetzentwurf beinhaltet einen klaren Auftrag des Bundes zur Demokratieförderung, zur Extremismusprävention, zur politischen Bildung und zur Gestaltung von Vielfalt, bedarfsorientiert und lokal. Vielfalt, bedarfsorientiert und lokal. Klingt wie Sie das. Entschuldigen Sie, Sie haben da drei zu wenig von Dinger. Da schicke ich Ihnen noch zwei von den dunkleren, das gleicht so aus. Oder klingt was? Wie sind das, was der Habeck mit dem Strom vorhat, ne? Oh, Mann, was das ist lokale, saisonale Vielfalt, die wir ja, genau, ja. Aus regionalem Anbau. Ja. Lokalregional. Da braucht man den Staat für, ne? Das geht überhaupt gar nicht. Ja, genau. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie mal mit deiner Schulklasse oder so in die Synagoge gehen willst oder so, das kannst du nicht machen. Ne? Da kannst du nicht einfach anrufen und sagen, hier, ich würde da mal gerne vorbeikommen. Das geht nicht. Ne? Brauchen wir also auf jeden Fall brauchen wir da die Bundesrepublik Deutschland für, die ein Programm aufgeht. Begegnungsstätten. Bezahlte Begegnungsstätten. Ja. Meine Damen und Herren, was der Gesetzentwurf allerdings ausdrücklich nicht enthält, das ist eine sogenannte Extremismusklausel. Denn für sie gibt es keinen Anlass. Ja, genau. Das zeigen seit 2015 mehrere tausend Einzelprojekte pro Jahr, die gefördert werden, ohne dass Mittel missbräuchlich verwendet wurden oder... Ja! Ja, es ist jetzt noch nie was falsch gelaufen, wie ich schon meinte. Egal. Muss eine Evaluierung. Missbräuchlich. Naja. Definition von Missbrauch ist was? Einrichtung eines Meldeportals Clown, für nicht strafbare Vorgänge ist meiner Meinung nach missbräuchliche Verwendung des Gelds. Ja, aber sagen. Das bin nur ich. Ja, und hatten die nicht auch iSlam bei sich mit bei? Das war noch die, wo die Frau Frau Nemi El-Hassan da ihre Ach, wir würden sicher jeglich in vielen von den Dingern, wenn man da jetzt mal Zeit hätte zu recherchieren, würden wir die Verbindungen sicherlich en masse finden zu irgendwelchen anderen Organisationen, mit denen man lieber nicht gesehen werden möchte. Also es gab da mal, wir hatten mal so ein Video im internen Chat, das so Leute gezeigt hat, die das Geld verteilen. Und was die so erzählt haben, das war linke Indoktrination. Nicht extremistisch, wollte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber schon ziemlich links. Ja. Naja, Staatskohle abgreifen in die Bewegung. Ja, in die Bewegung, beziehungsweise in den Jugendzentren und so weiter, was da schon ist, und dann machen die politische Arbeit. Ja, super, so ein Jugendzentrum, ey. Ja, so eine Art, ne? Ich meine, ist eine gute Sache, aber was ist zu einseitig. Was ist denn da? Wer ist denn, was läuft denn? Also. Ja, die sitzen da wahrscheinlich mit so einem Grüppchen und dann reden sie so über die Rechten im Dorf oder so. Stelle ich mir das vor, ungefähr. Ich bin machen da noch ein Projektarbeit, ein Konzert oder so am Jahresende oder am Projektende ein Konzert. Ne, schön. Geld ausgeben nochmal extra. Ja, und diese ganzen Mietsammlungen und wir unterrichten dich, wie du am besten Narrative retten kannst in sozialen Medien und diese ganze Scheiße, die wir schon hatten. Ja. Also peinlicher Schmarrn. Und auch das, was die UDA damals aufgelegt hat, was ja auch das Familienministerium dann, glaube ich, betreut hat, hier diese No-Hate-Speech-Kampagne mit neuen deutschen Medienmachern. Das war ja auch schon einseitig ohne Ende. Ja. Das geht schon ganz schön weit so, ne? Seit Gamergate ungefähr. Ja, dass nennenswerte Probleme aufgetreten sind. Und selbstverständlich ist auch, dass alle Zuwendungsempfänger die Ziele des Grundgesetzes zu achten haben und diese Ziele auch in ihren Maßnahmen fördern. Beim Bundesverband Demokratie Leben beispielsweise stimmen sich das Bundesinnenministerium und das Bundesfamilienministerium nach einem bewährten zuwendungsrechtlichen Verfahren miteinander ab. Die zuständigen Bewilligungen. Ja, da hatte die Frau Schröder übrigens in dem Artikel, den wir eben gerade hatten, auch das Beispiel drin, dass da behauptet wurde, dass ja diese Antifeminismusstelle notwendig wäre, weil ja im Grundgesetz steht, dass die Gleichstellung Ziel der Politik wäre. Und das steht da ja nicht, sondern da steht ja Gleichberechtigung. Was eine andere Bedeutung hat. Ja, aber so wird das dann gerechtfertigt hier. Bewilligungsbehörden prüfen während und nach Abschluss der Förderung die zweckentsprechende Mittelverwendung im Rahmen der begleitenden und der abschließenden Erfolgskontrolle und auch im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung. Würden tatsächlich Verstöße festgestellt, dann würden sie zuwendungsrechtlich sanktioniert. Ist das nicht schön? Erfolgskontrolle. Ja, wir haben jetzt 13,4% weniger auf dem Nazometer hier in Erfurt. Nee, oder? Es ist doch ganz klar, wie das läuft. Die stellen einen Antrag, sagt Amadeo Antonio, wir richten hier unsere Meldestelle ein. So, Erfolgskontrolle, habt ihr die Meldestelle eingerichtet? Ja, haben wir eingerichtet. Okay, erfolgt. So läuft die Scheiße. Ja, wir machen hier Schulung für Leute, um denen zu sagen, wie sie Narrative im Internet retten. Habt ihr Schulung durchgeführt? Ja, haben wir durchgeführt. Wir haben den Leuten allen gesagt, sagt hier, Feminismus ist dein neuer Gott. Und wenn du dich nicht verbeugen willst, dann bist du demokratiefeind. Sag das, was auf Korrektiv steht. Oder beim Faktenfuchs. Oder beim Faktenfinder. Oder am besten seid ihr, wenn ihr es im Volksverpetzer macht. 6 Stunden jeden zweiten Mittwoch. Für 3 Monate. Also. Das gilt für alle Bereiche. Genauso, wie es die Bundeshaushaltsordnung vorsieht. Und dafür braucht es eben deshalb keine extra Regelung. Werte Mitglieder des Bundesrates, Sie, die Länder, fördern selbst unzählige Maßnahmen und das ist gut so. Sie kennen die Verhältnisse und die Herausforderungen in Ihren Regionen. Sie wissen, was zu tun ist. Demokratie müssen wir auf allen Staatsebenen fördern. Und darum arbeiten Bund, Länder und Kommunen bereits heute vertrauensvoll zusammen. Auch das wurde bereits erwähnt. Dass deswegen frisst sich die Regierung fett mit Beamten auf hohen Besoldungsstufen. Deswegen ignoriert die Regierung den Willen des Volkes, dass sich das Parlament verkleinern soll. Deswegen leisten sich die Mitglieder der Regierung Fotografen und Visagisten, weil das ja alles so gut läuft hier. Ist mitnichten eine Absage an Zusammenarbeit. Denn wie bisher arbeiten wir im Rahmen der konkreten Fördermaßnahmen natürlich zusammen. Und wie bisher werden die Länder ihre Anliegen beim Erarbeiten von Programmen und von Maßnahmen einbringen können. Das entspricht der ständigen Verwaltungspraxis meines Ministeriums und das seit vielen, vielen Jahren. Sie wissen das und dabei bleibt es. Wir brauchen die Expertise der Länder. Durch das Demokratiefördergesetz entstehen dadurch auch keine Parallelstrukturen. Denn wir befinden uns aktuell bei Schritt 1 der gesetzlichen Festlegung eines Rahmens, in dem wir mit Ihnen das Demokratiefördergesetz verabschieden. Schritt 2, die Entwicklung von konkreten Maßnahmen. Schritt 2, der muss dann erst noch folgen. Denn als Rahmengesetz kann das Demokratiefördergesetz nicht sinnvoll vorgeben, wo, wann und wie genau Kooperation erfolgen soll. Das entscheidet sich in den konkreten Maßnahmen, wie bisher. Deshalb setze ich auf Ihre Unterstützung für diesen Gesetzentwurf und darauf, dass... Ja, das hatten wir ja schon mal besprochen. Was Sie jetzt quasi machen wollen, ist sozusagen ja, diesen Rahmen vorgeben und dann kann die Bundesregierung selber machen. Das ist nicht so wie bisher, dass man sagt, okay, wir haben jetzt Haushalt, wir wollen jetzt so und so viel Euro irgendwie hier haben, für dies, das, jenes und dann machen wir hier unser Demokratie-Leben-Programm, das geht durch den Bundestag und so weiter und so fort. Sondern Sie wollen quasi Ihren Rahmen haben und diesen Rahmen können Sie dann vollkommen frei gestalten. Also wenn Ihnen morgen irgendwie einfällt, dass Sie Amadeus mal wieder eine tolle Idee für eine neue Meldestelle haben, dann entscheidet die Bundesregierung einfach exekutiv, dass das Geld dann dahin fließt. Das ist diese Rahmensetzung, von der Sie hier reden. Ja, also wenn es um diese Jugendarbeit geht, dann würde ich sagen, dann sind auch einfach Tätigkeiten oder ja, so Stunden oder so, die das Jugendamt früher selber gemacht hat, wie der Staat eben selbst gemacht hat. Es gibt ja heute nur noch nämlich Vereine, die füllen das dann mit Leben und schreiben Konzepte oder weiß ich nicht genau. Genau, das ist das. Diese Doppelstrukturen sind da geschaffen worden. Wir haben die staatlichen Stellen, die sich eigentlich drum kümmern sollten, aber die sourcen das aus an irgendwelche Vereine und NGOs, die natürlich nicht so kosteneffizient arbeiten wie die Behörden. Und die Behörden, die arbeiten ja weiter. Nur was sie arbeiten, weiß man nicht. Die vergeben auch. Das haben sie ja bisher halt auch schon getan. Aber wie gesagt, das Neue ist halt wirklich dieses Ding, dass sie damit sozusagen selber einfach exekutiv das entscheiden können. Ja, die Rahmenvorgabe ist schon ein bisschen, also einerseits wollen sie sich raushalten aus der Arbeit und andererseits wollen sie dann eben doch wiederum bestimmen, ziemlich genau, was dann da abgeht und so. Die wollen das alleine bestimmen, die wollen aber keine Mehrheit mehr finden für die Sachen und so. Die wollen da gar nicht mehr drüber reden. Da brüsten sie sich ja auch mit, so nach dem Motto, ja, endlich stellen wir das hier auf richtige Beine und so, damit diese armen Initiativen nicht mehr fürchten müssen, dass ihre Gelder nicht mehr bewilligt werden nach einem Jahr. Ich werde nicht dazu, dass mit so einer Umfrage dazwischendurch, ne, dass da irgendwie die Leute das auch so für so wichtig halten würden oder so. Fand ich jetzt auch nicht überhaupt nicht überzeugend. Ja, aber das ist ja halt eben das Ding. Und das war auch in dieser Vorstellung da bei der Bundespressekonferenz, da waren ja auch die Fragen von den super tollen ARD- und ZDF-Journalisten halt auch nur dieses, was ich gerade schon meinte, mit von wegen, ja, werden denn jetzt die Gelder endlich länger bewilligt oder müssen die dann sich wieder Sorgen machen? Ja, anstatt mal zu fragen, wie es denn mit der politischen Auseinandersetzung das Thema ist oder so. Geld von den Steuerzahlern muss doch draufgehen dafür, dass sie vom Staat verleumdet werden mit irgendwelchen Scheißaktionen von irgendwelchen Linksextremen. Ja, das muss doch so sein. Das kann nicht sein, dass es nicht geht. Dass wir gemeinsam unsere Demokratie sichern und stärken. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Bundesministerin Paus. Sichern und stärken, ja. Darauf jetzt hinauslaufen. Sichern unter. Am besten, damit wir noch eine Kopie haben. Ja, genau. Speichern als. Der nächste Meinungsartikel, diesmal von Hendrik Broder, der hier geschrieben hat, der böse Hans-Georg Maaßen und keine Sau hat es gemerkt. Und hier wundert sich Herr Broder halt nicht schlecht darüber, dass halt alle möglichen Leute, die mit dem Bruder zu tun hatten, zum Beispiel der aktuelle Verfassungsschutzchef, der vorher, was ich auch noch nicht wusste, wohl der Stellvertreter schon war von Maaßen auch und halt jahrelang mit denen zusammengearbeitet hat. Und das sind alles so Leute, die jetzt halt eben irgendwie behaupten, er wäre irgendwie ein Antisemit. Und ja, das ist halt Quatsch sozusagen. Ne? Also plötzlich irgendwie, es wird jetzt irgendwie erwacht dazu oder so. Und das meint der Bruder hier halt eben auch. Und also es ist ein total... Also hier wurde jetzt auch mal in der Welt halt verteidigt. Das war ja vorher auch noch nicht so. Also der Chefredakteur von der Welt, Herr Poschert, hat ja so einen Artikel geschrieben, so nach dem Motto, ja, dann sollte mal raus hier aus der CDU. Es wäre schon besser, Herr Maaßen. Und mich dann schon wieder daran erinnert. Das ist irgendwie immer so, gerade wenn ich mir wieder denke, so der Herr Poschert, der ist eigentlich doch nicht so doof, warum habe ich den immer für so doof gehalten? Und dann bringt er wieder so ein Ding irgendwie und dann denke ich mir so, ach so, ja, stimmt, wegen so. Ja, das für mich ist das Brandl-Phänomen. Bei Brandl geht mir das genauso. Ja, ja, keine Ahnung. Ja, der Bruder hat sie auf jeden Fall wieder rausgehauen. Also das ist total vernünftig, was er geschrieben hat. Das ist ein Plusartikel, aber hier im Archive kann man den trotzdem komplett lesen. Das Ding von der Schröder übrigens auch. Also irgendwie haben die ja was geändert auf der Weltseite. Und die Plusartikel sind plötzlich archivbar. Auch nicht so schlecht. Und dieses hier ist einfach nur eine Empfehlung, habe ich heute Morgen gehört. Hier gab es ein Indubio-Podcast, glaube ich, von Achse des Guten. Und hier unterhält sich der Herr Burmann, ist der Moderator, mit Henrik Broder und Hans-Georg Maaßen eine Stunde lang. Und das fand ich sehr schön, so die Ideen, Gedanken, die beiden da so ein bisschen haben in diesem Gespräch. Fand ich ganz gut. Also ist eine Empfehlung von mir auf jeden Fall, sich das nochmal anzuhören. Ja. Hab ich schon gemacht. Finde ich auch gut. Achso. Ach ja, und um das nochmal dran zu hängen, da zeigt der Maaßen halt mal wieder, weil er wird halt auch zu seinen Werten gefragt, ne, weil er ist der Chef der Werteunion ist. Und die Sachen, die er da sagt, das sind halt so Sachen wie, der Staat muss sich raushalten aus dem Privatleben der Leute und sowas. Und das sind ja jetzt keine Sachen von irgendwelchen, die hier konservative Revolution spielen wollen. Ne? Das ist ja keine die Bewegung oder irgend so ein Scheiß oder Nazi-Kram ja. oder so. Ja. Welche Nazis sind denn, dass die meinen, der Staat muss sich aus dem Leben der Leute raushalten? Also. Ja, ist ja fast gleichzusetzen mit Blut- und Boden-Ideologie, ne? Ja, ich finde aber, der Maaßen verteidigt sich da ganz gut. Also, ich bin da ganz zuversichtlich, dass er da rauskommt. Tja, kommen wir von einer Bedrohung für die Demokratie zu einer anderen Bedrohung für die Demokratie weltweit, diesmal in Amerika. Ja, der chinesische Ballon hat für einiges Aufsehen gesorgt letzte Woche, unter anderem. Da gab es ja einige Themen. Und ja, da ist so ein chinesischer Ballon über Amerika geflogen, mehr oder weniger mit einem, ja, auf einer Flugbahn, die nicht so ganz zufällig ausgesehen hat. Die chinesische Regierung hat gesagt, das ist ein Wetterballon, der vom Kurs abgekommen ist. Und die US-Regierung hat gesagt, ja, das ist ein Spionagesatellit, den schießen wir ab. Und das haben sie auch gemacht. Und das Ganze wurde medial groß aufbereitet. Ja, Ballons, insbesondere im Militärbereich, sind eine Technik, die seit Jahrzehnten eingesetzt wird. Nur die Leute haben das nicht so ganz auf dem Schirm. Ja, es gibt ganz viele verschiedene Gründe, wofür die eingesetzt werden. Ein Grund, warum die gerne eingesetzt werden, ist einer, wie man bei diesem Praxisfall das sehen kann. Die fliegen so hoch, dass sie jenseits von den internationalen Lufträumen sich quasi aufhalten. Und deswegen, ja, das ist vielleicht diplomatisch nicht so ganz gern gesehen, aber das passiert öfters mal, dass so ein Ballon rüberfliegt, weil er halt den Luftraum so gesehen nicht verletzt von dem jeweiligen Land. Und diese Ballons fliegen so hoch, dass sie mit normalen Flugzeugen schwer abgeschossen werden können. Ja, manche sind auch so gebaut, dass sie sehr widerstandsfähig gegen Abschüsse sind. Das ist zwar eine sehr alte Technik, aber immer noch sehr aktuell. Und ja, die Frage ist natürlich, warum wurde diese ganze Sache jetzt so großartig aufgehangen? Es wurde gesagt, ja, die amerikanische Armee hat diesen Ballon gar nicht auf dem Schirm gehabt, hat ihn gar nicht gesehen, was die Aussage von einem Mitarbeiter von NORAD war, aber das wurde später wieder relativiert, wo gesagt wurde, ja, wir hatten den schon auf unserem, wir wussten schon, dass er kam, aber wir haben ihn nicht als Bedrohung eingestuft. Also man kann schon davon ausgehen, dass sehr viele von diesen Ballons rumfliegen und alle ganz genau wissen, wo das ist. Das ist einfach so eine Art der offenen Kriegsführung, die generell immer passiert. Ja, da gibt es schon etwas clandestinere Maßnahmen, wie mit dem U-Boot irgendwelche Unterseekabel anbohren, um Daten zu klauen oder sonstige Sachen. Diese Ballons, das ist einfach nur seltsam, dass das jetzt in die Nachrichten reingekommen ist, aber das ist eine sehr alte, sehr bewährte Technik, die weiterhin genutzt wird. Wird noch nicht viel drüber gesprochen. Tja. Während des Zweiten Weltkrieges übrigens war das eine Waffe, die Japan extrem gegen Amerika eingesetzt hat. Die haben sich die Luftströmungen, die Jetstreams einfach zu Nutze gemacht. Die haben einfach ganz billige Ballons in Japan aufsteigen lassen. Die sind dann vom Wind über das Meer geweht worden und sind über Amerika dann wieder runtergekommen und haben Waldbrände verursacht, sind in Städte eingeschlagen und verschiedene andere Sachen. Da haben die einfach ein paar Tausende von diesen Ballons rübergeschickt und die Amerikaner wussten am Anfang gar nicht, was da passiert. Ja, interessantes Kapitel der Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg. Neue Zweifel an der Neutralität der TV-Nachrichten-Tagesschau und heute, was? Ja, was hat das zwar? Heresie. Hat das zwar Mann eingereicht, der jetzt, glaube ich, gerade nicht da ist, aber ja, im Endeffekt haben sie hier mal gezählt, wie viele Beiträge dann so positiv und negativ waren. Und ja, bei SPD und Grünen waren es halt deutlich mehr positive und bei der Union und FDP war es halt andersrum. Ne. Und dann haben sie noch die Malu Dreier irgendwie als Beispiel. Während Laschet in 112 Beiträgen mehr als im vierten über ihn schlecht wegkam, gab es keinen einzigen Negativbeitrag über Malu Dreier. Die, glaube ich, auch beim ZDF da steht ja auch Vorsitzender des ZDF-Verwaltungsrats und damit unantastbar, fragt hier die Bild. Ja, scheint so. Journalismus darf keine Auftragsarbeit sein, ja. Hahaha. Dann ist das, glaube ich, die Falschen beim Öffentlichen. Das hat man auch eingereicht. Hier ist einfach nur das Beispiel, dass Mario Sixtus hier einen Wahlaufruf von Bündnis 90 verteilt und der hat ja auch Aufträge vom ZDF, irgendwelche Dokufilme zu drehen für die. Aber das geht halt, ne? Das kann man so zur Schau stellen. Seine politischen Ansichten. Und von wem war das? Was war von mir? Das war von mir. Wir haben wieder mal so einen Fall gehabt, wie wir ihn jetzt schon öfter mal besprochen haben. Es gab wieder mal ein Interview beim ZDF mit einer Passantin. Zwar ging es diesmal um die tolle Verkehrsberuhigung in der Friedrichstraße in Berlin. Ihr habt sicher alle auch die Bilder von diesen Sperrholzplattformen gesehen, die man da aufgebaut hat. Jetzt, wo die Autos nicht mehr da sind, werden die sicher gerne genutzt, um dort wie auf dem Champs-Élysées oder in ähnliche Straßen zu flanieren. Und dann, wie durch Zufall, kommt eine junge Frau ins Bild gestolpert und dann wird die befragt. Und die sagt, ich finde das alles ganz toll, weil sie eh hier wohnt und alles zu Fuß erreichbar und überhaupt. Ja, und dann kommt raus die Arbeit für die Böll-Stiftung. Tja, wie das immer wieder Leute von den Grünen trifft, die ins Fernsehen kommen, ne? Ist ganz verrückt eigentlich auch. Noch lustiger ist, dass das ist, glaube ich, hier im Archiv nicht drin, aber im Originalbeitrag ist ein Archiv von einem Tweet vom Argonerd. Und da sind zwei Versionen ihrer ihrer Mitarbeiterbeschreibung, glaube ich, bei der Böll-Stiftung ist das zu sehen. Und in der alten Beschreibung, die archiviert war, wird erwähnt, dass sie Mitglied der Grünen ist und dort Aufgaben übernommen hat. Und in der neuen wird es jetzt nicht mehr erwähnt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und dann Tichy garniert das hier noch mit einem Rückblick auf die Fälle der letzten Jahre. So echt sind die Interviews. Manchmal. Tja, wenn sie keinen finden, der das sagt, was sie sagen, was sie hören wollen, dann machen sie es einfach selber. Ja, kennen wir ja aus den Medien. Ich erinnere nur an das komische Ding mit dem Beleidigtwerden im Internet, wo sie dann ihren Kollegen dran setzen mussten, um das zu simulieren. Ach ja, sowas hat gute Tradition. Lady Riefenstahl lacht sich tot. Ja. Ach, das ist doch sicher auch eine gute Überleitung zum nächsten Artikel. Leilalalalai. Nun, ja, ne, also die Geschichte von Marie Heidenreich, ne? Zufällig in Berlin auf der Straße angesprochen vom Fernsehen und sagt, ist alles super. Grün wählen, sagt die, ne? Frau Jarasch, das ist die Richtige. Finde ich sehr lustig, dass nach diesem ganzen Rumgezeter am Ende halt sich die beiden auf Augenhöhe wiederfinden. Schauen wir mal, wer da als Sieger hervorgeht. Juhu, ja, Amter Hitler. Jalla, bei! Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der alle funktionieren müssen. Unser Autor setzt dagegen ein Zeichen und verweigert seine Kolumne. Ja, aber was diese ganzen... Das ist ein gutes Zeichen, das soll ich ja gerne mit allem alles einstellen, was er so tut. Was aber diese Aktivisten nicht verstehen, ist, dass man Dinge durchziehen muss. Weißt du, wenn ich sage, ich verweigere meine Kolumne, darf ich da nicht so einen halbgaren Text drunter wichsen? Weil das macht keinen Sinn. Ja, der gute Mann war übrigens jetzt bei Sternstunde Philosophie beim schweizerischen Fernsehen. Als abschreckendes Beispiel oder was? Durfte sein neues Buch vorstellen, wo es um Sexualität in Nordafrika geht. Und hat dann so Perlen gesagt, wie es wird ja irgendwie immer behauptet, dass die Leute so verklemmt werden mit Islam und so und gleichzeitig wird behauptet, dass sie total besessen werden von Sexualität. Das ist doch voll der Widerspruch. Wo ich mir immer so dachte, Mensch Mohammed, ja, das ist ja schon fast ein Klischee, dieser Bibeltreue oder diese ganzen Leute. Das ist ja nicht nur beim Islam so, dass diese Leute immer die schlimmsten Perversen sind. Also, die das so nach außen tragen wie keusch und keine Ahnung, was sie sind. Dass das so die sind, die das größte Rad abhaben. Ja, ne? Die größten Elche sind selber welche. Ja, und die irgendwie am meisten motzen oder irgendwelche Schwulen und die ganze Zeit daran denken, dass irgendwelche Leute irgendwo schwul sind, die sind, die man hinterher dann irgendwo erwischt. Ja, also irgendwelchen Menschen. Deswegen habe ich mich gefragt, was würde wohl passieren, wenn ich mal nicht auf die entsprechenden Tasten drücke? Was würde passieren, wenn ich für diese Kolumne keinen einzigen Satz abgebe? So vielleicht. Heute will ich nicht funktionieren. Ich könnte wie Taylor Swift mit ihrem Ich bin das Problem Songs erfolgreich werden. Ich könnte aber stolpern und fallen, weil vermeintliche Dysfunktionalität in dieser von Rassismus, Heteronormativität, Sexismus und Ableismus geprägten und durchkapitalisierten Leistungsgesellschaft sanktioniert wird. Ja, so tief geht das Denken von Mohammed Amjahid. Tja, was würde passieren, wenn er nicht auf die Taste drückt und keine Arbeit abliefert? Der wird sein Gehalt trotzdem bekommen. Ich glaube, dem wird gar nichts passieren. Werde ich alle Menschen, die mir seit Jahren die progressive Floskel Danke für deine Arbeit zurufen, endlos enttäuschen? Yalla, bye. Sorry, ich dachte, du wärst schon fertig. Ich habe schon... Ja, kein gehört. Ding. Ja, yalla, bye. Hier haben wir das Goethe-Institut New York. Goethe-Institut hatte ja auch den Herrn Amjahid neulich schon eingeladen. Jetzt wird es noch krasser hier. Jetzt gibt es am 13. Februar eine Exploration on Black Feminism in a Transatlantic Context. Co-Sponsor bei Thomas Mannhaus. Ey, der Thomas, der wird euch was erzählen. Der wird einen Rohrstock rausholen, der Thomas. Mit Alice Hastas und Morgan Jerkings. Freeman. Nicht Freeman. Freeman war ja der kein Black History Month will. Aber das Goethe-Institut mit den Schwarzen. Fände ich cool, morgen Freeman diskutiert mit Alice Hastas über schwarzes Privileg. Ja, aber sie will ja nicht mehr darüber reden. Deswegen fährt sie in die USA, um darüber zu reden. Genau. Gute Idee, Alice. Korrekt. Naja, aber sie wird wahrscheinlich unter Beweis stellen, dass sie viel von der deutschen Kultur gelernt hat, indem sie einfach unglaublich besserwisserisch rüberkommt. Könnte ich mir vorstellen. Und dann hat das Goethe-Institut auch seinen Auftrag erfüllt, die deutsche Kultur in alle Welt zu tragen. Boah. Tja, warum benachteiligen weiße Kinder Schwarze? Woran könnte das bloß liegen? Bestimmt nicht daran, dass eine Studie so ausgestaltet wurde, dass mehr oder weniger genau das bei rauskommt. Ja, hier wurde eine Studie in New York angefertigt. Da wurden Kinder nur explizit weiße, laut deren Definition weiße Kinder befragt. Wie sie ihren Freundeskreis auswählen. Ja, also wir reden hier über Kleinkinder, ja, im ersten beiden Schuljahren. Und denen wurden im Endeffekt Karten vorgelegt, wie sie sich entscheiden sollten. Sie sollten eins von vier Fotos auswählen, auf denen ein asiatisch und lateinamerikanisch aussehendes sowie ein schwarz und ein weißes Kind zu sehen waren. Weil es gibt ja nur vier verschiedene, das ist erstmal ganz klar. Und die jungen Versuchspersonen entschieden sich überdurchschnittlich häufig für einen weißen Spielkameraden. In jedem vierten Fall wählten sie das asiatisch wahrgenommene Kind, was genau der Zufallswahrscheinlichkeit entspricht. Ja, 25%. Auch das Foto mit dem schwarzen oder dem Latino-Kind fiel die Wahl noch seltener. Warum sind diese weißen Kinder denn so rassistisch? Tja, um dem genauer auf den Grund zu gehen, zeigte die Forschergruppe den Kindern weitere Bilder. Einmal war es eine Abbildung eines schwarzen Jungen oder eines Mädchens in einer einfachen Behausung. Die andere Szene stellte ein weißes Kind in einem augenscheinlich wohlhabenderen Haushalt dar. Nun sollten die 4- bis 8-Jährigen sagen, warum sie glaubten, dass diese Familien in den Häusern leben. Lag es daran, wer sie im Inneren sind oder an den Dingen, die in der Welt passieren? Oh, ja, also 4- bis 8-Jährige sind ja ein Spiegel der sozialen Kritik anscheinend. Und klar ist das überhaupt nicht selektiv, die Auswahl, wenn man einmal eine schwarze Person in einem armen Haushalt zeigt und dann eine weiße in einem reichen und keine andere Konstellation aufzeigt. Überhaupt gar nicht gar nicht manipulativ. 34% der Kinder sagten, es läge eher an den Dingen, die in der Welt passieren. Da haben wir den Beweis. Selbst die Kinder wissen, dass das Patriarchat schuld ist, der intrinsische Rassismus, ja. Selbst kleine Kinder checken das. Warum checkst du das nicht? Ja, laut Co-Autorin Marjorie Rhodes ließ sich die Entwicklung rassistischer Vorurteile möglicherweise bremsen, indem man Heranwachsende über die gesellschaftlichen Faktoren aufklärt, die solche Ungleichheiten hervorbringen. Also, marxistische Theorie bitte in die erste, zweiten Klasse, sonst verstehen die Kinder die Welt gar nicht mehr. Ne? Warum stellt der lustige Mann so komische Fragen? Ach so, wegen Patriarchat, alles klar. Ja. Warum benachteiligen weiße Kinder Schwarze? Ja, das ist voll die Benachteiligung. Ich spiele nicht mit dir. Tja. Helge Schneider zu der Idee von kultureller Aneignung in der Musik. Das sei in allererster Linie ein Scheißdreck, der ihn nicht interessiere. Mehr als das, was Helge Schneider dazu angemerkt hat, ist dazu auch wirklich nichts zu sagen. Da habe ich ein bisschen Kopfschmerzen, wenn ich das hier lese. Warum? Weil es so verschwommen ist. Als letzter Torero. Unter diesem Titel geht er in diesen Tagen auf Tour. Okay. Ja, genau. Und dann hat man ihn gefragt, ob es nicht ein missbräuchlicher Akt kultureller Aneignung wäre, als weißer Mann Jazzmusik zu spielen. Da packte Schneider kurz der heilige Ernst. Wenn jemand sowas meint, dann interessiert mich das einen Scheißdreck. Denn Musik ist ein Überwesen, das Menschen jenseits aller moralpolitischen Vernunft ergreift. Und überhaupt, wenn das Christentum damit recht hat, dass der Mensch von Adam und Eva abstammt, dann bin ich alles. Ja, genau. Viel mehr muss man dazu nicht sagen. Finde ich schön, dass der Helge den Kopf in der richtigen Richtung auf hat, immer noch. Ja, und hier haben wir die Leute, die den Kopf nicht in der richtigen Richtung aufhaben. Was macht man so als deutscher Antifaschist? Man fährt in ein fremdes Land und besetzt dort die Burg in Budapest, weil man die vor Faschisten schützen will. Ja, genau. Mehrere Gruppen von Nazis versuchen, in die Burg zu kommen. Wir haben den Platz in der Burg eingenommen und werden hier bleiben. Kick Fascists out of Buda Castle. Und man sieht einen maskierten jungen Mann mit schwarzer Sonnenbrille in schwarzem Antifa-Dingens. Ja, ich glaube, das... Hier, ich habe den Nazi. Hier, ich habe eine... Und wenn du mal runterscrollst, Und natürlich auch die Maske, die natürlich nur dem Schutz vor Viren dient, ne, und nicht der Verschleierung. So, bitte vorsichtig sein. Das zweite Bild, das jetzt kommt, bitte nur bis zum Drittel oder so hoch, weil sonst kriegen wir Ärger. Wir sehen hier auf dem ersten Bild eine Gruppe Leute, die nicht so hoch, weiter runter. Wir sehen hier auf dem Bild eine Gruppe Leute in Antifa-Schwarz, also könnten zumindest welche sein, sehen auch so ein bisschen so aus. Und auf dem nächsten Bild sehen wir halt einen Schnitt irgendwie, wie jemand zusammengetreten wird von Leuten, die diese Gruppe sein könnten oder auch nicht sein könnten. Also das war das, was ich vorhin angesprochen habe. Angeblich hat es da auch irgendeinen gewalttätigen Übergriff gegeben, keine Ahnung. Was ich halt ein bisschen komisch fände, wenn deutsche sogenannte Antifaschisten in Ungarn irgendwie erst rumkrakehlen, dann Leute zusammenprügeln. Kann den Ungarn auch nicht gefallen. Ach, schon wieder diese alte Sau. Wird die wieder durchs Dorf getrieben? Ja, du sagst das so, die wollen in dem Fall tatsächlich, glaube ich, mal ernst machen, angeblich. Und ja, das steht dann natürlich eine hohe Abschlagszahlung sozusagen noch im Raum. Die haben, glaube ich, was von 11 Milliarden oder so gesagt. Also ziemlich angeblich, viel. Ja, es wird immer aufgerufen, solche hohen Zahlen, und dann zu sagen, ja, ist doch viel besser. Also was da ja ursprünglich mal passiert ist, ist ja quasi auch, dass sie gesagt haben, sie wollen gar nicht gucken, was da irgendwie an Enteignungen passiert ist und was es wert ist, weil das wäre viel zu aufwendig, ne? Und deswegen machen wir das einfach pauschal. Ne, wir machen das pauschal und wir machen das für eine Weile. Und da haben sie sich in der Weimarer Republik ins Grundgesetz reingeschrieben, dass das jetzt mal ein Ende zu haben hat. Und da steht drin, die Regeln dafür quasi, ist nicht die genaue Formulierung, aber sozusagen stellt das Reich auf. Und so steht es da immer noch drin, auch in unserem Grundgesetz. Die Regeln macht das Reich. Ja. Und ja, und seitdem eiert das da irgendwie rum, und hier in diesem Artikel wird natürlich auch wieder von der EKD behauptet, dass das ja dann ganz furchtbar wird und dass man ja dann gar keinen Kindergarten mehr finanzieren könnte und gar keine Krankenhäuser mehr finanzieren könnte, was einfach schlicht gelogen ist, weil natürlich diese ganzen Träger von irgendwelchen Sachen nicht Geld kriegen aus Kirchensteuer oder Geld kriegen aus diesen Staatsleistungen, was übrigens zwei verschiedene Dinge sind, möchte man auch diversen Bundestagsabgeordneten sagen, die das irgendwie immer behaupten, dass das dasselbe wäre. Also das ist natürlich völliger Humbug. Die kriegen natürlich das ganze Geld, um ihre Trägertätigkeiten danach zu gehen und dafür halt zweckgebunden. Und das hat überhaupt nichts mit der anderen Geschichte zu tun. Aber es wird hier natürlich wieder so dargestellt, so nach dem Motto, ja, müssen wir aber gucken, wofür wir noch Geld haben, da können wir das ja alles nicht mehr machen. Vollkommen gelogen, also. Wir kriegen aber irgendwie so Abstandssummen und dann aber auch noch was, das ist so Kirchensteuer oder wie? Oder die Kirchensteuer ist was anderes. Kirchensteuer wird ja auch bleiben im Endeffekt. Geht dann erstmal an den Staat, oder? Ne? Ja, naja, da hat man sich ja so drauf geeinigt, dass sie das so machen. Das müssen sie natürlich auch nicht so machen. Das ist aber eine andere politische Frage, die mit diesen Staatsleistungen nichts zu tun hat. Das sind zwei getrennte Dinge. Ja, Also gut. in Staatsleistungen geht es halt um diese angeblichen Enteignungen, die da mal stattgefunden haben sollen. Und also ich sage deswegen angeblich und sollen, weil Ja. wer ist da überhaupt, wem gehört überhaupt was? Also wenn man irgendwie sagt, hier die Kirche ist im Staat mit drin und dann baut man das auseinander, dann könnte man auch aus meiner Sicht genauso gut sagen, dass die ganzen Dinge, die dann jetzt der Kirche gehören, alle dem Staat enteignet wurden. Also das wäre genauso logisch wie diese Behauptung da. Ja, man kann Und schon fragen, wer dann der Eigentümer ist, wenn es der Kirche gehört oder so, ne? Wer dann jetzt wirklich der Eigentümer sein soll. Also. angeblich wurden die da enteignet und angeblich soll da immer noch Sachen offen sein. Und da könnt ihr euch mal ausrechnen, das war hier vom irgendwelchen hier napoleonischen Kriegen, wo das irgendwie festgelegt wurde, da wo diese Enteignungen entstanden sind und wie viele verschiedene Deutschlande es in dieser Zeit gab, wie viele Ja, das Systeme auch. hier in diesem auf diesem Gebiet aufgestiegen und wieder gefallen sind. Und diese Scheiße bezahlen wir immer noch und die behaupten immer noch, dass sie da noch Sachen offen haben. Also, das ist so hanebüchen eigentlich, aber es wird natürlich immer noch behauptet, oh, das ist so teuer. Das sind ja Milliarden, die ihr uns denn hier geben müsst. Also, es ist nur nervig, diese Ja, Scheiße. nur Das hätten sie eben, wenn schon es dann lange so ist, dann ist es anzünden. eben so, Aber dann das soll man es Witzige eben ist einmal halt machen. eben, also eigentlich haben sie dieses Ding da auch in der Weimarer Zeit sich ins Grundgesetz da reingeschrieben, weil nämlich die Kommunisten irgendwo im Osten, glaube ich, eine Regierung gebildet haben im Land und die wollten das dann nämlich einstellen, weil eigentlich ist das ja alles Länderpolitik, dieses ganze Kirchenthema und nicht Bundespolitik. Und da hatten sie dann Angst und haben dann halt das Reich stellt die Rahmenbedingungen auf, sich da ins Grundgesetz reingeschrieben, damit halt eben die Kommunisten da das nicht einfach beenden konnten. Das war damals der Hintergrund von der Geschichte, wie das entstanden ist. Und das ist also ein Verfassungsauftrag jetzt mittlerweile seit über 100 Jahren und der halt nicht erfüllt ist und braucht man natürlich auch nicht, weil so scheißegal es in der Verfassung steht. So nach dem Motto, ne? Also, das Ja. ist so irre, dieses Zeug, da kann man sich Also wirklich wenn mal sie an den das Kopf hinkriegen fassen. würden, die aktuelle Ampelregierung, dann das wäre dann möglicherweise dann doch mal ein Punkt der Anerkennung, den sie sich erarbeiten würden. Ja, aber auf der anderen Seite darf man sich halt auch nicht zu viel davon erwarten. Das ist Weil, richtig. also, ich wette darauf, wenn die da irgendwelche Zahlen, irgendwelche astronomischen Zahlen aufrufen, nachher bezahlen die Scheiße noch. Ich würde einfach sagen, nee. Nein. Wenn ihr jetzt irgendwie behauptet, da wäre noch was offen, dann müsst ihr hier mal, weil wie gesagt, es war eine Pauschale, die man festgelegt hat, weil man ja gerade nicht feststellen wollte, wie viel Geld da jetzt irgendwie offen sein soll, dann würde ich jetzt sagen, ja, dann müsst ihr das jetzt feststellen, wie viel Geld da jetzt noch offen sein soll. Und wenn es natürlich, wenn wir euch jetzt zu viel bezahlt haben, dann wird das direkt wieder zurückbezahlen, das würde ich sagen. Aber ich bin ja kein Ja. Verfassungsrechtler, wahrscheinlich. Stelle ich mir das alles so einfach vor. Möglicherweise, ich kenne den Paragraphen aber auch nicht so richtig. Also. Naja, da steht halt nur drin, dass das abgelöst werden soll. Ablösung kann man sich natürlich auch darüber unterhalten, was das bedeutet. Und ja, dass die Rahmenbedingungen das Reich halt festlegt. Also mit anderen Worten, die Bundesrepublik und nicht die Länder, obwohl das ja eigentlich ein Länderding ist mit Ach dem so. Kirchenrecht. Ja. Okay. Wir haben ja auch keine Staatskirche, ne? Stattdessen haben wir ja 30.000 Staatskirchen in Deutschland. Ja, im Gegensatz zu Großbritannien. Da gibt Da es nur gibt's eine, ja, ja. tja, da gibt's ja die anglikanische Kirche. Und das ist halt auch ein etwas komisches Konstrukt zwischen Staat und Kirchenstruktur, die auch historische Gründe hat. Und die haben da jetzt natürlich Genau. Wer ist auch das Oberhaupt? Wer ist das Oberhaupt der der König. anglikanischen Kirche, genau, der König. Und die wurde geschaffen, damit Heinrich der Achte sich scheiden lassen konnte, um andere Frauen zu poppen. Unter anderem, Und ja. aufrechterhalten, indem man die Hannoveraner auf den englischen Thron geschickt hat. Ja. Tja, so ist das mal. Ja, Ja, in der was? anglikanischen Kirche ist jetzt auch endlich die Moderne eingezogen. Das sind ja unhaltbare Zustände, dass man Gott immer als Mann bezeichnet oder als Vater und unser Vater und so. Das geht ja gar nicht. Deswegen haben die, wurde jetzt in der anglikanischen Kirche das Projekt On Gendered Language Referencing God in Church Services gestartet. Da werden jetzt in den nächsten 5 Jahren neue Leitlinien durch die Faith and Order Commission der britischen Regierung im Zusammenhang mit der Bischofskonferenz der anglikanischen Kirche festgelegt. Natürlich gibt es eine konservative Gruppe, die hinterweltlerisch ist und wahrscheinlich noch glaubt, die Erde ist flach und die sagt, nein, das geht gar nicht. For some, God as a father is helpful because of their own positive experiences of a loving parent. For others, God as a father may reinforce bad experience of a strict disciplinarian as their father. Clearly, God is not gendered, so why do we restrict our language for God in gendered ways? Das ist so ein Argument, warum. Ne, das typische Rumgeschwurbel. Ne? Und deswegen müssen jetzt die ganzen liturgischen Texte inklusive der Bibel auf eine mehr inklusive Sprache umgestellt werden. Das wird jetzt in den nächsten 5 Jahren entschieden, wie das genau passieren sollte. Stellt alte Doktrin in Frage, weil an sich ist die Doktrin, dass man Gott nicht als Mann bezeichnen soll, weil das Häresie ist. The use of male pronouns for God should not be understood as implying that God is male, which is a heresy. God is not sexed, unlike humanity. Also Gott ist quasi agender. Das war bisher die... Aber stand da nicht, dass er den Menschen nach seinem Ebenbild schuf? Ja, aber ich weiß ja nicht, nach seiner sexuellen Orientierung, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Na jo, aber wenn er ihn nach seinem Ebenbild schuf und hat ihm eine Adam davor noch was dran gemacht, dann... Genau, ja. Ja, Rippchen. Ich lese ja nur deren eigenes Buch, weißt du? Ja gut, ich meine, es ist deren eigenes Buch. Die können ja ändern, was sie selber glauben. Aber ja, tja, ist schon tragisch, ne? Dass sich da so viele tief religiöse Transgender-Leute irgendwie nicht mehr in der anglikanischen Kirche wohlfühlen. Ich habe fast die Mehrheit, ne, von denen. Ist ja. Ja, also die anglikanische Kirche ohne queere Menschen ist herzlos, kalt und leer. Die kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? Nee. Ja, so viel zur anglikanischen Kirche. Mal gucken, ob die jetzt die King James Bible rausbringen, allerdings halt in der gegenderten Version. Irgendwie. The King Charles Bible. Nicht mehr King, sondern keine Ahnung. Camilla Parker Bowles Bible. Genau. Queer is King Bible. Irgendwie so. Juhu. Ja, wie wäre es denn, wenn man das Wort Gott einfach durch queer ersetzt? Genau. Oder durch LGBTQ. Nee, nur TQ. TQ Plus. So, TQ Plus ist Gott. Das hört sich gut an. Spricht sich. So. GOD oder wie? Die GOD-Community. OG-GOD, ja. It's a goat. Oh, und hier ist der OG Kubi Ki. Ja. Den hab ich auch. Die King Chaz Bible, finde ich. Vom X-Ray. Die King Chaz. Oh. Schön. Ja. Aber auch traurig. Herr Kubicki schreibt, es war eine bemerkenswerte und in Teilen ermutigende Sendung von Markus Lanz gestern Abend. Erschütternd war zugleich, mit welchen Unwahrheiten Karl Lauterbach versucht, seinen Rest. Renommee noch zu retten. Er erklärte zum Beispiel, wenn wir die Maßnahmen nicht gemacht hätten, dann wären in Deutschland ungefähr 1 Million Menschen gestorben. Ich habe in diesem Zusammenhang vor ein paar Wochen das Bundesgesundheitsministerium gefragt, ob die ursprünglich von Christian Drosten behauptete Zahl von 1 Million geretteter Menschenleben geteilt würde und wenn ja, auf welcher Berechnungsgrundlage diese Zahl ermittelt wurde. Die bemerkenswerte Antwort habe ich hier hinzugefügt. Heute habe ich mit einer neuen Frage nachgehakt, dass Minister Lauterbach jetzt erklärt, dass diese Regeln draußen Schwachsinn gewesen seien. Das ist in vieler Hinsicht problematisch. Hätte man auf die Wissenschaft gehört und dies nicht immer nur behauptet, hätte man zur Kenntnis genommen, dass führende Aerosolforscher bereits vor der Beschlussfassung der Bundesnotbremse in einem offenen Brief im April 2021 von Ausgangsbeschränkungen und entsprechenden Maßnahmen im Außenbereich abgeraten hatten. Die Ansteckungswahrscheinlichkeit, so die Forscher, läge im Promillebereich. Jetzt zu tun, als sei das Ignorieren dieser Stimmen eine Petitesse, ist skandalös. Karl Lauterbach war es, der damals zu viel härtere Maßnahmen verlangte. In Klammern nur ein Beispiel von vielen, das ist hier ein Twitter-Verweis. Die deutsche Politik hat versagt, insbesondere bei den Kindern, denen mit bewusster Angsterzeugung Lebenschancen genommen wurden und bei den Älteren, die zum Beispiel mit den Maßnahmen in Altenheimen menschenunwürdig behandelt wurden. Karl Lauterbach war einer derjenigen, die daran mitgewirkt haben, kritische wissenschaftliche Stimmen auszugrenzen, Panik selbst zu schüren und die Grenzen des Verfassungsstaates zu verschieben. Die Bedürfnisse von Kindern und Älteren spielten dabei höchstens eine Nebenrolle, wenn er meint, jetzt mit einer in Anführungsstrichen Schwamm drüber Mentalität zur Tagesordnung übergehen zu können, dann wäre das für den demokratischen, rechtsstaatlichen und sozialen Aufarbeitungsprozess fatal. Das können wir nicht zulassen. Eine Corona-politische Aufarbeitung ist unerlässlich und sie muss rückhaltlos geschehen. Einen ehrenvollen Rücktritt würde Karl Lauterbach niemand vorwerfen, schreibt Herr Kubicki. Also ich finde es schon komisch, dass also diese Argumentation, dass dann, wenn dann was falsch war im Nachhinein, dann war das Schwachsinn. Das werde ich nicht warm mit. Ich weiß nicht, das ist kein Schwachsinn, das war ein Fehler vielleicht oder so. Weißt du, das war übertrieben, irgendwas, aber dann muss dann immer alles gleich Schwachsinn und idiotisch sein und so. Ich finde das irgendwie total banal, das ist auch kein Argument, das ist kein Urteil für ein Argument oder so. Weißt du? Und wenn der Lauterbach sich so abtut als Schwachsinnigen, der da mit schwachsinnigen Argumenten kommt, ja, brauche ich nicht wundern, dass andere Leute auch denken, dass er schwachsinnig ist. How did a seismologist predict a Turkey earthquake 3 days earlier? Ja, traurige Bilder sehen wir aus der Türkei und aus Syrien. Naturkatastrophen, ja, passieren ja immer mal wieder. Aber ist halt tragisch, wenn es so viele Menschenleben betrifft und solche Infrastruktur zerstört wird. Ja, und ja, da gab es halt verschiedene Leute, die tatsächlich vor diesen Erdbeben gewarnt haben gesagt, das ist lange überfällig, dass da eins hinkommt. Wir haben verschiedene Anzeichen, seismologische Anzeichen gehabt, dass sich da eine Spannung aufbaut, die sich bald entladen wird. Ne? Und hier haben wir beispielsweise einen, der für ein geologisches Institut in den Niederlanden arbeitet, der hat halt gesagt, am 3. Februar, also quasi vor einer Woche, eine Woche bevor es passiert ist, dass es ein Erdbeben mit einer Stärke von ungefähr 7,5 genau in dieser Region, wo es im Endeffekt jetzt passiert ist, geben wird, weil einfach gibt sehr viele Anzeichen, die darauf hindeuten, dass die Spannung sich dort entlädt. Er ist, glaube ich, selber nicht davon ausgegangen, dass es innerhalb von einer Woche dann tatsächlich auch der Fall sein wird. Hätte da wahrscheinlich mit einem etwas längeren Horizont gerechnet, aber ja, das nur dazu. Die Anzeichen sind bekannt gewesen. Es war vorher ja auch schon klar, dass generell eine Erdbebengefahr besteht in diesen Bereichen. Und das große, große Problem sind halt ja die Bedingungen, unter welchen diese Gebäude gebaut wurden und die Einhaltung von Baucodes. Da liegt der Hase leider im Pfeffer begraben, warum da jetzt so eine riesige Katastrophe ist. In einem Land wie Syrien braucht man sich da nicht großartig drüber zu wundern, aber in der Türkei war ja eigentlich im Jahr 1999, seit der großen Erdbebenkatastrophe dort, gab es ja an sich auch eine Vorsorgementalität dort, die allerdings nicht wirklich nachhaltig Einfluss auf die Baubranche anscheinend hatte, dass sie sich an die Regularien gehalten haben. Ja, das nur kurz zur Türkei. Ansonsten große Katastrophe, ne, und allen, die persönlich betroffen sind, alles Gute wünsche ich. Ne, und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Aber ja, muss man die Seismologen vielleicht auch nochmal ernster nehmen, ne, in Zukunft. Ja, es war halt eine Katastrophe mit Ansage und halt nicht so eine Katastrophe mit Ansage wie der Meeresspiegel wird in 5 Jahren um 2 Meter steigen oder sowas, sondern halt wirklich eine fundierte Sache. Okay. Tja, jetzt. Ich glaube nicht, was sowas kommt. Dr. Kawashimas Gehirntraining kommt jetzt, oder wie? Ja, so richtig. Dr. Gehirnwaschi-Training. Die Bereitschaft, sich immer wieder auch selbst in Frage zu stellen und Vorsorge, Vordenken, Neudenken als Grundpfeiler von Sicherheit zu verankern. Veränderung als Fundament von Heil zu begreifen, bedeutet für uns zum Beispiel Wohlstand im Sinne von Klimaneutralität, Vorsorge und Gerechtigkeit neu zu definieren, also Wirtschaft, Industrie und den Sozialstaat neu auszurichten und ja, ein neues Sicherheitsversprechen auch im sozialen Bereich zu geben. Man muss sich nicht entscheiden zwischen guter Klimaschutzpolitik und sozialer Gerechtigkeit. Man muss sich nicht entscheiden zwischen Humanität und Ordnung und auch nicht zwischen Freiheit und Sicherheit. Und das schaffen wir nur durch Veränderung. Wenn wir wahren und schützen wollen, was uns lieb ist, dann brauchen wir Veränderung, denn Veränderung schafft Halt. Und deswegen legen wir sehr bewusst ein Grundsatzprogramm für die nächste Epoche vor. Es ist ein Programm für die Breite der Gesellschaft, das unseren Führungsanspruch für so breit ist die Gesellschaft nicht, dass sie das haben will. Und sie von der Waldorfschule oder was? Wenn sie von Epochen redet. Ja, also Kulturmarxismus, Revolution. Liebe ist Krieg. Ja, kann ich mir den ganzen Tag anhören. Ich verstehe kein Wort davon. Also es hat nichts, ergibt Sinn, sagen wir mal so. Die Wörter ja, steht doch, schon. Es ergibt schon Sinn. Es ist nur halt intrinsisch irgendwie, ne? Also, aber nicht wirklich ergibt es Sinn. Also, wir sind die Besten. Wir müssen uns nicht entscheiden zwischen Sicherheit und Freiheit und ja, genau. Veränderung gibt halt. Beste ja, aber soziale Gerechtigkeit. Also, hängst in der Luft, hält sich fest. Nein, ihr fiesen Hasshetzer im Chat, die breite Gesellschaft hat nichts mit Frau Lang zu tun. Mann, muss man euch alles erklären. Nee, das ist ja wieder mal völlige Bankrotterklärung. Ja, total so aufgeschrieben, was ihr eingefallen ist, ne? Sechsklässler oder so. Ja, hier hatten bei Telepolis vor einer Weile schon. Ein Autor vorgestellt, also hier, ein Mitarbeiter aus dem Energiewende, ich weiß nicht, Rat oder so bei der Bundesregierung, vorgestellt, was wir für Speichermöglichkeiten in Zukunft sehen, in naher Zukunft. Und das klingt gar nicht mehr so schlecht. Unter anderem ist dabei so eine Art Stülpkraftwerknetz, das ist so ein und Druckkraftwerk oder so, das heißt, die machen einen unterirdischen 150 Meter Tiefe, so einen riesen Kolben, den man dann ziehen kann. Das natürlich für die örtliche Energieversorgung interessant. Was wir aber eben auch haben, sind absehbar andere Akkus für Autos, also ähnlicher Größe mit Schnellladefähigkeiten, und die basieren dann eben nicht auf Lithium, sondern, habe ich gerade vergessen, ich muss mal eben nachgucken, kannst du mal runterscrollen, da steht irgendwo ein Titel, in so einem Zwischentitel. Ja, und er stellt dann diese drei Möglichkeiten vor. Also einmal das mit dem, wie gesagt, das mit der Natrium-Ionen-Batterie, ganz genau. Das mit diesem Stülpkraftwerk und in der Mitte noch CM Blue. Das ist, was war das nochmal von Dingens? Windspeicher von Großmengen, Solar oder Windstrom mit dem unterfränkischen Alzenau an sich. CM Blue, ein neuartiger Speicher mit biologischen Materialien entwickelt. Okay. Gänzlich frei von Lithium. Kohlenstoffmaterial, ja, die machen das mit Kohlenstoff sozusagen. Also vielleicht ein bisschen größer, aber zum Beispiel die Akkus für die Autos, das ist absehbar, dass das jetzt irgendwie kommt. Die chinesische Kattel, wie heißt die, größte Batteriehersteller der Welt, die bauen jetzt praktisch ihre Produktion darauf um, auf diesen neuartigen Stoff. Ja, und CM Blue ist nämlich noch Organic Solid Flow Megabatterie von CM Blue, ist ebenfalls gänzlich frei von Lithium. Ja, wesentlich nur biologisches Kohlenstoffmaterial, wofür es keine Verfügbarkeitsgrenzen gibt. Ja, Kohlenstoff gibt es ziemlich viel. Zudem ist die Batterie nach langer Lebensdauer recycelfähig. Ja. Die Meldung ist noch ein bisschen besser. Die Problematik mit den Rotoren von den Windrädern, dass man die nicht entsorgen kann, die könnte sich in absehbarer Zeit erledigt haben. Denn hier hat die, also Vestas, glaube ich, AG, haben ein Verfahren entwickelt, mit dem man die Materialien wieder trennen kann. Also es ist irgendwie Epoxyharz und ein Hertha oder irgendwie sowas. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen Verbundzeug in der Mitte. Ja, und das kriegt man ja sonst eigentlich nicht so gut auseinander mit Verbrennung oder so. Es kostet ein wenig Energie, habe ich irgendwo anders gelesen. Aber es geht auf jeden Fall wieder, dass man die Sachen wieder trennen kann und dann praktisch auch wieder neue Materialien daraus machen kann, neue andere Werkteile daraus bauen kann. Gut, dann wird jetzt noch die Frage sein, was wird der Kostenpunkt für so ein Ding sein? Dieses ganze Thema mit dem Rückbau von den Windkraftanlagen hatte ich ja schon vor einiger Zeit. Ja, wie gesagt, es kostet ein bisschen Energie, ne, zusätzliche. Ja, aber also ich meine, Status quo ist ja jetzt so, man muss die Dinge abbauen, man braucht riesige Kräne, es ist, sehr arbeitsintensiv und man kann die Dinger zwar recyceln, aber das ist so teuer, dass es sich nicht lohnt und deswegen werden sie quasi abtransportiert und werden Sondermüll. Das ist der Status quo jetzt und man forscht halt seit vielen Jahren daran, diese Recyclingtechniken zu verbessern, weil sie einfach so teuer sind, dass es sich nicht lohnt. Wenn das wirklich ein günstiges Verfahren ist, und wo man dann auch tatsächlich dann noch teilweise den Stoff wiederverwenden kann, wäre das was ganz Neues, was es vorher so tatsächlich gar nicht gab. Also interessant. Ja. Ja, fand ich auch. Wäre ja wirklich, wie hier WindFuture auch schreibt, eines der wesentlichen Probleme der Windräder, dass da gelöst werden würde, wenn man das eben tatsächlich so hinkriegt wie hier ersonnen. Ja, ein wesentliches Problem von Windrädern, was auch aktuell ist, es fallen derzeit sehr viele Windräder um, weil sehr viele Windräder relativ lange nicht gewartet werden, da in der Stückkostenkalkulation von den Windparkbetreibern einfach gesagt wird, okay, die Ersatzteile sind derzeit so teuer auf dem Markt, da lassen wir die Anlagen lieber stillstehen und auslaufen und das läuft jetzt schon so über mehrere Monate, dass halt einige Anlagen schon marode werden, weil sie nicht im ordentlichen Wartungszustand sind und also viele auch erneuert werden müssen, sogenannt repowered werden müssen. Okay, ja, das ist ja gut. Das ist die eine Schiene. Ich hatte jetzt noch was anderes gelesen. Ich weiß nicht, ob es noch vielleicht kommt als Meldung, aber Blumenberg hat da auch vermeldet, dass die ganz großen Windräder, die wie größer sind als die Freiheitsstatue oder so, dass die auch ja technisch langsam an ihre Grenze kommen oder so, dass da schon mehrere sich zerlegt haben, dass jetzt die Kosten steigen für Instandhaltung, für Versicherungen und so Sachen. Jo. Alles ein Thema, ja. Genau. Da können sie auch noch sich ausingenieren, meinetwegen. Da gibt es noch zu tun. In Dänemark hat man jetzt 33 Projekte auf Eis gelegt, Windkraftprojekte, also so Windparks. Mal gucken, ich glaube, es ging dabei um neue Bedingungen für die europäischen Unterstützungen oder irgendwie sowas. Sekunde, weil ich das verstanden habe, geht es darum, dass das kein Geld kostet für die, die das aufstellen und die wollen das jetzt, dass die da jetzt Geld für bezahlen. Weil das ja draußen irgendwo mehr ist und das gehört niemandem und dann können sie ihren Kram einfach aufstellen und das ist dann böse. Sollte angesichts der Lage auf europäischer Ebene nicht rasch eine Lösung gefunden werden, wäre das wohl ein verheerendes Signal. Ja, der Betreiber und Investoren wie bisher kostenlos zur Nutzung überlassen wird. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Ach so. Tja, nicht seit Verstaatlichung, jetzt greift der Bund auch zum Netzriesen. Eine etwas kontroverse Überschrift, aber was ist hier tatsächlich passiert? Gut, wir haben ja in Deutschland vier Netzbetreiber, alle Namen kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Das ist 50 Hertz, Amprion, Tennet und E.ON, glaube ich, ne? Irgendwas, Netz BW, irgendwie sowas. Die halt die Netzbetreiber sind. Die wurden im Jahr 98 gab es ja eine Liberalisierung des Strommarktes und vorher waren die komplett im Staatseigentum, teilweise Länder, teilweise Bund. Aber damals gab es ja die große Privatisierungswelle und da mussten neue Eigentümer gefunden werden für diese Netzbetreiber. Jetzt geht es konkret um den Netzbetreiber Tennet. Tennet wurde damals vom niederländischen Staat gekauft, ne? Tolle Privatisierung. Der deutsche Staat verkauft es an den niederländischen Staat und das nennt man dann Privatisierung. Indeed. Und der niederländische Staat, der betreibt halt einen Teil des Stromnetzes in den Niederlanden und einen Teil des Stromnetzes in Deutschland mit dieser Tennet Gesellschaft. Und der deutsche Staat hat jetzt gesagt, wir wollen das von den Niederländern kaufen. Aber das wurde nur im Endeffekt deswegen gesagt, weil die Niederländer gesagt haben, okay, wir müssten im Jahr 2024 erhebliche Kapitalzuschüsse in die Firma machen. Und das will der niederländische Steuerzahler nicht. Deswegen verkaufen wir diesen Teil jetzt. Und im Sinne der Privatisierung kauft der Bund jetzt Tenet demnächst wahrscheinlich. Und das wird, Ganze soll halt im Rahmen der Wasserstoff- und Energiewende-Politik ein gesamtheitliches Konzept haben. Ja, weil wir haben Gazprom Germania hat man jetzt, Uniper hat man jetzt unter Bundkontrolle, wenn man auch noch einen Netzbetreiber hat, ja, hat man quasi fast das gesamte Spektrum. Muss man nur noch einen Energieversorger kaufen. Ja, aber korrigiere ich ja, wenn ich was Falsches sage, aber es ist doch ja wahrscheinlich so, dass da Investitionsbedarf ist und die Firmen auf privater Ebene nicht unbedingt so möchten. Ja, was ist denn, und genau, die Firmen auf privater Ebene. Der Staat wieder, buttert wieder die Kohle rein. Ist der niederländische Staat, aber genau das ist es. Ja. Stehen halt Investitionen an und der niederländische Staat sagt, wir wollen da kein Kapital für zur Verfügung stellen. Genau. Ja. Und muss der Robert eben selber zahlen, ne? Oder genau, zahlen lassen. So. Genau. Aber das als nächste heikle Verstaatlichung zu, ich meine, es hat schon gewisse Hintergründe und gut, das ist nicht im Sinne des Erfinders der ganzen Privatisierung und im Sinne des Erfinders von dem ganzen Netz sowieso nicht, aber ja. Der deutsche Staat hat halt diesen Plan und der baut sich gerade einen staatlichen Monopolisten auf, neben diesen anderen teilprivatisierten Firmen. Und ich war mal gespannt, was unsere lustige grüne Regierung da vorhat. Ja. Ja, und Atomabrüstung in Deutschland. Dazu schreibt Jordan B. Peterson, utter madness. Inexcusable, even by the standards of the people doing it. Germany has the worst pollution problem than existed before all the green catastrophists interfered with the power grid, and power is more expensive and more unreliable. And what about those pesky Russians? Also ja, Jordan Peterson weiß, was viele hier in Deutschland nicht wahrhaben wollen. Es ist halt Quark, aus der Atomenergie jetzt auszusteigen, weil wir pulvern mehr CO2 raus und machen unsere Stromversorgung kaputt und es ist nur teuer und es ist nicht mehr richtig verfügbar. Ja. Und was ist mit den Russen? Ja, so zusammengefasst. Ja. Tja, alle wundern sich über Deutschland. Und ja, eine Sache, die letzte Woche halt auch für einige Wellen gesorgt hat, international, in Deutschland gar nicht so sehr, aber international auf jeden Fall, ist ein Artikel vom Seymour Hersh. Ich glaube, den hast du auch noch drin, deswegen halte ich mich jetzt mit dem Inhalt mal ein bisschen zurück. Um es kurz zu sagen, er sagt im Endeffekt, er hat Quellen, dass die Sprengung der Nord Stream Pipelines eine amerikanische Militäroperation gewesen sei und beschreibt halt, wie die Planung war. Da komme ich später nochmal drauf. Und hier haben wir einen Artikel, wie deutsche Medienhäuser auf diesen Artikel reagiert haben. Generell haben die sich sehr wenig mit dem Inhalt auseinandergesetzt, sondern haben sich halt nur auf den Autor gestürzt und haben alles sehr viel relativiert. Die Sache sehr stark geframed, ne? Zum Beispiel hier, die USA stellen klar, haben Nord Stream Pipeline nicht gesprengt mit dem ganzen Framing. Ja gut, ich meine, ja, das ist die Aussage von denen, klar. ARD-Faktenfinder wird kritisiert. Es wird ein langer Text zu dem Thema geschrieben, wo gesagt wird, ein Text, der Text von Hersh wirft viele Fragen auf, weil es sehr fragwürdig ist, im Sinne von dieser Beitrag des US-Journalisten sei äußerst fragwürdig und ganz und gar nicht vertrauenswürdig. Allerdings wird nicht auf die Tatsachen eingegangen, sondern es wird nur gesagt, ja, er hat ja nur eine Quelle und die ist auch noch anonym und generell hat er in der Vergangenheit ja auch Verschwörungstheorien aufgegriffen, welche nicht näher definiert werden und dann wird noch unterstellt, dass Hersh halt generell NATO-kritisch ist und Russland-freundlich ist und sagt, NATO würde Russland bedrängen. was aber faktisch in dem Text auch gar nicht vorkommt, so wie es gesagt wird. Es wird ihm halt unterstellt. Ne? Bei Tier Online wird direkt gesagt, angebliche Hüllung von Star Reporter, was am Nord Stream Komplott zweifeln lässt. Und auch dort wird immer nur auf den Seymour Hersh eingegangen, dass er früher ein sehr guter Journalist war, aber derzeit gar nicht mehr in großen, renommierten Medien und Verlagen irgendwie publiziert, dass er die ganze Story in seinem eigenen persönlichen Blog veröffentlicht hat, auch nur und das auch als erste Meldung, die auf diesem Blog veröffentlicht wird, dass es ein Marketing-Trick war. Und gerade in der jüngeren Vergangenheit lieferte Hersh häufiger Recherchen ab, die zu zweifelhaften Ergebnissen kamen und sich später als nicht ganz richtig herausstellten, ohne Beispiele zu nennen. Also im Endeffekt wurde sich gar nicht thematisch damit auseinandergesetzt, sondern es wurde einfach nur gesagt, ach ja, wieder irgendwelche Fake News im Internet, interessiert doch niemanden. Und ja, Seymour Hersh, Pulitzerpreis, ne, hat Vietnamkrieg, hat sich verdient gemacht um die Kriegsverbrechen, hat immer wieder investigativen Journalismus gemacht, aber nee, braucht man nicht ernst zu nehmen. Inwiefern der Text jetzt überhaupt stichhaltig ist, kann man anhand der deutschen Berichterstattung gar nicht nachvollziehen, weil halt, wie gesagt, mit den Sachen, die im Text genannt werden, wird sich überhaupt nicht befasst. Es geht immer nur um die Rahmensachen, ja, und nicht um die konkreten Sachen, weil da schon ein sehr detaillierter Ablauf geschildert wird. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, und was sagt das Handelsblatt dazu? Ja, das Handelsblatt meint vor allem, dass sich der Hersh nur auf eine Quelle bezieht. Und damit haben sie natürlich recht, ne? Das ist irgendwie so ein Typ, der ihm das geleakt hat oder so, aus einer Armee, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und das ist, möglicherweise reicht das nicht. Also, einfach, das ist eine Geschichte, ne? So, die Kritik finde ich nicht unberechtigt. Ja. How America took out the Nord Stream Pipeline. Ja, und hier haben wir den Artikel auf dem Blog vom Seymour Hersh. Um es ganz kurz zusammenzufassen, er sagt im Endeffekt, dass schon früh im Jahr 2022 der Plan gefasst wurde, die Nord Stream Pipelines außer Kraft zu setzen. Die Amerikaner haben ja lange die Sanktionsstrategie gefahren und mit der Eskalation in der Ukraine haben sie dann halt Pläne gestrickt, wie man diese ganze Sache weiter eskalieren könnte, dass man halt auch diese Pipeline definitiv verhindert. So, also das erstmal ist der Kontext, den er reininterpretiert, was sich ja auch mit der Berichterstattung deckt, der diplomatischen Situation, die ja offensichtlich war. Und er sagt jetzt, er hat durch eine Quelle und verschiedene andere Kontakte, aber hauptsächlich stützt er sich auf eine anonyme Quelle, hat er nachvollziehen können, was im Endeffekt passiert ist. Er nennt, welche Einheiten das durchgeführt haben und zu welchem Zeitpunkt das passiert ist, wo die stationiert sind. Er sagt, es war eine Einheit von der Navy, weil die anderen Regeln unterliegen. The divers were Navy only and not members of America's Special Operations Command, whose covert operations must be reported to Congress and briefed in advance to the Senate and House leadership. Also er hat gesagt, es war eine ganz konkrete Militäreinheit, die diesen Kontrollgremien nicht direkt rechenschaftspflichtig ist. Und hinterher wurde diese Aktion damit gerechtfertigt, dass Biden quasi mehrere Aussagen getätigt hätte, dass es im Sinne des amerikanischen nationalen Sicherheitsinteresses wäre, dass diese Pipeline nicht stattfinden und wenn weiter eskaliert wird in der Ukraine, dass dann das auf jeden Fall nicht funktioniert. If Russia invades, there will be no longer a Nord Stream 2 Pipeline. We will bring an end to it. Und Seymour Hersh meint halt, dass das eine juristische Hintertür wäre, weil der Präsident diese Policy ausgegeben hätte, könnten die Militär- und Geheimdienstapparate im Hintergrund tätig werden, ohne dass es halt nochmal durch den Kongress gehen muss, weil halt diese nationale Sicherheitslage besteht. Und das im Rahmen einer Militärübung im, wann war das, Juli 2022, diese ganzen Sprengsachen angebracht worden wären. Sie hätten 2 Wochen später explodieren sollen oder 48 Stunden oder 2 Wochen, bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. explodieren sollen, aber hinterher wurde das so gesagt, okay, wir wollen doch lieber einen Fernzünder haben, dass wir das bei Bedarf sprengen können. Und das wurde dann halt mit einer Militärmaschine zu einem gewissen Zeitpunkt gemacht. So, ein paar Details habe ich jetzt weggelassen, aber das ist im Endeffekt den Ablauf, den er halt hier darstellt. Er nennt halt, wie das juristisch gerade gebogen wurde, wie das an den ganzen Kontrollgremien vorbeigegangen ist und welche die Hauptakteure waren, die das vorangetrieben haben, was einmal die Victoria Nuland war, die kennen wir vielleicht noch, ne? Fuck the EU, ne? Vielleicht erinnert euch daran. Dann Jake Sullivan und Tony Blinken, also der Außenminister und ein Sicherheitsberater. Die sollen das federführend durchgezogen haben im Hintergrund. So, inwieweit diese ganzen Fakten jetzt belastbar sind, ist schwierig. Die juristische Herleitung, da wurde gesagt, ja, das kann, das hat Hand und Fuß, man könnte das so juristisch rechtfertigen, also das kann tatsächlich der Fall sein. Also wenn er sagt, okay, diese Navy-Einheit, die ist nicht kontrollpflichtig, diese ganzen Fakten, die sind überprüft worden, das stimmt an sich schon. Nur ob diese ganzen Sachen jetzt wirklich so stattgefunden haben, da beruft er sich halt auf eine anonyme Quelle. Und es hat in der Vergangenheit ja schon sehr viele investigative Recherchen gegeben, wo es anonyme Quellen gab, die für voll genommen wurden und andere wurden nicht für voll genommen. Ob das jetzt belastbar ist oder nicht, ist halt die Frage. Es hat halt für sehr viel Wirbel gesorgt und sollte halt ordentlich geprüft werden, sollte untersucht werden. Ne? Vielleicht werden die Republikaner da einen Untersuchungsausschuss zu einrichten, aber ob sie da ein Interesse dran haben, ist auch wieder eine Frage. Ist halt auf jeden Fall schon ganz schönes Stück, sollte das tatsächlich so der Fall sein. Ist natürlich eine diplomatisch hochbrisante Situation und wird großartig viel dabei rumkommen. Ich glaube es nicht, aber es ist halt ein interessantes Stück, wo man mal guckt, okay, ein super berühmter investigativer Journalist mit einem Netzwerk, das glaubwürdig ist, der auch in der Vergangenheit jetzt nicht viel berichtet hat, was er hinterher wieder korrigieren musste. Ja, also wie gesagt, es wurde ja behauptet, über Beispiele sind nicht so viele geflossen. Ne, Alterssenilität wird ihm vorgeworfen und viele, viele andere Sachen. Ja, man sollte sich mal ein bisschen damit auseinandersetzen, was jetzt wirklich da dran ist. Weil es halt schon ganz schön ein heikles Thema ist. Ne? Und natürlich wäre es ganz gut, wenn es mal neue Erkenntnisse geben würde von offizieller Seite, was mit der Nord Stream Ermittlungen stattfindet. Das neueste Ergebnis der offiziellen Untersuchung ist, wir sammeln weiterhin Erkenntnisse, aber wir können derzeit ausschließen, dass es Russland war, weil wir keine Hinweise darauf gefunden haben. Ja, wird da irgendwann nochmal eine Aufklärung kommen? Ich glaube es nicht. Irgendwann wird einfach keiner mehr über das Thema reden. Jetzt hat das Thema war ja schon fast in der Versenkung verschwunden. Jetzt ist es damit nochmal hochgekommen. Mal gucken, was es da für neue Informationen noch gibt. Und Glauben tut mittlerweile jeder sowieso das, was er will. Ne? Achso, hier hat der Dennis Yüksel hat hier behauptet oder hat hier was geschrieben zu dem, was die Wagenknecht mit der Alice Schwarzer gemacht hat. Die haben also einen neuen Aufruf gestartet. Genau. Und da sind Erstunterzeichner auf einer Liste gelandet. Und Dennis Yüksel meint, dass das so durch und durch deutsch, dass diese Liste so durch und durch deutsch wäre, wie Argumentation und Gemütslage des Textes von Wagenknecht und Schwarzer. Ja, kann man ja mal gucken, wer da so bei ist. Man kennt ja, glaube ich, den meisten. Mein Liebling ist Dr. Antje Vollmer, Theologin, in Klammern die Grünen. Jo. Theologin. Dr. Theo Ziegler, Religionspädagoge. Dr. Margot Käßmann. Martin Sonneborn. Also sind auch Leute drauf, oder Butterwege. Was hat er denn dagegen? Ganz also, alt. Ganzes alt. Urgestein der deutschen Friedensbewegung. Deutsch, ja. Deutsche also, Journalismus. Active Measure, sagst du ja. Hellenwein, der hat ein Cover damals für die Scorpions gemalt, glaube ich. Jo. Kriegt ja auch immer noch Tantieme für, du. Und Dr. Jürgen Tonhöfer, ja. Der ist auf jeden Fall sehe ich hier mehr Leute, die schon mal was geschafft haben, als Auf der anderen Seite. Oscar Lafontaine. Boah. Ach du Kacke. Geflügelpest. Ich weiß nicht. Na? You will eat the bugs. You will sleep in the pot. The Geflügelpest will get you otherwise. Ich hab den nicht mitgebracht. Ja, ich war, sorry. Gerade irgendwie technische Probleme, aber jetzt bin ich wieder da. Ja, Geflügelpest in Europa und USA, gut. Es häufen sich die Meldungen von Geflügelpest. Es wurden halt schon mittlerweile mehrere hundert Millionen Enten, Hähnchen, Tauben und so weiter weltweit geschlachtet aufgrund der aktuellen Geflügelpestwelle. Es gab mehrere Meldungen, dass halt diese aktuelle Geflügelpest halt auch auf andere Tiere übergesprungen ist. Wir haben mal wieder die Nerze natürlich, die auch getötet werden zu millionenfach derzeit deswegen. Und ja, der UN-Sondergesandte Gesundheitsthemen, der hat auch schon eine Rede gehalten und hat gesagt, ja, wir müssen uns vorbereiten, dass sollte jetzt ein Überspringen auf den Menschen stattfinden mit der aktuellen Geflügelgrippewelle, dass wir die nächste Pandemie haben. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass sie das sagen. Das kommt ja alle paar Jahre mal wieder, dass sie das ankündigen. Aber jetzt nach der ganzen Corona-Angelegenheit wurden diese ganzen Maßnahmen, die ja auch für die Vogelgrippe und die Schweinegrippe und andere Sachen halt vorgesehen hatten, halt so Isolation, Lockdown-Sachen, Masken tragen, Schutzimpfungen verpflichtend machen und sowas. Diese Themen werden da in diesem Kontext jetzt wahrscheinlich vielleicht auch bald wieder hochkommen. Ich wollte das Thema jetzt nur nochmal ansprechen, weil ich halt, es kommt gerade aus so vielen Ecken einfach die Warnungen von den offiziellen Behörden auf internationaler Ebene, dass jetzt halt vielleicht das Momentum von Corona halt auch genutzt werden wird, um da halt übervorsichtig zu reagieren, sag ich mal ganz schelmisch. Ja, Geflügelpest H5N1, ne? Ja. Ja. Ja, da hatte ich auch fast was dazu mitgebracht, weil da gab es ein Sonnenfilament, was sich gelöst hat, aber mir ist noch nicht so ganz klar, was da die Sache ist, aber irgendjemand anders hat den schönen Artikel mitgebracht. Ja, das ist ein Stück aus dem Pol der Sonne herausgebrochen und kreist jetzt praktisch wie ein kleiner Mond um die Sonne, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe es auch nur mitgebracht, weil ich es halt bemerkenswert fand. Vor allem, weil da drin steht, dass die Forscher wirklich jetzt nicht so genau wissen, was können da für Auswirkungen, ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. So viel zu, der Mensch schaltet und waltet und macht irgendwelchen Klimakram und so. Und dann Klima macht die Sonne halt mal. Und dann gucken wir mal, wie das für uns läuft. Wer weiß, vielleicht heißt es bald, ein Teil hat sich von der Sonne gelöst und fliegt genau auf uns zu. Ja, das löst betroffen. Sich genau genug, dass es hier wieder kühler wird. Genau. Da, und dieses Stück der Sonne, das legt sich dann zwischen die Erde und die Sonne und dann haben wir weniger Sonnenstrahlung und dann wird es kälter. Ja, Geoengineering, wir müssen den Planeten abkühlen. Ja, es gibt ja schon mehrere verschiedene Szenarien. Wir haben SDI-Variante, dass man mit Flugzeugen irgendwelche Chemikalien oder irgendwelche Staubpartikel in die Atmosphäre bläst, um die Sonneneinstrahlung zu verringern. Wir haben die Variante, dass man in der Erdumlaufbahn irgendwelche Spiegel oder andere Sachen platziert, um die Sonneneinstrahlung auf die Erde zu verringern. Und jetzt gibt es einen neuen Plan, und zwar, dass man quasi auf der Mondoberfläche und in der Mondumlaufbahn ein System etabliert, dass man quasi von der Mondoberfläche Staub, Gestein und andere Sachen quasi in einem Bogen nicht direkt Richtung Erde schießt, sondern auf so eine Umlaufbahn vom Mond ablässt, dass sich quasi auch so eine Staubschicht zwischen der Erde und der Sonne bildet, um die Sonnenstrahlen zu verringern, weil ja, es wird ja immer wärmer auf unserem Planeten und kalte Winter gibt es nicht und deswegen dürfen wir keine Sonnenstrahlen mehr haben. ja, die überbieten sich mit ihren Plänen. Ne? Das sind alles irgendwelche, habe ich ja schon mal gesagt, das sind ja eigentlich irgendwelche Sachen, wo man vorher gesagt hat, okay, irgendwelche Superbösewichte haben solche Pläne, aber nee, wir machen das, weil sonst werden wir alle sterben. Den Plan finde ich aber ein bisschen komisch, also man könnte ja auch innerhalb der Atmosphäre was machen, so, warum nicht eigentlich, ne? Kann auch gar nichts bei schief gehen, ne? Natürlich. Ja. Ja, aber dann wissen wir jetzt wenigstens, was wir mit dieser Generation jetzt anfangen können, die alle nicht in der Schule waren, dann schicken wir die doch alle zum Mond, oder nicht? Ja, genau, die schießen wir einfach zwischen die Sonne und die Erde und dann können die da langsam kompostieren, während die die Sonnenstrahlen abhalten. Und hinterher können wir sie essen als Soylent Green. Ja, was wollen sie heute? Wollen sie leckere Ameisen oder lecker Soylent? Sie haben die Wahl. Wir zwingen sie zu gar nichts. Aber sagt den Leuten nicht Gesundheit. Gesundheit. Weil jemand bleibt gesund zu wünschen, kann verletzend sein. Wir manifestieren damit ein Bild von Gesundheit als Norm, in der chronisch kranke, psychisch beeinträchtigte und behinderte Menschen keinen Platz finden und nicht berücksichtigt werden. Seid ihr irre? Ja, dann mache ich immer, wenn ich jemanden sehe, der nur ein Bein hat, sage ich, ja, hey, gute Besserung dem Bein, ne? Das ist ja, wie dieser Typ aus Guardians of the Galaxy, der eine. Die verstehen einfach Konzepte nicht. Die sind zu dumm dazu. Das ist erschreckend. Das ist halt gesund-normativ. Gesunder als Norm, ja. Gesund-normativ. Nee, warum gibt es denn den Unterschied zwischen gesund als Normalzustand und krank als ein Zustand, der vom Normalzustand abweicht? Ich normal meine, zu sein ist auf jeden Fall kein Privileg oder so. Liberalen, patriarchalen, kapitalistischen Ausbeutungssystem. Ihr müsst verstehen, Ärzte sind Verfechter des patriarchalen Systems. Die wollen euch nur heilen, um euch wieder auf Linie zu bringen. Die waren alle in Hogwarts. Genau. Genau. Bösen gesundheitsnormativen Menschen. Geht lieber in den Wald. Genau, geht lieber in den Wald. Das fördert die natürliche Immun. Kannst du auch nach Hogwarts, aber im Wald ist noch schöner. Ist doch keine Goblins im Wald. Hogwarts. Mein Pronomen ist deine Mutter. Eure Mütter nicht gendern. Beschützt eure Väter. Nächste Miete pro Kopf und Knicklicht geht auf thatsafespace.net. Schaut euch dringend den Horrorfilm Psycho Goreman an, wenn mal was anderes steht. Psycho Goreman. Ich habe sehr gelacht. Sportereignis. Geht's da um El Gore? Nee, genau. Ja, wir müssen jetzt Schluss machen, der Chris kriegt gleich sein Snackstadion geliefert. Gut, dann nochmal, fördert das der Freiheit dient, der schmettert, was ihr schadet. Super Bowl Time, Super Bowl Sunday. Super Bowl Sunday. Mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Jo. Detektor. Kultur, Marxismus. Echos Existenz, ja.